Ich hoffe, alle eure Zimmer sind aufgeräumt, weil wenn das nicht der Fall ist, dann werden während diesem Stream nicht wieder 17.280 Menschen aus extremer Armut, aus extremer Armut entkommen und mehr als 1,90 € pro Tag verdienen. Also, wenn euer Zimmer nicht aufgeräumt ist, geht es einen Haufen Leuten schlecht. Euer Lass Zimmer ist uns eine doch vielleicht einfach heute mal eine Ausnahme machen bei der Hitze. Nein! Euer Zimmer ist eine Metapher für die Welt. Wenn euer Zimmer nicht aufgeräumt ist, ist die Welt nicht aufgeräumt. Habt ihr es? War das nicht Dann umgekehrt? War das nicht eigentlich eher so, dass die Leute ihr Zimmer erstmal aufräumen sollen, bevor sie die Welt aufräumen? ja, das ist eine Metapher. By the way, ich habe in einer Dokumentation über MK Ultra den Doktorvater von Jordan B. Peterson gesehen, was mich übelst geschickt hat. Jetzt erzählst du aber auch nochmal für alle, was MK Ultra ist. MK Ultra war ein Experiment, eine Experimentenserie vom CIA, wo man versucht hat, menschlichen Willen zu brechen und ins Unterbewusstsein, ja, eine zweite Persönlichkeit halt einzubauen, die nicht an die ans Wachbewusstsein drankommt, damit die Leute zum Beispiel halt ja einen Anschlag verüben, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Mal da Man einen könnte Haufen denen Ex dann so Codeworte eingeben wie Stand straight up with your shoulders back. Genau. Und dann würden die Leute halt bestimmte Programme ausführen. Und ich meine, klar, was weiß ich, es ist halt ein Professor und in Kanada und der Typ hat halt während in dem Institut die halt MK-Ultra-Experimente halt durchgeführt worden sind, geschafft. Und er war der Doktorvater von Jordan B. Peterson. Und ich möchte jetzt nicht übertrieben viel reininterpretieren, aber das ist schon irgendwie schickig, Mann. So. Ja, keine Ahnung. Die Sonne verkocht mir meinen Kopf. Ich glaube, ich brauche mehr Alufolie. Oder Bier, das hilft auch. Ja. Was habt ihr eigentlich alle gegen weiße Männer? Fragt die Bild-Zeitung. Ach ja, falls sich jemand wundert, wo er hier gelandet ist, Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen. Das ist mein So, jetzt können wir beginnen. Ja, was ist das für eine Republik, wenn die Bild-Zeitung die Talking Points von den Weltraumaffen aufgreift? Das ist eigentlich alles, warum ich das eingereicht habe. Ich hoffe einfach mal, dass das so eine Art Rinnsal ist, das sich stetig verbreitern wird in der Gesellschaft. Dass die Leute mal nachfragen, was soll das eigentlich mit diesen weißen Männern? Hat das irgendeinen Sinn, was ihr da redet? Und warum benutzt ihr das so pseudoreligiös, wie andere Leute vom Scheitern oder vom Teufel reden? Ja, Das gute Frage. war eigentlich so meine Intention, warum ich das Ding hier. Das ist ja eine Reaktion natürlich auf diese MeToo-Geschichte und ist von den Protagonisten dieser Bürgerrechtsbewegung auch schon dementsprechend natürlich verurteilt und alles Nazi und keine Ahnung. Ja, und MeToo läuft ja immer noch weiter, hatten wir ja letzte Woche schon mal drüber geredet, aber es wird immer weiter befeuert von Accounts, die sich im Juli 2018 angemeldet haben und merkwürdig gleichförmige Nachrichten absetzen teilweise. Also wenn man da ein bisschen liest, ja, und auch wir hatten ja letzte Woche schon thematisiert, dass derjenige, der diesen Hashtag angeblich ins Leben gerufen hat, ein recht findiger Geschäftsmann ist. Das hat sich die Woche fortgesetzt. Nicht nur nationale, sondern auch internationale Medien haben diesen Typen gefeatured. Und er hat inzwischen heute auch angekündigt, dass der Staatssekretär für Integration mit ihm sprechen möchte, was ich ganz gefährlich finde, weil wenn sich jeder Typ, der irgendwie einen Hashtag ins Netz tippen kann, im Nullkomma nichts praktisch zu einer politischen, ja, irgendwie einer Institution raufarbeiten kann mit der Hilfe der Medien etc. pp., dann haben wir ein ganz merkwürdiges System in unserem Land. Aber weißt du denn Das nicht mehr, wie wir Gamergate getwittert haben und sofort in sämtliche Ministerien eingeladen waren? hm. Du meinst in die Einrichtungen der Ministerien, hätte man uns gern gebracht, ins Justizministerium zum Beispiel. Ja. Aber sicherlich nicht, um mit irgendwem darüber zu reden. Das ist ja auch das Schöne, sobald halt irgendwie in so ein pseudo-menschenfreundlicher Hintergrund hinter dem Hashtag steht, wie MeToo, wird das sofort alles ohne zu prüfen für bare Münze genommen. Und wenn sowas wie Gamergate passiert, wird nicht mal geprüft, bevor gesagt wird, das sind alles Lügner und Harasser. Ich finde es halt auch interessant, dass wir sehr oft hören, dass ausländische Akteure die Debatte innerhalb der sozialen Medien im Westen mit beeinflussen. Und wenn wir dann sowas wie MeToo haben, also ob es jetzt M-E-T-O-O oder M-E-T-W-O ist, dass man bei den Themen nie einen Artikel sieht, der sagt, könnte da zumindest eine Teilfraktion von den Trollfabriken gepusht werden. Sowas liest man nie irgendwo, aber wenn irgendwie in den Mainstream jetzt ein Hashtag nicht passt, so von der Genehmbarkeit der Berichterstattung, dann findet man sofort Gründe, warum irgendwie eine Trollfabrik mitmischt, aber bei hier MeToo gar nichts. So, wo ich mir dann auch denke, so Leute, wenn ich eine Beeinflussung, Hauptsache polarisieren, nicht gerade dann erfolgreich, wenn man bei allen möglichen Themen mitmischt, Hauptsache, dass gespaltet wird, so rein theoretisch wäre das nicht ein geistig ordentlicher Schachzug von jemandem mit einer Beeinflussungskampagne. Aber nein, so weit kann man in den Medien leider nicht denken. Ah, doch, es gibt doch die russischen Bots, oder habe ich mich da verhört? Ja, aber die machen aber, für Trump. Die fahren ja nur bestimmte Kampagnen. Ich würde gerne zwei Sachen anmerken, und zwar zum einen, die Überschrift wurde verändert von dem Artikel. Und zwar, die Überschrift wurde verändert von, was habt ihr eigentlich gegen alle gegen weiße Männer, zu weiße Männer sollen bei Rassismus die Klappe halten, Fragezeichen. Das nur mal fand ich einerseits interessant, dass er die Überschrift ein bisschen schärft hat. Der Text ist aber der gleiche. Und vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen, was im Text steht. Du hast ja schon gesagt, der gibt in etwa die Meinung wieder, die hier bei den Weltraumaffen auch vorherrscht. Ich denke mal, das sollten wir dann konkretisieren so ein bisschen. Und zwar im Hinsicht auf die ganze Sache bei Özil. Ja, also Özil, Türkei, deutsche Nationalmannschaft, die ganze Debatte, da wurde quasi im Artikel das so formuliert. Wer nach Mesut Özils Abrechnung mit dem DFB nicht pauschal zustimmen wollte, dass Deutschland ein strukturelles Rassismusproblem habe, wurde von links zunächst auf Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht überprüft. Wurde der Überprüfte für deutsch, weiß und männlich befunden, galt sein Argument plötzlich nichts mehr. Diesen Eindruck haben wir hier ja auch. Und weiter heißt es, zahlreiche Vorwürfe überschütteten die weißen Männer, die sich in die Rassismusdebatte eingemischt hatten. So dürften weiße Männer nicht erklären, was Rassismus sei und was nicht. Schließlich hätten sie ihn nie erlebt. Und das ist ja auch wieder dieses Argument von nach dem Motto, Reverse Racism gäbe es nicht. Also Rassismus kann immer nur in eine Richtung fließen, was natürlich Blödsinn ist, meiner Meinung nach. Es ist halt auch interessant, dass sozusagen die Fringe-Meinung, die Weitaußen-Meinung von merkwürdigen SJWs plötzlich irgendwie komplett in den Medien breitgetreten wird. So. Wo wir doch hier gar nicht so das Problem haben mit SJWs, speziell in Deutschland. Aber irgendwie deren Talking Points durch die komplette Medienlandschaft wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Ja, aber sich parallel darüber beschweren, dass irgendwie jeder Furz von der AfD irgendwie angeblich die Debatte komplett beeinflusst und bestimmt und was weiß ich nicht was. Ja. Ja. Ja, also was mir auf jeden Fall noch eingefallen ist, das MeToo, wo wir gerade bei Verschwörungskram waren, MK Ultra und sowas. Vielleicht steht das Tu ja für Turkish World Order. Sie machen die frische schwul. Ah! MeToo, Turkish World Order. Ah, das gefällt mir jetzt mal, Alter. Also ich sag mal, wenn da Bots mitarbeiten, sind das auf jeden Fall türkische Bots, weil also man begegnet so vielen Leuten, mit denen man kurz ein Gespräch über ihre Einlassung führt und dann kommen sie sofort auf Erdogan. Und wenn du irgendwie Kritik an Erdogan übst, dann kommt das N-Wort ganz schnell. Ja, das ist hier mal der Wikipedia-Artikel zur soziologischen Verwendung des Wortes Struktur. Weil wir ja immer so häufig was vom strukturellen Problem hören. Ja, und das ist, liest sich hier auf jeden Fall auch so ein bisschen wie Turkish Word Order, nämlich halt eben irgendwelche nicht direkt zu beobachtenden Kräfte, die da irgendwie walten. Der ganze Satz ist wunderbar. Das Problem strukturalistischer Theorien besteht vor allem darin, dass sich die postulierten Strukturen nicht direkt beobachten lassen. Das ist also Homöopathie hätte man nicht bissiger beschreiben können, finde ich. Wobei man halt schon sagen muss, also Niklas Luhan, Bourdieu und Durkheim sind schon krasse Leute. Also. Gerade der Durkheim. Die Struktur ist nach Ansicht vieler Soziologen omnipräsent und durchdringt alle sozialen Prozesse. Ja, das ist das Ding. Es ist überall, es ist allmächtig, aber keiner sieht es. Und wenn wir drüber reden, ist die Macht weg. Ist es sowas wie Gott, die Struktur? Wahrscheinlich, ja. Gott ist auch ein strukturelles Problem, scheinbar. Die Frage nach Strukturen, Institutionen und Akteuren spiegelt die grundsätzlichen Schwierigkeiten von Makro-, Meso- und Mikrosoziologie wider. Mhm, muss man wissen. Mikrosoziologie. Alter, was interessiert mich, ob eine Bakterie AfD wählen würde? Das erinnert mich ein bisschen an den Positivismusstreit, dass man halt wissenschaftlicher arbeiten sollte und das ist halt in der Soziologie dann oftmals halt postuliert wird, dass man ja teilweise gar nicht alles wirklich sehen und untersuchen kann, weil man ja dadurch, dass man Teil der Gesellschaft ist, nicht in der Lage ist, alles zu bedenken. Man daher ein rein empirisches Vorgehen natürlich zu verurteilen wäre. Also fällt mir auch ein großer Kritiker dazu ein. Habermas, Adorno auch. Also ja, ganz okay. Interessant. Also auch Strukturen sind ja für mich auch so Sachen wie diese ganzen NGOs und Stiftungen und so. Das sind auch Strukturen. Nee, das ist die Zivilgesellschaft. Das sind halt die Leute, die an der Currybude beim Mittag stehen. Das sind die NGOs. Das sind keine Strukturen. Nein, die immer nicht. Viele Leute haben uns geschrieben und haben gesagt, warum macht ihr nichts mehr mit Sacha Baron Cohen? Wir haben euch erhört. Wir haben zumindest seinen Doppelgänger aus Deutschland wieder mal im Programm. Betül Ulusoy. Die hat auch was zu MeToo geschrieben, nämlich Schulzeit mit Kopftuch, meine neutralen Lehrer. Ein alter Text von mir, mit neuer Bedeutung. 5. Klasse im Geschichtsunterricht wurden die Weltreligionen durchgenommen und ich sollte möglichst anschaulich über den Islam referieren. So lautete die Anweisung meiner Lehrerin, tat ich auch mit Koran, Gebetskette und Jingle-Musik. Die Reaktion, die Lehrerin knallte mitten im Song auf den Player, schrie mich an und was das solle und dass sie sicher keine Missionierung betreiben würde. Und damit hatte sich das Thema Islam erledigt. Zurück blieb eine ziemlich eingeschüchterte 11-jährige Betül auf dem neuen hochbegabten Gymnasium. Okay. Also, ja, also die 11-Jährige hat... Welcher 11-Jährige hält einen inbrünstigen Vortrag über seine Religion? So sehr, dass es einer Lehrerin irgendwie schon komisch vorkommt. Aber besser gefällt mir noch die 7. Klasse, nämlich da soll sie nach Paris fahren und zu einem Schüleraustausch. Aber dann sagt man ihr hier, wir besuchen eine französische Schule und in der französischen Schule darf kein Kopftuch getragen werden. Entweder du legst dein Tuch ab oder du darfst an dem Austausch nicht teilnehmen. Das ist meines Wissens nach, das kenne ich von früher, dass es halt da so Aufsichtsgeschichten gibt. Ne? Man kann halt nicht einen Schüler alleine in Paris vor die Schule stellen, sondern man bräuchte Aufsichtspersonal etc. pp. Naja. Also sie ist dann nicht mitgefahren. Aber liegt es an Rassismus? Liegt es an strukturellem Rassismus oder liegt es an ihrer Weigerung, für 2 Stunden sich den Sitten eines anderen Landes zu unterwerfen? Das ist halt die Frage. Und was ist unverschämter? Zu fordern, dass jemand sich den Sitten des Landes unterwirft oder zu fordern, dass die Sitten des Landes eine Ausnahme machen? Ganz ehrlich, ich finde das lächerlich. 9. Klasse USA-Austausch hatte sich nach 9-11 für mich erledigt. Warum gab es nach 9-11 keine Muslime mehr in Amerika? Ja, ganz genau. Also überhaupt nicht. Also das ist vollkommener Humbug. Und vor allen Dingen, ich meine, da gab es vor allen Dingen so wenig Muslime in Amerika, dass die Idioten da ja schon irgendwelche Sikhs vor den Zug geschmissen haben und so, bei den Turban tragen. Die Spinner. 11. Klasse Klassenfahrt nach Barcelona. Ich wollte nicht mit meiner Lehrerin, aber meinte, meine Familie würde mir nicht erlauben, mitzufahren. Schließlich war ich ja ein muslimisches Mädchen. Meine Mutter zwang mich mitzufahren, damit die Lehrerin nicht so dachte. Ein Paradoxon. Mhm. Ja, du bist in Barcelona gewesen. Eben hast du dich beschwert, dass du nicht in Amerika oder Paris warst. Was? Entscheide dich. Ich wundere mich nur gerade, was das für ein Gymnasium war, wo die Leute ständig ins Ausland fahren. Also. Ja. Hochbegabten Gymnasium. Ja, das hat sie doch extra klar gemacht, du. Ja, mein neuer PW- und Geschichtelehrer, vor dem mich einige gewarnt hatten, weil er sich unter anderem mit Sprüchen wie "mit euch so asozialem Ausländer packen muss ich mich abgeben" hervorgetan hatte und der im Abitur 2 meine Abiturprüfungen abnahm, kam zur ersten Stunde in die Klasse, warf seine Tasche mit festem Blick auf mich, auf den Pult, bäumte sich vor mir auf und rief schon wieder eine Kopftuch. Die Klasse stand ziemlich unter Schock und ich wünschte mir, dass ich lieber doch hätte den Kurs wechseln sollen. Ja. Paulanergarten, weil eigentlich ein Lehrer, der sowas sagt, der hat eigentlich nicht so wirklich lange Halbwertszeit. Aber gut. Am Ende der Veranstaltung kam die Schuldirektorin zu mir. Betül, du hast alles wunderbar gemacht. Wir müssen aber über dein Scheißkopftuch reden. Ja, sie hat tatsächlich Scheißkopftuch gesagt. In welcher deutschen Schule passiert sowas? Ist das irgendwie so ein übergebliebenes Nazi-Kader-Gymnasium für Hochbegabte? Für Hochbegabte, die ganzen Lehrer da waren. Napola. Also ich wollte das jetzt erstmal zu Ende durchhören, aber es liegt sich alles sehr unglaubwürdig und ich meine, wenn die wirklich solche Erfahrungen gemacht hat, dann ist das sehr schade, aber nirgendwo, wo ich jemals zur Schule gegangen bin oder irgendwo was miterlebt habe, wäre sowas in irgendeiner Art und Weise durchgegangen und akzeptiert worden. Nicht mal ansatzweise. Also was ich kannte aus der Schule war, dass eine Klassenkameradin auf dem Weg nach Hause im Kopftuch angezogen hat und dass sie auch mal mit einem blauen Auge zur Schule gekommen ist, als sie mal ohne Kopftuch nach Hause gekommen ist. Also so kenne ich das, aber keine Ahnung. Ist halt auch nur eine persönliche Story. Also. Tja, und ich meine, es gibt Leute, die solche Sprüche ab und zu mal bringen, aber wie gesagt, das mit dem scheiß Kopftuch, ja, und dass der Lehrer sagt, schon wieder eine Kopftuch und sowas in der Klasse. Ja, also ich meine, mag sein, dass es sowas gibt, aber ich weiß nicht. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, also wer weiß. Ne? Wer weiß. Aber zu der Sache in dem Unterricht, da möchte ich noch was sagen. Und zwar, da hatte ich auch mal eine Erfahrung. Und zwar haben wir sowas im Religionsunterricht auch mal gemacht. Und also verschiedene Religionen vorstellen. Und da hat der Lehrer ganz explizit einem muslimischen oder zwei, ich weiß nicht, ob die zusammen eine Gruppe waren oder einzeln, weiß ich nicht mehr, hat er explizit gesagt, ja, aber ihr könnt die Schahada vorstellen, aber wir sagen die nicht zusammen auf, das wäre mir unangenehm. Ja. Die Schahada ist ja das muslimische Glaubensgebet und in manchen Teilen bei den Muslimen ist es halt so, wenn man die aufsagt, dann ist es quasi so, wie ja, man ist jetzt der Religion beigetreten. Ja, und dass ein Lehrer das zum Beispiel nicht im Unterricht will, dass halt alle Schüler das einfach mal zusammen im Chor aufsagen, kann ich ja verstehen. Vielleicht ging es ja um sowas. Ja, da hätte ich ganz gern noch mal ein paar Details gehört, was das denn für Jingles waren, die da gespielt hat, zum Beispiel. Diese Isis. Ja, wieder irgendwelche, ich meine, wie gesagt, zu wenig. Ich kann mir vorstellen, dass es so vorgekommen ist. Ja, und dann macht sie natürlich auch noch Abitur, die unterprivilegierte, arme, gebeutelte Migrantenfrau. Und dann sagt die böse Schulleiterin zu ihr, sei doch froh, dass du so ein gutes Abitur gemacht hast. Was hättest du ohnehin mit so einem sehr guten Abitur machen sollen? Und dann sind ihr Hörner gewachsen und sie ist mit Schwefeldampf im Boden verschwunden. Ja, dann damals dachte ich, ich bin stark und kann das alles wegstecken. Das ist alles nicht so schlimm. Andere haben noch ganz andere Dinge erlebt. Aber dann bekomme ich keine Luft, wenn ich an die Schule zurückdenke. Und ich weiß, dass es keine Kleinigkeiten sind. Egal, was andere sagen. Wem es wirklich um den Schutz muslimischer Schülerinnen geht, der muss sich für Vielfalt auch in der Lehrerschaft einsetzen. Lehrerinnen mit Kopftuch aus der Schule zu verbannen, ist keine Lösung, sondern Festigung. Ja, ich glaube, so langsam sind wir an dem Punkt angekommen, warum dieser Beitrag geschrieben wurde. Ja. Und ich finde es vor allen Dingen auch sehr lustig, dass hier drunter diese Werbung ist. Von diesem Soyboy, I doubled my earnings. Ja, Leute, Betül-Fans, klingt drauf und findet heraus, wie dieser weiße Mann sein Einkommen verdoppelt hat. Betül Baron Cohen, meine Damen und Herren. Da muss das denn jetzt auch noch sein? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Female Future Force, meine Damen und Herren. FFF. Es ist unheimlich wichtig, Veranstaltungen zu haben, wo Frauen nicht nur das Publikum darstellen, sondern auch auf der Bühne stehen. Weil dann deutlich wird, was für Themen man auf welche Art und Weise eigentlich behandeln könnte und welche Themen sonst in unserer Gesellschaft und in unserer medialen Öffentlichkeit vor allem zu kurz kommen. Deshalb ist es sehr wichtig, Räume zu schaffen, wo... Ja, das ist ja schon mal vollkommener Humbug. Also wenn du damit den Kram meinst, über den du die ganze Zeit redest, liebe Dame, dann kann das ja wohl nicht notwendig sein, weil ich meine, das haben wir ja in den letzten beiden Wochen gemerkt. Wie? Du bist der Standbildgott, Chris, übrigens. Du bist einfach der Standbildgott. Wie dominierend dieses ganze Zeug da halt eben ist. Ne? Also ich meine, wir reden jetzt fast über nichts anderes mehr. Und ich finde das auch so lustig, dass es mittlerweile irgendwie wie selbstverständlich jeder von diesen Beiträgen irgendwie eingeleitet wird mit, ja, wie uns ja Özil den gezeigt hat, ist alles rassistisch hier in diesem Land, wo ich mir auch mal denke, scheiße, was hat das gezeigt? Überhaupt nichts hat es gezeigt. Ich sehne mich nach der Zeit zurück, in der FFF noch für Ficken, Fressen, Fernsehen stand. Ich finde es halt auch jedes Mal so lustig, wenn die Leute rumrennen und sagen, ah, Deutschland ist so überrassistisch, USA ist so überrassistisch. Ja, wo wollen denn die Leute hin migrieren? Aber warum wollen sie denn nicht nach Nigeria migrieren oder nach Pakistan? Warum? Deutschland muss sich ein Vorbild nehmen, auch noch an Amerika, weil es noch rassistischer ist. Oder wie? Ja, ich kapiere es auch nicht. Lasst uns doch vielleicht zur Abwechslung mal ein Vorbild in Afrika nehmen und anfangen, Albinos für ihre Körperteile zu jagen. In Nigeria kannst du, wenn du an einen Schwulen deine Wohnung vermietest, für 10 Jahre dafür ins Gefängnis kommen. Weißt du, ja, dort sagt man, aber wir wollen nicht so degeneriert werden wie der Westen, wir haben noch Werte. Und ja, das erste Anti-Schwulen-Gesetz dort ist mit dem Kolonialismus eingeführt worden. Allerdings ist aktuell dort das Sentiment, dass halt, ja, Schwule für 13 Jahre ins Gefängnis geht, ein Arzt, der jemanden behandelt, der schwul ist, für 10 Jahre ins Gefängnis geht, ein Arbeitgeber, der einen Schwulen einstellt, für 10 Jahre ins Gefängnis geht. Und ich frage mich, warum, wenn Deutschland so überrassistisch ist, warum nirgendwo anders hin irgendjemand migrieren möchte. Ich verstehe es wirklich nicht. Also. Naja, vielleicht so als kleine Info am Rande. Es gab ja vor ein paar Jahren das Phänomen, dass sehr viele Leute aus Portugal nach Mosambik emigriert sind. Was ja genau das wäre, von Europa nach Afrika zu migrieren. Aus wirtschaftlichen Gründen tatsächlich. Das war halt, wo Portugal total am Boden lag wirtschaftlich. Die läppern sich ja mittlerweile wieder hoch. Und die Leute, die nach Mosambik gegangen sind, Mosambik deswegen, weil dort auch Portugiesisch gesprochen wird und es eine ehemalige Kolonie ist. Die meisten von denen sind auch erfolgreich entweder zurückgekehrt nach Portugal oder haben sich da Wohlstand aufgebaut. Also es geht auch. Afrika ist auch ein riesiger Kontinent und leider sieht es in Großteil von Afrika genauso aus, wie ihr es gesagt habt. Aber es gibt auch so ein paar Lichter. Ja, nur da fällt mir dann gleich die Geschichte ein, was den chinesischen Händlern in Südafrika passiert ist. die halt emsig wie sie sind, haben sie sich halt eine Nische geschaffen im so Spätis und kleine Läden, wie das auch in Tschechien ist, das ja auch komplett in asiatischer Hand zum Beispiel, und haben da halt ihr Geld verdient. Und dann hat man ihre Läden niedergebrannt, weil die bösen Ausländer den Einheimischen die Profite weggenommen haben. Also Rassismus gibt es nur in Deutschland. Frauen über die Themen, die sie wichtig finden, sprechen zu Frauen und dadurch einen neuen Raum schaffen für neue Gedanken, für neue Perspektiven und hoffentlich auch neue Erkenntnisse. Das ist alles neu. Das hat es noch nie gegeben. Entschuldigung. Ja, was ist denn da neu dran? Welche neuen Perspektiven, welche neuen Erkenntnisse? Was soll dieser ganze Schwachsinn? Also, tut mir furchtbar leid. Also, die Kybra redet halt wie alle von denen immer das Gleiche. Das mit den Räumen hat sie doch auch schon öfter gesagt. Ja? So nach dem Motto, uns fehlen die Räume, um unsere Gedanken auszudrücken, während sie halt auf 23 Konferenzen im Jahr spricht. Ja, genau. Lade die Kybra ein, damit sie dir sagen kann, dass wir einen Raum für Frauen brauchen. Toll. Ja, wird ein Gebetsraum wahrscheinlich, nur für Frauen dann, für die neuen Gedanken. Das Lustige ist ja auch, dass sie da eigentlich direkt Standpunkttheorie ausdrückt, dass eine ordentliche Erkenntnisgewinnung zum Teil nur von bestimmten Positionen innerhalb der Gesellschaft möglich ist. Und, ja, Standpunkttheorie, also sie benennt es nicht, aber das ist der Inhalt von dem, was sie gerade gesagt hat, und das ist ja ein Konzept, was wir aus der Postmodernen kennen und auch ein Bestandteil von Identitätspolitik ist. Ja, ich bin mir sicher, wenn es jemand beigehen würde und sagen würde, so, ja, hier, das mit der Migration und so, wir brauchen jetzt einfach mal eine Konferenz, wo nur Weiße hingehen, und das nennen wir dann White Future Force Day, und und da machen wir dann mal neue Gedanken, die wir dann in Ruhe mal irgendwie formulieren können oder so, wie wir da jetzt drauf reagieren oder was. Ich bin mir sicher, das würde auch super ankommen. Da hätte sicherlich keiner was dagegen, weil wir ja keine Doppelstandards haben, weil das bei Kybra ja auch in Ordnung ist, von daher. Ja, ja. Oh Gott. Future Force. Was sagt uns das Illuminatenauge? Sagt uns noch was? Weiß ich nicht. Sagt er dein Leben verändert. Ja, das habe ich hier vor allen Dingen auch gesehen. Bekommt ihr jetzt 111 Euro Rabatt auf das Ticket? Wo ich mir schon gedacht habe, was zum Fick, wie teuer ist das denn sonst? Also normal 300 Euro. Ach du Scheiße. Und also, aber es gibt Friedensticket. Eltern in Elternzeit, Auszubildende, arbeitssuchende Menschen mit Behinderung, Rentnerinnen und Rentner. Und Kinder 0 bis 2 Jahre in Klammern ohne Betreuung. Also, ich gehe dorthin und ich sage, ich identifiziere mich als 2-jähriges Kind und dann will ich mal gucken. Also. Na naja, gut, die anderen sind auch kostenlos bis 12. Ja, okay, dann bin ich 12. Du darfst aber gar nicht rein, weil du einen Penis hast. Ah. Ja, woher wollen die das wissen? Die haben ja nicht nachgeguckt. Vielleicht hatte ich eine Nullifikationsoperation, weißt du? Edition. Oh ja. Ich fand das Bild so wunderschön. Da dachte ich mir, Tagesschau, ihr habt die besten, schönsten Bilder. So. Wie war das? Ich weiß nicht mehr, wer das in Dänemark gesagt hatte. Es war ein Politiker. Es hat einige Vorteile, als Land rassistisch zu gelten, als sie darauf angesprochen worden sind, warum nicht so viele Flüchtlinge angenommen worden sind. Und ja, und in dem Sinne gilt ja dann auch ein Stück weit die Politik da. Ich finde es auch. Das hatte ich aus einem Interview mit dem Bill Murray. Strange Deaths of Europe. Also. Douglas Murray. Ah, Douglas Murray, ja. Bill Murray. ich find auch, dass das Foto total überregionale Bedeutung hat. Frau wird in Kopenhagen von Polizistin umarmt. Finde ich auch. Also wir erinnern uns dran, wie Morde in Deutschland nicht nachrichtenwürdig waren, aber das Bild, das berührt die Menschen und sorgt für Diskussionen. Ja, ja, genau. Das Bild zeigt aus uns, Freiburg oder Kandel hat halt auch für das zeigt hat uns die Menschen auch die, berührt. Die Würde der Verschleierten auf jeden Fall. Also ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, aber ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass die Dame auch irgendwie verhaftet wurde oder sowas. Und danach, nachdem ich das gelesen habe, habe ich dieses Foto gesehen und das fand ich dann doch ein bisschen seltsam. Aber vielleicht hatte ich was falsch verstanden. Es ging ja darum, dass halt auch das Verhüllungsverbot jetzt in Kraft gesetzt wurde und nicht nur, dass es erst in Kraft gesetzt werden soll. Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Was sagt ihr dazu? Das weiß ich jetzt nicht, also was daraus geworden ist. Also ich habe bei solchen Bildern immer das Gefühl, dass sich da um Profis handelt, die extra ein Bild so stagen, dass es halt irgendwie rumgeht. Es war doch auch die Aktion in Frankreich mit dem Burkini-Bann und dann war doch direkt eine Frau am Strand und später ist doch auch rausgekommen, dass sie halt professionelle Aktivistin ist. Und ich will jetzt der Dame hier in dem Bild nichts unterstellen, aber ich habe immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, wenn so ein Bild in die Medien kommt, wie das denn wirklich zustande gekommen ist. Ja, auf Twitter sind auch schon Vermutungen kursiert, dass das eine Aktivistin ist. Die weint aus Angst, weil die QFA sie nicht loslassen will. Aber ich meine, ich kann natürlich auch komplett falsch liegen, aber mich wird es halt nicht wundern, wenn irgendwie in halt ein paar Wochen das irgendwann noch rauskommt, dass das halt professionell gemacht ist. Also so wie ich es gerade nochmal gelesen habe, ist es wohl so, dass die da, also das Gesetz ist wohl in Kraft und die Dame ist wohl verhaftet worden und zu einem Ordnungsgeld verurteilt worden. Ja. Wie dieses Foto da zustande kam, kann man sich jetzt ja, keine Ahnung, ist mir nicht so ganz klar. Ja. Bin ich eine gute Verbündete? Ja, das ist hier... Müsste das nicht auch ein Sternchen haben eigentlich? Nee, das weiß ich nicht. Bezieht sich wahrscheinlich nur auf Frauen dann. Das ist ein generisches Femininum, hab dich nicht so. Kann sein. Aber viele weiße Linke glauben, sie tun genug gegen Rassismus. Besonders hilfreich kann aber nur sein, wer sich zu KomplizInnen von Betroffenen macht, zu einer Ally. Mit diesem Test finden sie heraus, ob sie eine gute Ally sind oder ob sie sich bloß für eine halten. Fuck off, Tats. Sich bloß für eine halten, ja. Genau, ich bin nicht wirklich, ich finde andere Leute nicht wirklich gut, ich halte mich nur dafür. Bescheuert. Da könnte man auch oben drüber schreiben, wie man Politik mit Selbsthass betreibt. Weißt du? Und dann. Aber komm, scroll mal ran. Ich will mal im Detail lesen, ob ich ein guter Ally bin oder nicht. Ja, also der Staat ist ja links oben. Eine mehrfach diskriminierte Person erzählt Ihnen von ihren Rassismuserfahrungen. Was machen Sie? Nichts. Ich höre erst mal zu. Jetzt ist leider die Auflösung voll für den Arsch. Also nichts, ich höre erstmal zu und die andere Alternative ist, ich wäge ab, ob sie möglicherweise übertreibt oder es falsch verstanden hat. Bist du auf jeden Fall schlechter, Ally. Ja, habe ich mir schon gedacht am Tonfall der Frage. Der Person scheint es ziemlich mies zu gehen. Sie möchten ihr Mut zu sprechen. Wie tun sie das? Ich erkläre ihr, dass die Spinner in der Unterzahl sind und dass die meisten Menschen doch froh sind, in einer so tollen multikulturellen Gesellschaft zu leben. Ich spiele den Fall runter. Man sollte das Problem schließlich nicht größer machen, als es ist. Ich bestärke sie darin, dass ihre Wut berechtigt ist. Und danke ihr, dass sie über ihre Erfahrungen spricht. Rassismus muss benannt werden. Und zwar nicht nur, aber in allererster Linie von den Betroffenen selbst. Die Person ja, in aller Linie von den betroffenen Personen selbst. Ja, das wäre noch schlimmer, wenn über sowas dann auch noch Dritte sprechen. Also was weiß ich, Alter. Ich ermahne sie, dass sie kein Recht hat, Rassismus anzuprangern und gleichzeitig weiße Menschen zu diskriminieren. Das ist umgekehrter Rassismus. Das würde keiner sagen. Da würden Leute einfach sagen, das ist Rassismus, weil umgekehrter Rassismus ist ein dummer Kampfbegriff, um abzulenken davon, dass es nur Rassismus ist. Und was stand jetzt in diesem gelben Ding hier, was dazu geführt hat jetzt? Ich kann das nicht lesen von hier. Also die Person erzählt weiter. Dabei äußert sie Meinungen und Urteile über die Mehrheitsgesellschaft, von denen sie sich persönlich angegriffen fühlen. Wie reagieren sie? Ich halte dieses Unbehagen aus. Schließlich muss ich nicht mit jeder Meinung einverstanden sein. Nee, warte, Warte, es wird noch besser. Warte, Chris, du lachst zu früh. Aber ich setze mich mit dem Gesagten auseinander und will es verstehen. Ja gut, also da muss ich ja mal sagen, sind aber die, ja, umgekehrt die Leute ganz schlechte Allies von uns. Also, ja. Richtig schlechte Allies. Also, Herr, wie heißt der? Özil und der von dem Hashtag Me Turkish World Order, ihr seid ganz schlechte Allies. Ja. Die Person macht sich auf ihre Privilegien aufmerksam. Dabei halten sie sich selbst gar nicht für so privilegiert. Wie gehen sie damit um? Ich rechne ich sage vor, der Person, Krieg meine Rente einmal sein wird. Oh Gott, wie privilegiert das ist. Warum liegt hier überall Strom, Nein, also, wie gehen sie damit um? Ich erkläre der Person im sanften und ruhigem Ton, dass ich nichts von der Rassenlehre der Linken halte. Rassenlehre hatten wir hier schon mal. Richtige Antwort, Abel. Ich informiere mich, worin meine Privilegien bestehen. Educate yourself, Shitlord. Und wie ich sie strategisch gegen Rassismus einsetzen kann. Und nur, wenn du den Weg nimmst, egal wo du ausscherst, bist du ein schlechter Ally. Und nur wenn du den einen Weg gehst, rosa-gelb, rosa-gelb, rosa-gelb, kommt am Ende grün. Und du bist ein guter Ally. Wenn du also irgendeinen Fehler machst auf diesem verfickten Weg, dann gnade dir Gott. Ja, genau. Ja, nicht irgendwas hinterfragen. Listen and believe, listen and believe, listen and believe, lautet die Devise. Und was mir dazu einfällt, ist vor allen Dingen, ich finde es lustig, dass sie das Alliierte nennen, weil, ja, also, ich glaube, die mit der Rassenlehre waren eher die Achse. Also, im Endeffekt musst du eher auf der Achse bleiben. Ne? Aber das Ding ist halt, es ist halt 1:1 Intersektionalität. Außerdem die Alliierten, das waren alles nur so Westeuropäer und die Achsen, die hatten auch noch Asiaten dabei, also bitte. Ja, und Türkei war ein inoffizieller Ally. Also. Wir hatten auch eine Radiostation im Iran. Ja, sie sind viel multikultureller. Das ist eine sehr schlechte Handlungsanweisung. Dem sollte wirklich niemand folgen, außer er hat ein totales Brett vorm Kopf. Ja, also wirklich. Und auch, das kann man ja fast gar nicht ernst nehmen, schlechte Ally mit einem traurigen Smiley. Rassismus lässt sich nicht bekämpfen, indem er unsichtbar gemacht wird. Wer versucht, den unsichtbar zu machen? Absolute Übertreibung. Auch nicht, indem betroffene Personen für paranoid erklärt werden. Ja, sind sie aber. Hören Sie auf, zu glauben, Sie wüssten alles besser, und versuchen Sie nicht, ein strukturelles Problem zum Einzelfall herunterzuspielen. Moment mal, Einzelfall? Das Wort habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Ja, und die Struktur haben wir auch gerade gehört, was das bedeutet. Wer mag dieses Wort so gerne? Jo, hallo, naja. Ticket 211 Euro. Hallo. Hallo. Ach ja, und lenken Sie nicht von Rassismus ab, indem Sie andere Diskriminierungsmerkmale aufzählen. Zum Beispiel Armut. Wow, das sind ja mal echt richtig gute Linke. Viele Menschen sind nämlich sogar von mehreren Marginalisierungen gleichzeitig betroffen, wie Beyoncé oder Kanye West. Ja. Oder Obama. Ja. Genau, und das behauptet ja auch jeder, dass das nicht so wäre. Also es ist absoluter so ein Blödsinn. Oder Cem Özdemir, obwohl das ein schlechtes Beispiel, der kriegt es ja auch von Türken. Wo laufen denn solche Strohmänner durch die Gegend? Ja, oder sind die wirklich so paranoid, dass sie die... Pornofilmstudios, ja, was die oft geben, da liegen die auf dem Boden rum. Ich finde es halt krass, dass einfach mit diesem strukturellem Rassismus, dass du halt per se die komplette Gesellschaft anklagst. Also nicht nur die Menschen selber, sondern halt auch die Institution. Du kommst zum Beispiel an und sagst, ja, also das ist im Grundgesetz halt eine benachteiligte Gruppe keine extra Hilfe erhält. Das verstößt ja gegen das Gleichbehandlungsgesetz. Und damit ist ja auch das Grundgesetz selber, wenn es farbenblind ist, per se rassistisch. Also in diesem, es ist ein struktureller Rassismus, schwingt wesentlich mehr mit, wie man denkt, weil, ja, alles ist Rassismus. Ich habe das diese Woche ja auch mal offensiv formuliert, ich weiß nicht, ob ich es jetzt in einem zusammenkriege, aber Leute, die von strukturellen Problemen reden. Die meinen damit, dass zur Überwindung nur nötig ist, einen neuen Menschen zu schaffen und das möglichst nach ihrer theologischen Richtung und mit groß angelegten gesellschaftsweiten sozialen Experimenten. Also struktureller Rassismus ist ja praktisch eine Form von Gewalt. Deswegen ist ja der Basisbegriff auch die strukturelle Gewalt, ne, und strukturelle Diskriminierung. Mhm. Ja, wenn man da sich das anguckt, dann ist das irgendwie, ja, es ist eine komische Beschreibung, die von Johann Galtung kommt. Der ist so Friedensforscher gewesen hinterher, aber auch schon irgendwie 100 Jahre tot oder 50, weiß nicht genau. Und demzufolge ist irgendwie angeblich alles strukturelle Benachteiligung, ja, was einen hindert, seinen höchstmöglichen Status zu erreichen. Also wenn ich jetzt gerne 150 Kilo mich fett fressen würde und irgendwas hindert mich daran, zum Beispiel, dass ich nicht genug Kohle habe, dann ist das strukturelle Gewalt. Ja, auf jeden Fall das Ding hier, das ist eine Struktur. Das ist eine Struktur von, wie du zu denken hast, damit du da ankommst, wo wir dich hinhaben wollen. Genau, und der neue Mensch, der Taz, der sieht so aus. Glückwunsch, Sie haben ein offenes Ohr, respektieren Ihre eigene Machtposition und geben fairerweise die Deutungshoheit darüber, was rassistisch ist und was nicht an Betroffene ab. Oh, da muss man erstmal tief durchatmen. Ihre Machtposition so, ja, genau, Taz, ich bin total mächtig, sag's mir. Was ist denn, warum geben wir denn nicht die Deutungshoheit über Arbeitslosenversorgung den Arbeitslosen? Warum speisen wir die mit so wenig Geld ab? Die würden sich sicher irgendwie 100, 200 Euro mehr im Monat geben, wenn wir die fragen. Tja, hier wird ja wieder dieses Argument unterfüttert, dass die Intention keine Rolle spielen würde, sondern dass nur der Betroffene es halt immer selbst interpretieren kann, ob er angegriffen wurde oder nicht. Was natürlich auch gesellschaftlich, mit jeder Gesellschaft inkompatibel ist, einfach so zu denken. Aber ja, nee, immer ist ja auch falsch, ne? Also in dem Fall, dass halt eben die Identität die richtige ist. Ja, die meinen, die Deutungshoheit, was rassistisch ist und was nicht, an Betroffene muss abgegeben werden. Also wie gesagt, wenn Intention keine Rolle mehr spielt, dann können wir unser ganzes Rechtssystem einfach mal über Bord schmeißen. Und, ja, das ist genau das fordern die ja auch. Also ja. Die Kimberly Williams Crenshaw, also die ja die Intersektionalitätstheorie rausgehauen hat Ende der 80er Jahre, die kommt ja aus dem Fach, also Critical Race Theory, wo es ja auch Critical Legal Theory gibt, und die Leute dort fordern wortwörtlich, das komplette Rechtssystem über den Haufen zu krempeln, weil ein farbenblindes Rechtssystem per se rassistisch ist und man ja Privilegien für Minderheiten in die US-Verfassung einbauen soll. Und genauso wird es halt in anderen westlichen Ländern auch gefordert. Und wir hatten doch diesen Vorstoß aus Großbritannien, wo es hieß, Frauen nicht mehr für Bagatelltaten einbuchten. Ist schon am Laufen. Der letzte Teil, der ist aber auch wirklich, der ist, ja, der, ich habe da schon fast gar keine Worte für, den möchte ich auch noch mal ganz kurz vorlesen. Ich überspringe einen Teil, aber Achtung, verfallen Sie nicht dem White-Savior-Komplex. Wer gegen Rassismus kämpft, nur um sich selbst als große Retter-Sternchen in vorzukommen, hat etwas falsch verstanden. Es geht nicht immer um Sie. Also am Ende noch so ein kleines bisschen was Selbsterkenntnis, aber das rettet es auch nicht mehr. Irgendwie. Nicht macht wirklich. Das irgendwie noch schlimmer. Nur im Sinne von, du bist sowieso schuldig, egal wie. So, haben wir nicht wieder erwischt. Ha, hast du jetzt gedacht, das wäre gut oder so, was du hier machst und dass du gar nicht so ein schlechter Mensch bist? Ha, ja, da haben wir dich wieder. Ja, auf jeden Fall dieses hier, Verfassungsschutz überprüfte NGOs, wie das hier so schön heißt, erst beobachtet, dann Geld gestrichen, hier geht es tatsächlich um die Demokratie Leben, über die lange Liste Demokratie Leben Projekte, die wir ja auch schon mal komplett durchgegangen sind, und also im Mai hat sich herausgestellt, dass der Verfassungsschutz da bei diversen von diesen Projekten 51 Stück an der Zahl, wenn man diesen Beitrag hier glauben kann, wohl schon nachgeschaut hat, und eins von denen hat jetzt wohl keine Förderung mehr bekommen, obwohl hier leider nicht drinsteht, welches von denen. Und also ich finde es generell ziemlich krass halt, dass wir da über 100 Millionen an dieses Demokratie-Leben-Ding, ich erinnere da nur an diesen Spruch von... Sind es nicht 120 mittlerweile? Ja, also über 100 halt, ja. Und Ich erinnere mich noch an diesen Spruch von diesem Sönke Rix, von dem SPD-Abgeordneten, den hatten wir ja hier vorgespielt. Wer meinte so, ja, wer gegen Demokratie leben, wer das nicht möchte, so, der legt die Axt an die Demokratie, ne? Ja, und wir machen das hier mit irgendwelchen komischen Toleranz für den Islam und was der Teufel nicht was, Organisationen und irgendwelchen Organisationen, die teilweise mit Verfassungsschutz beobachtet werden. Da gab es aber auch mal eine Überschneidung bei der Amadeo-Antonio-Stiftung im Verfassungsschutz, da hat irgendwie einer im Gremium bei denen gesessen oder so. Oder ja, genau, das war aus Thüringen, vom Verfassungsschutz in Thüringen. Da sitzt einer in diesem Ausschuss von der AA-Stiftung, ja. Ja, also finde ich einfach ziemlich krass und auch, dass das überhaupt nichts irgendwie, ja, ist halt so. Es ist halt auch schon irgendwie lustig, wenn du dir denkst, so, du bist so ein Regierungsheini, kriegst einen Haufen Geld in die Hand, du sollst es verteilen, es soll der Demokratie helfen und dann bam, scheiße, jetzt habe ich irgendwie Extremismus gefördert. Weißt du, ich meine Güte, Alter. Das ist ja, aber du förderst unbedingt nur den aufgebauschten Extremismus, nicht den echten, weißt du? Ah. Von wem war das? Ja, das habe ich eingereicht. Wir hatten ja vorhin eine kleine Anleitung, hier haben wir noch eine weitere Anleitung. Ja, also erstmal, worum geht's hier? Letzte Woche gab es ja in Finnland, es war nicht in Finnland, es war in Schweden, glaube ich, in einem Flugzeug ist jemand aufgestanden und hat halt den Flieger am Abheben gehindert, dass die Person, die abgeschoben werden sollte, wieder aus dem Flugzeug genommen werden musste. Und das hat halt im Internet, ist das sehr berühmt geworden und viele Leute haben sich darüber gefreut, andere Person, haben sich sehr darüber geärgert. Die Person, die abgeschoben werden sollte, sollte abgeschoben werden, weil sie straffällig geworden ist. Ja, also es war ein 52-Jähriger, der abgeschoben werden sollte, weil er halt mehrfache Körperverletzungen begangen hatte. Und er war halt wohl im Gefängnis und hat da seine Strafe abgesessen und sollte danach abgeschoben werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, da kann sich ja jeder jetzt was dazu denken, was er will. Ob die Dame, die da aufgestanden ist, das wusste oder ob die einfach entweder aus Mitgefühl gehandelt hat, weil die so propagandisiert wurde oder vielleicht wollte sie einfach auch nur Klicks online haben. Wer weiß. Die hat ja wohl auch eine Ordnungsstrafe bekommen. Es gab auch eine Nachahmertat. Ich glaube, die war wiederum in Finnland oder war es in Norwegen? Das war sogar eine Politikerin, glaube ich. Ja. Genau, und das war eine Grünen-Politikerin und die haben sie relativ mit kurzem Prozess, wie sich das gehört, entfernt. Also so sollte das auch. Ich meine, wo kommen wir hin, wenn jetzt jedes Mal, wenn irgendwo ein Flugzeug abheben will, irgendwer aufsteht und sagt, ich bin für die Ächtung der Jagd auf Dammhirsche oder so. Ja, Freiheit für Öcalan. Ja, das könnte halt zur Folge haben, dass die Fluggesellschaften halt das nicht mehr akzeptieren, weil sie halt nachweisen können, dass der Flugbetrieb dadurch halt zu stark gestört wird. Dass ja, ist es das meiner ist Meinung nach propagiert worden schon, dass das so gemacht werden soll, dass halt so eine Kampagne gefahren werden soll, um das für die Fluggesellschaften so teuer zu machen, dass diese Möglichkeit nicht mehr besteht. Dann müsste die Bundesregierung halt eigene Flugzeuge quasi chartern und das wäre mit mehr Kosten verbunden und mit anderen Komplikationen. Ja, das bringt es ja auch voll. Also ich meine, das ist ja überhaupt der schlimmste Punkt an diesen Aktionen. Die Abschiebung wird ja nicht verhindert, sie wird nur verschoben. Und im Zweifelsfall, und so ist es in Schweden, war schon, ja, vielleicht hat sich die Regierung überlegt, dann halt einen Privatjet zu mieten. Ja, aber jetzt gehen wir das mal in den ja dann Fall, gebracht. Hier steckt in den Artikel, weil hier steckt einiges drin, auch an Informationen teilweise, wie es wirklich, also das ist im Endeffekt eine Anleitung, wie man diesen zivilen Ungehorsam üben kann. Ich muss mich wirklich fragen, wie das am Justiziar vorbeigekommen ist, weil hier steht teilweise wirklich explizit drin, sie werden damit rechnen, dass sie festgenommen werden müssen und Ordnungswidrigkeit und bla bla bla. Und das ist wirklich eine Anleitung dazu. Ich möchte es nochmal betonen. Hier wird halt beispielsweise geschrieben, ja, wie macht man es, wie verhält man sich am Flughafen? Und da steht im Endeffekt so, ja, am Flughafen machen sie am besten erstmal nichts, weil da können sie nicht so viel machen und sparen sie sich ihre Energie besser für gleich, sie werden sie noch brauchen. Das war ein Zitat, der letzte Satz. Ja, und ja, hier werden halt verschiedene Szenarien durchgespielt, wie man sich am Flughafen im Flugzeug verhalten soll und Abschiebungen von zu Hause. Und ja, wie gesagt, also, hier explizit Anti-Abschiebungsnetzwerk. Da möchte ich nochmal drauf zurückgehen. Das Ziel ist jetzt, den Start des Flugzeugs zu verhindern. Bleiben Sie stehen. Solange Sie sich nicht hinsetzen, darf das Flugzeug nicht losfliegen. Sprechen Sie das Flugpersonal und die anderen Fluggäste an. Erklären Sie, dass Sie so lange stehen bleiben, bis die Person, die abgeschoben werden soll, das Flugzeug verlassen hat. Versuchen Sie, mit der Person zu sprechen und ihr zu erklären, was Sie tun. So, und ein paar Absätze danach steht, Moment, wo ist jetzt dieser Absatz? Ihnen selbst können nach der Aktion Strafen drohen. Verschiedene Delikte kommen in Betracht, etwa der Eingriff in den Flugverkehr, Verstoß gegen das Luftsicherheitsgesetz, Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder auch Nötigung. Ach ja. Ich finde das unglaublich, dass, wie gesagt, dass das am Justiziar vorbeigekommen ist. Ja, Nötigung, ich meine, das ist die Taz, die wissen ganz genau, wie das mit der Nötigung ist. Ich sage nur, nein heißt nein. Total easy. Ja, hier wird halt auch hingewiesen, dass man sich am besten auch mit anderen Leuten zusammentun soll und es gibt halt Netzwerke, an die man sich wenden kann. Aber ich finde das so geil, dass sie hier von Anti-Abschiebungsnetzwerken reden. Das ist ja schon kurz dann eine Anti-Abschiebe-Industrie, die ja so ein böses Wort war, dass wir da von aus sämtlichen politischen Richtungen darauf hingewiesen werden musste, was für ein schlimme Bezeichnung das da ist. Ja, das ist auch echt, das ist Eulenspiegel ist das. Das hat richtig lange gedauert, ne? 2 Stunden oder so? Ja. Dann kommt das mal hier wieder an, vielleicht auch, ne? Bei dem normalen, durchschnittlichen Fluggast oder so. Was das für eine komische Show da ist, was sie da abziehen. Alle dürfen weitergehen. Hier so ein Aufruf, sich zu organisieren und aktiv zu werden, ist ja an sich gut. Ja. Nur hier geht es halt wirklich um explizite Sachen, die halt darüber hinausgehen. Ja, sollte die Polizei die Blockade räumen, lassen sie sich passiv wegtragen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie das rechtlich zu bewerten ist, aber ich finde, das ist auch wirklich hart an der Grenze. Es ist wirklich der aktive Aufruf und eine Anleitung dazu, wie man halt Ordnungswidrigkeiten und Straftaten begehen soll. Und der Aufruf dazu. Fast noch schlimmer finde ich aber hier unter 3. Alle anderen dürfen weitergehen, nur die schwarze Frau vor ihnen muss den Streifenpolizisten ihren Ausweis zeigen. Gut möglich, dass es sich um einen Fall von Racial Profiling handelt. Offiziell ist es in Deutschland verboten. Fuck, du weißt nicht mal, was da passiert, aber du sollst dich einmischen, den Ordnungskräften auf den Sack gehen und da eine Riesenshow draus machen. Ja. Oder was? Eine gute Idee. Für die Fragen Sie vor der Maßnahme Betroffene, fragen Sie die von der Maßnahme betroffene Person als erstes, ob sie ihr helfen dürfen. Stimmt sie zu, muss die Polizei sie als Beistand akzeptieren. Ja, wenn man kein Anwalt ist, dann hat man, ja, ich weiß nicht. Das müssen die ja akzeptieren, du bist schließlich weiß. Ja, lassen Sie sich davon nicht abbringen. Auch wenn die Beamten behaupten, sie müssen sich entfernen. Bleiben Sie ruhig. Ja, bleiben Sie ruhig, das ist immer ein guter Ratschlag. Aber ansonsten. Genau, bleibt ruhig, Tatz. Schön ruhig bleiben. Wer plötzlich anfängt zu singen oder zu tanzen, dem Polizisten seinen eigenen Ausweis zur Kontrolle anbietet oder anders Verwirrung stiftet, kann damit die Situation völlig verändern. Das kann aber auch nach hinten losgehen, wenn dann irgendein nervöser Polizist plötzlich seine Kanone zieht oder so. Ja, aber der hat es ja in der Taz gelesen, also wird es schon. Also, da müsste eigentlich unten drunter wie bei so Anlagewerbung stehen irgendwie. Wenn Sie diese Anleitung befolgen, kann ein Totalverlust Ihres Lebens entstehen. Sorry, ich habe es gerade nicht mitbekommen. Hattest du das vorgelesen? Wer plötzlich anfängt zu singen und zu tanzen? Hatte ich vorgelesen. Meine Güte. Spontane Love Parade. Sprechen Sie mögliche Zeugen an und bitten Sie sie um Ihre Kontodaten. Was? An einen Kontaktdaten. Ich bin schon zu geschädigt von diesen ganzen Aktivisten. Ja, Sie haben das Recht dazu, Ihren Anwalt zu kontaktieren. Sprechen Sie mögliche Zeugen an, bitten Sie die, so wie Ihre Kontaktdaten. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit der letzte Teil. DSGVO auch noch. Da habe ich auch dran gedacht, aber das spielt wahrscheinlich weniger eine Rolle. Aber ich meine, die Leute können ja auch sagen, nee, ich gebe Ihnen meine Kontaktdaten nicht. Haben Sie zu diesem Zweck immer eine ausgedruckte Version Ihrer Datenschutzerklärung bei sich? Ja, aber ich meine, jetzt mal ganz jenseits der Häme, wenn man halt sieht, ich meine, es kann ja auch mal vorkommen, dass man irgendwie ein ungutes Gefühl hat bei einer Polizeikontrolle, dann kann man die Polizisten ansprechen und aber hier so seine Hilfe anzubieten und so, da ich weiß gar nicht, ob das auch dann irgendwelche rechtlichen Konsequenzen hinterher hat, wenn diese Person dann halt wirklich tatsächlich irgendwas Schlimmes gemacht hat. Ja, und deswegen Ja, also der ganze Artikel ist höchst fragwürdig und nochmal, ich verstehe es echt nicht, wie der durchgekommen ist. Sowas habe ich noch nicht gelesen. Also in der Taz auch, ja, weil die, ne, auf in die Media vielleicht, aber bei der Taz. Boah. Lifeline-Prozess. Gutachter bekräftigt Vorwürfe gegen deutschen Kapitän. Ja, in Malta findet ja der Gerichtsprozess statt gegen den Kapitän der Lifeline hier in der Mitte. Der ist ja auch durch die Medien gegangen in den letzten Wochen. Ich glaube, den ganzen Fall müssen wir jetzt nicht nochmal rekapitulieren. Im Endeffekt geht es darum, in dem Gerichtsprozess, dass der Kapitän der Lifeline halt sagt, ja, ich habe eine Sportbootlizenz aus den Niederlanden und damit darf ich hier fahren. Und an sich wäre das richtig, wenn die Niederlande nicht sagen würden, ja, die Lizenz besteht nicht und das maltesische Gericht nicht sagen würde, ja, wir erkennen diese Lizenz nicht an. Und er sagt halt, das ist unmöglich und das ist ein Skandal und das darf nicht sein. Und ich weiß jetzt nicht, ob die niederländischen Behörden die Erlaubnis zurückgezogen haben, aber sie sagen. Nee, Moment halt, mal, also soweit ich weiß, haben die Niederlande bestätigt, dass das Schiff als Sport- und Vergnügungsboot angemeldet ist. Allerdings besteht für ein Sport- und Vergnügungsboot die Einschränkung, nicht weiter als 30 oder 60 Kilometer von Küsten entfernt zu fahren. Genau, und das ist eine Besonderheit, weil normalerweise ist es ja bei dieser ganzen Seenotrettung, das hatte ich schon mal erwähnt, genau explizit so, dass halt Handelsschiffe kommen und andere Militärschiffe und halt auch Sportboote sich auf diese Sache berufen können und an dieser Sache gehalten werden. Ja, und ich habe ja schon mal behauptet, dass das meiner Meinung nach ein Trick von diesen NGOs ist, über diese Sportbootlizenz bestimmte andere Regularien zu umgehen. Und genau wie du es gesagt hast, haben die Niederlande jetzt halt gesagt, so ja, hier, das gilt dafür aber nicht. Ja, und ich weiß halt nicht, ob das eine neue Sache ist, weil es wäre ja ein bisschen doof, wenn die diesen Trick benutzt haben, dass sie diese offensichtliche Sache da missachtet hätten. Ja, aber das ist jetzt halt der Fall. Die sagen, ja, die Sportlizenz gilt, aber die Niederlande sagt, es gilt nicht und Malta sagt, es gilt nicht. Und in Malta wird das Gericht entscheiden in den nächsten Wochen, was da jetzt weiter passiert. Und der Herr von der Lifeline hat schon gesagt, so ja, dann machen wir halt mit einem anderen Boot weiter. Und hat direkt mal zu einer Geldspende-Sammlungsaktion aufgerufen. Ja. Aber solange das nicht geklärt ist, wird er doch wahrscheinlich nicht fahren dürfen, oder? Also ich meine, wenn die so viel Geld haben, sich mal eben dann ein neues Schiff besorgen zu können auch, dann sollten die auch ihre behördlichen Papiere in Ordnung bringen. Ja. Selber schuld, sage ich an dieser Stelle. Ja. Hier geht es um den Rechtsruck in Deutschland und zwar um die besorgten Bürger rund um den Hashtag Ausgehetzte, wo es ja auch eine Demonstration gab. Und scheinbar war eine Mehrheit der Deutschen für die Aufnahme von Flüchtlingen. Wüsste ich zwar nicht davon, also irgendwelche Daten in die Richtung habe ich bisher noch nicht gesehen, aber vielleicht kommt es ja noch. So, ich fand es auf jeden Fall interessant, was sich der Spiegel das so zurechtschreibt. Ja, vor allem, weil es ja auch überhaupt nicht lautstarke Minderheiten von der anderen Seite gibt, die so tun, als wären sie der Konsens. Ja, ja, also das ist doch das große Problem. Ich meine, ich habe das vor längerer Zeit schon so formuliert, beides ist Schwachsinn, Ausländer raus und No Borders, No Nations. Ja. Wir müssen einen Kompromiss finden. Und wenn wir das nicht tun... Ich glaube schon, dass viele Leute dafür waren, aber dann ist die Frage eben nicht mehr das Was, sondern das Wie, ne? Und das Wie viel? Naja, das steht dann. Ne? Mhm. Ja, so 30%, aber 30% dafür sein ist halt 70% dagegen, aber irgendwie... Ja. Wird denn diese Zahl noch genauer aufgeschlüsselt, die da genannt wird? 2/3 der Deutschen sind besorgt über den Kurs, den das Land eingeschlagen hat. Sind das diese 77%, die mit der Flüchtlingspolitik nicht zufrieden sind? Oder? Möglich. Weil das ist das Einzige, wo ich jetzt eine Zahl aus der letzten Zeit im Kopf habe. Mhm. Und das kann ja beides sein. Das kann ja sowohl sein, ja, wir lassen nicht genug rein, als wir lassen viel zu viele sein. Dann finde ich diese Zahl hier, also wenn das darauf beruht, ist das ein Witz. Kommt da unten noch eine Erklärung, wo die Zahl herkommt? Mhm. Das habe ich nicht nachgeguckt, warte. Okay. Ja, hier Spiegelumfrage. 2/3 beklagen Rechtsruck und Verrohung. Weiß ich nicht. Ehe für alle, fast 2 Millionen neue Bürger. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich ein Rechtsruck ist, der gerade durch die Politik geht. Verschärfte feministische Rechtslage in Sachen Belästigung und so. Ich für mich fühlt sich das eher wie ein Linksruck an, aber vielleicht bin ich ja auch geistig verwirrt. So, ist auch Backlash einfach das richtige Wort. Und jetzt gar nicht mal böse im Sinne von Angriff, Backlash, irgendwas, sondern also eher im Sinne von so einem Pendel. Wir haben uns 20, 30 Jahre nur in eine Richtung entwickelt und dabei halt Leute vergessen. Und dann müssen wir vielleicht jetzt auch mal gucken, wie wir einen Konsens herstellen, ohne uns dabei anzuschreien, vor allem ohne uns dabei ständig Tiernamen zu geben. Aber das bedürfte nach ein bisschen Alarmismus beim Spiegelleser, das muss ja auch befriedigt werden. Beim Spiegel, das war eine Umfrage mit 1047 Menschen. Eine repräsentative Umfrage. So wie allerdings, auf die Frage, ist der Fußballer Mesut Özil, wie er sagt, respektlos und rassistisch behandelt worden, antworten 58% der Befragten mit Nein. Ha, das deckt sich genau mit dem Bevölkerungsanteil von alten, heterosexuellen, weißen Männern in der Bevölkerung, bin ich sicher. Mhm. Können Sie das aber nicht, ne? Ob Sie nicht wissen, können Sie das nicht, wie der Özil behandelt wurde. War ja mehr so intern, oder? Hier in dem Artikel geht es darum, dass wir ja knapp ein Viertel, also jeder Vierte ist Ausländer in Deutschland. Also nicht Ausländer, sondern hat einen Migrationshintergrund. Also, ja. Also, dass du entweder ein Elternteil keinen deutschen Pass hatte oder halt beide oder halt. Ja, migriert. Also halt sind die anderen Länder alle Arier oder was? Ja. Ja. Nee, aber wenn du jetzt zum Beispiel 2 vietnamesische Eltern hast, die einen deutschen Pass haben, dann bist du deutsch ohne Migrationshintergrund. Richtig. Aber ja, ein Viertel haben wir mit Migrationshintergrund. Einfach nur als Zahl. Also. Wie viel Prozent braucht es bis Jugoslawien? Ja, noch ein bisschen. Mehr Balkanisierung jetzt. Ja. Also nochmal, Migrationshintergrund heißt, dass mindestens ein Elternteil keinen deutschen Pass hat. Habe ich es richtig verstanden? Genau. Ja, wenn wir schon so viele davon haben, ne, dann müssen wir auch eine Quote dafür in den Bundestag bringen. Meint mal wieder die Süddeutsche. Die immer komischer drauf wird in der Beziehung, drauf kommt. Die sind ja immer mehr in der Social Justice Warrior Ecke. Also der Grund dafür ist eben 25% mit Migrationshintergrund. Das wird auch nicht groß weiter begründet oder so. Das ist so ähnlich wie bei der feministischen Quote, der Frauenquote für den Bundestag. Das ist einfach nötig, weil wegen Gleichheit und so, ne? Gleicher Zwang. Also ich glaube inzwischen wirklich, dass es darum geht, halt den Sozialstaat auszuhöhlen, bis er nicht mehr geht. Und dann muss man ja alternativlos was ändern. Und dann kann man hier draus halt auch so eine Lohnhölle machen wie andere Länder. Ja. Da muss ich auch wirklich sagen, hier der Herr Benedikt Peters, ich weiß ja nicht, wo der sich aufhält und mit welchen Leuten der so verkehrt. Aber wenn er meint, halt ein Viertel der Menschen in Deutschland hat einen Migrationshintergrund im öffentlichen Leben, aber spiegelt sich das nicht wieder. Vielleicht hat er ein Problem mit seinem Umfeld und nicht mit der Gesellschaft. Ja. Ja, insbesondere in den Medien ist es ja besonders schlimm. Das ist ja dann in dem Artikel auch nochmal zu lesen. In den Medien sind nur 3% oder so mit Migrationshintergrund und in anderen Bereichen eben etwas mehr. Und ja, woran liegt es denn? Es wird wahrscheinlich eine Sprachbarriere sein. Naja, dass er das nicht sieht, ist halt auch, er schreibt für die Süddeutsche oder für ich wen hier. Deswegen sieht er das nicht. Ja, das meinte ich auch so ein bisschen damit, dass die Süddeutsche immer schlimmer wird, auch in ihrer selektiven Darstellung halt, ne? Auch ihre Leser leben ja zu großen Teil in Vierteln, wo sie das nicht sehen müssen. Genau wie jemand wie Augstein oder so. Alles Leute, die aus ihren Penthouses rausgucken und sagen, guck mal, die Leute da unten sind ganz klein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Probleme haben. So klein wie die sind von hier oben. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, ja, also wenn du irgendwo in der Großstadt wohnst, jetzt nicht gerade im teuersten Viertel, dann hast du sicherlich auch Nachbarn, die Augstein und Peters heißen, aber du hast doch genug Nachbarn, die alle möglichen anderen Namen haben. Und also Ja, also als ob die Leute alle nicht stattfinden würden oder Kollegen bei der Arbeit oder so. Ich meine, in was für einer Welt leben die? Und auch im Parlament. Im Parlament gibt es auch genug Leute, die woanders herkommen. Also Also nur. ich habe hier in meiner kleinen bürgerlichen Wohnsiedlung in der Mitte so eine Moschee. Wenn da freitags hier die Glocken klingeln zum Rausgehen, dann kannst du aber glauben, dass fremde Kulturen in unserem Land stattfinden, wenn da 150 Leute rauskommen. Wo ist das denn nicht sichtbar? Wo ist das denn nicht möglich? Wo ist denn dieser Rassismus? Ja, das, Also was die wahrscheinlich meinen, ist, dass es nicht genug Leute gibt, die von der Scheiße besessen sind und von früh bis spät nichts anderes erzählen und nichts anderes wissen und nichts anderes wollen und nichts anderes brauchen. Das meinen sie Du meinst wahrscheinlich. Ich finde es halt Journalisten auch. und Aktivisten. Ja. Der Rest der Leute muss ja arbeiten. Ich finde es halt auch geil. Der Bundestag braucht eine Quote. Bei der letzten Wahl war die einzigste außereuropäische Migrantin, die zur Wahl in meinem Wahlbezirk stand, die Kandidatin der AfD, die aus, was war es, Usbekistan oder Turkmenistan kam und auch noch jüdische Wurzeln hatte. Dann Bei so gab es viel bei der. Mehrfachdiskriminierung musstest du die dann aber eigentlich auch wählen, ne? Also Dann rein intersektional. gab es bei der FDP gab es noch eine Tschechin und der Rest war halt alles Alman. Also, wo ich mir dann auch denke, ja, Leute, also ich, keine Ahnung. So, ihr habt Ja, das schon ist ja auch. normal wegen so Sachen wie Sprachbarrieren und so. Und andererseits, ja, sind die dann, stellen sie sich dann auch nicht so zur Wahl oder was, keine Ahnung, beziehungsweise. Haben ja auch nicht alle einen Pass und so weiter. Also darf ja eh nicht jeder wählen oder gewählt werden. Also er beruft sich ja darauf, dass 8% mit Migrationshintergrund, wie er es sagt, im Bundestag sind und in den Medien 3% wären. Also was er genau damit meint, ist mir auch nicht so klar. Über die Zusammensetzung des Bundestags wird ja oftmals halt auch, ja, also ich glaube, was die Leute für eine Profession hatten und was sie für ein Skillset haben, ist wichtiger als aus welcher Identitätsgruppe die Leute kommen. Das Und sowieso. darüber hinaus hat der Herr das System anscheinend überhaupt nicht verstanden. Wir haben ein Wahlrecht und die Leute wählen und können ihre Stimme einsetzen und dann wird eine Regierung gebildet und die Regierung, die bildet dann Ausschüsse, die sich um Minderheitenrechte kümmert. So ist es kodifiziert. Will der Herr das abschaffen? Ja, das unterstelle ich dem Ja, jetzt und natürlich ganz außerdem, böse. weil Und er hat das wahrscheinlich Wort, nie so weit gedacht, aber seine was Wort, stellt er was sich denn du, vor? seine Wort, was du gerade gesagt hast, da habe ich zuerst gedacht, es käme Konfession, weil das ist nämlich auch so ein Ding, wo ich mich drüber beschweren kann, dass in deutschen Parlamenten auch viel mehr gläubige Leute drin sitzen als in der normalen Gesellschaft. Aber da komme ich jetzt auch nicht rum und rede irgendwie davon, dass man da irgendwie alles ändern muss, irgendwelche Vorschriften machen muss, dass es das irgendwie anders wird oder so. Wird sich schon Ja, alles das ist entwickeln, natürlich solange so. wie das in der Demokratie vernünftig läuft. Wenn die Leute das egal genug ist, dann ist es halt nun mal so. Da muss ich da halt mit leben. Aber ja. Viele Leute beschweren sich ja darüber, dass viele Anwälte da im Bundestag überrepräsentiert vertreten sind. Wobei ich das an sich gar nicht mal so schlecht finde, weil die könnten, wenn sie es wollten, zumindest theoretisch die Gesetze verstehen, die sie beschließen. Ob sie es Ja. tun, ist natürlich eine andere Ja, das ist eine Frage. andere Das Frage, aber es liegt wahrscheinlich Volkskarrieren. auch daran, dass die Leute sich dann vielleicht auch eher befähigt fühlen dazu, da halt in der Legislative dann irgendwas zu machen. Obwohl ich da immer ja scherzhaft so sage, so, wenn sich an Gesetze halten so toll ist, warum sind dann so viele Anwälte halt in der Legislative, dass sie da sich was Neues überlegen müssen? Ja, ich Und meine, nicht wer alle hat denn das Anwälte sind mal? Trickser, manche sind auch, ne, ich meine, wie gesagt, das Recht muss halt auch sauber gemacht werden. Ja, man könnte jetzt natürlich vielen Anwälten unterstellen, sie arbeiten die Gesetze so aus, dass Anwälte später mehr Arbeit haben. Aber das ist, ja, das kann man sich ja überlegen, ob das so ist oder nicht. Ja, das könnte ein Punkt sein, und dass sowas wie ein Aber die Bundestag oder so verstehen sich es zumindest, ja. Wenn ja, du so einen austarieren Bäcker da müssen. hast, der muss ja zum Anwalt gehen und sich erstmal erklären lassen, was bedeutet dieser Ja, komm, Gesetzestext. also wenn ich mir Was zum meinst Beispiel du? diese Reform des Sexualstrafrechts von 2016 angucke, dann muss ich kein Anwalt für sein, um zu sehen, dass das nicht notwendig ist. Also. Ja, ich meine generell. Ja, ich hab's ja mit sehr vielen Kaviats versehen. Wenn sie Ja. wollten, könnten sie theoretisch, ne? Aber wenn die hier schon Quoten und Fußball verquicken, dann könnten wir doch eigentlich auch wieder zurückkehren zu der Zeit, als man nur so und so viel ausländische Spieler im Team haben durfte. Oder bei der Nationalmannschaft sagen, dann dürfen halt auch nur noch 3 mit Migrationshintergrund maximal da spielen, weil das ist ja auch die Quote, die sie in der Bevölkerung haben. Ja, eben, es kommt noch dazu. Ja. Ja. Ein guter Punkt auf jeden Fall. Und ich finde eben irgendwie dieser Anspruch oder die Aussage, dass das nicht genug wäre von irgendeiner Bevölkerungsgruppe, die lässt ja so einen Anspruch durchscheinen, dass es eben ja anders sein müsste, dass man da irgendwie die aufteilen müsste oder so. Das ist ja grundsätzlich nicht richtig. So, und jetzt klären wir die Frage, wie kommt es dazu, dass die Polizei immer mehr Probleme hat, Straftaten aufzuklären? Weil die ist nämlich damit beschäftigt, nach 126.000 ausreisepflichtigen Ausländern zu suchen. Die haben alle ihren Pass weggeschmissen und sich in der nächsten Gemeinde gemeldet. Nee, die haben ein Netzwerk. Weißt du? Ach Gott. 126.000. Und das sind nur die abgehauen sind vor der Abschiebung. Super. Läuft. Ah, ja, Moment. Hier, der Artikel. Darf ich kurz noch eine Sache zum vorigen sagen? Mir fällt da eine andere Sache, die ich vor kurzem mitbekommen habe, über Interpol. Das werde ich mal in der nächsten Sendung mal was mitbringen dazu. Das fand ich auch sehr interessant. Und zwar, solche Sachen werden ja von Interpol dann auch betreut. Und wenn man sich Interpol mal anschaut, mit was für Geldmitteln und mit was für Personal die ausgestattet sind, da fragt man sich, dass. Also die haben teilweise weniger Mittel als eine normale Polizeibehörde von einer mittleren deutschen Großstadt. Und wir reden von Interpol. Ja, so 50 Millionen jährliches Budget, so auf dem Niveau arbeiten die. Wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Und dann natürlich direkt die Meldung so, ja, weil die so wenig Geld haben, funktioniert das auch alles gar nicht. Und die Fälle stapeln sich und die kommen nicht hinterher und es gibt halt Korruption und andere Sachen dann dadurch auch noch. Also sehr interessant. Interpol. Bringe ich nächste Woche mal was zu. Da können wir auch gleich in den T-Sat gucken. Der ist auch ganz interessant, aber ich habe den jetzt schon mehrere Wochen vergessen einzureichen. Der Terror-Report für Europa. Terrorism Situation and Trend Report. Sehr, sehr interessant. Nun gut, das spricht für eine doch erhebliche Dreistigkeit. Und zwar wurde hier eine Flaschensammlerin von vier jungen Männern vergewaltigt und sie ist über den Schulhof gelaufen und sie hat von den jungen Herren ein paar Flaschen geschenkt bekommen. Und dann meinten die, dass sie später auch mehr haben kann, weil die gerade dabei waren, einen Kasten zu trinken. Und die gute Frau hat sich mit denen unterhalten und ist dann auch später wieder gekommen zu ihr und um halt noch ein paar mehr Flaschen abzustauben. Und im Endeffekt wurde sie dann halt gruppenvergewaltigt und halt missbraucht. Und an sich ist es so ein ziemlicher Wutartikel, wenn du den in dir durchliest. Und ja, er ist irgendwie nicht so hübsch. So. Das Lustige ist halt, wäre die Frau jetzt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, oberflächlich gewesen. Hat sich gedacht, ah, was sind das für Jungs und wäre gleich weitergelaufen. Dann wäre ihr nichts passiert, aber sie ist halt später nochmals zu ihnen hingegangen und wurde halt daraufhin geschändet. Und das ist halt schon heftig. Also. Aber wenn sie nicht hingegangen wäre, wäre sie eine Rassistin gewesen, Abel. Das musst du immer gegeneinander aufrechnen. Ja, also in der speziellen Situation wäre es wortwörtlich besser für sie gewesen, wäre sie rassistisch gewesen. Also, Entschuldigung. Bei uns gab es so eine Ecke von einem Schulhof mit so Bänken, drei Bänke nebeneinander, und da haben sich halt auch so über den Sommer immer mehr so die Jungs gesammelt und haben dann da ihren Tag verbracht, so die üblichen Gestalten, die halt irgendwie sonst nichts zu tun haben. Jetzt sind die Bänke weg zum neuen Schuljahr. So viel dazu. Und in dem Fall sind die Leute auch so hart verurteilt worden, wie es eben ging. Bis auf einen wurden die anderen nach Jugendstrafrecht verurteilt. Beim einen hat man einen Test gemacht und halt festgestellt, dass das Jugendstrafrecht für ihn dann doch nicht mehr gilt. Das Thema hatten wir ja auch schon mal, vielleicht deswegen noch ein interessantes Detail. Und die haben halt die, ich will jetzt nicht sagen, höchstmöglichen Strafen bekommen, aber die Richter haben sich halt sehr stark an den Vorgaben der Staatsanwaltschaft orientiert. 8 Jahre respektive 6 Jahre. Ja, aber ja, Trauriger Fall. Und nach Eritrea kann man nicht abschieben. Ja. Wäre es das bessere Leben gewesen? Ja, genau. Heinrich Bedford Strom, EKD-Ratsvorsitzender, hat die Trauerrede für die ermordete Studentin Sophia L. gehalten. Doch ist der Landesbischof beim Lob des sozialen Engagements der Studentin über das Ziel hinausgeschossen? Ja, weil das ist nämlich dieser Bereich hier, er wurde halt dafür kritisiert, dass er gesagt hat, die Studentin habe ganz aus dem Vertrauen gelebt und andere Menschen nicht als potenzielle Gefahr, sondern zuerst als Menschen gesehen, die als gute Geschöpfe Gottes Mitmenschlichkeit verdienten. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wenn sie aus dem Misstrauen heraus gelebt hätte, gab der EKD-Chef zu bedenken. Und dann jedoch zu fragen, aber wäre das das bessere Leben gewesen? Wahrscheinlich schon, weil Sterben halt scheiße ist. Aber wer weiß das schon genau, weil sie ist ja jetzt bei Gott und jetzt geht's ihr ja gut. Hat sie im Kirchenfutz immer wieder schön den Fettnapf getroffen, oder? Also. Ja, aber so denken wir. Ich meine, natürlich, weißt du, man will ja keine Vorurteile schüren, aber bei meiner Frau war es auch so, die war in Köln da am Bahnhof und dann hat sie halt schweres Gepäck gehabt und ist halt die Treppe nicht hochgekommen und dann haben ihr junge Herren mit arabisch-türkischem Aussehen geholfen, das Gepäck hochzutragen und erst hat sie sich noch gedacht, nee, helft mir nicht und dann dachte sie sich, ja, das ist so rassistisch, nur weil die jetzt so aussehen, sagst du nein und die wollen dir doch nur helfen. Und dann hat sie sich helfen lassen und mit denen einen Koffer hochgetragen und dann war ihr Geldbeutel und ihr Handy weg. So, ja, in dem Moment wäre es besser gewesen, halt ein bisschen, ja, Vorteile zu haben. Was das Lustige ist noch, sozusagen, weißt du, das Lustige ist noch, sie hatte noch den Gedanken, nein, die sehen nach nichts Gutem aus und dachte sich dann, ich will nicht rassistisch sein. So, und daraufhin wurde sie dann geklaut. Ist eigentlich irgendwem aufgefallen, dass ich genau das, was der Bischof gerade gesagt, da in seinem Ding so gesagt habe, im Artikel davor als zynische Anmerkungen gemacht habe. Dass ich gesagt habe, ja, aber sie wäre eine Rassistin gewesen, wenn sie. Und dann kommt als nächstes ein Artikel, in dem ein Bischof genau den Punkt aufgreift. Aber wäre es das bessere Leben gewesen? Ich glaube, ich kotze gleich. Ja, also es ist, das würde ich jetzt mal nicht unbedingt gleichsetzen. Ja, und warum? Warum? Weil es einfach nicht so formuliert wurde. Ja, und ja, aber die Frage, die gestellt wird, ist doch die beste. In die gleiche Richtung, aber der hat jetzt sich bei der Trauerrede nicht hingestellt und hat das gesagt. Ja, das wäre übertrieben. Also feststeht ja, dass das auch bessere überhaupt Ergebnis nicht gut gewesen wäre von der Geschichte, das bessere Ende. Ich meine, man kann die ganze Sache ja mit Hoffnung betrachten und sagen, wir leben halt eigentlich in einer Gesellschaft, wo man ganz locker sich frei bewegen kann und keine Angst haben muss an sich. Nur gibt es halt immer mehr Zwischenfälle und immer mehr Gegenden, wo das nicht mehr der Fall ist. Und ja. Ich denke, wenn man sagen könnte, man muss halt relativ vorsichtig sein. Was soll man sagen? Ja, genau, man muss sich doch helfen, dass das Portemonnaie trotzdem am Körper behalten. Ich kann den Jungs sich auf die Tasche drauftragen lassen und das Portemonnaie bei mir behalten. Ja, gerade wenn Hilfsbereitschaft irgendwie vorgetäuscht wird, um Leute auszunutzen, das geht mir auch total gegen den Kamm. Aber ich meine, ich weiß nicht. Zu sagen, man würde kein wahres Leben gelebt haben, nur weil man blind allen Leuten vertraut, das ist natürlich dreist. Ja, so dem widerspreche ich auch total. Ja. Aber gleich zu sagen, man wäre ein Rassist, wenn man nicht hilft. Ja, viele Leute lassen sich Schuldgefühle einreden, bin ich auch nicht für. Ja, und da gibt es ja auch diese Mikroaggression, so nach dem Motto, man hält sein Portemonnaie fest und diese komischen Beispiele, die immer gesagt werden. Ich weiß es nicht. Ja, die hatte ich aber allen Leuten irgendwie gegenüber fest. Das ist mir eigentlich egal, weißes oder braun oder sonst was, irgendwie Araber oder hast du nicht gesehen. Ja, genau. Es kommt halt immer auf die Situation an. Wenn du denkst, die Situation könnte jetzt komisch sein, dann hältst du halt dein Portemonnaie fest. Und dann ist doch egal, wer das ist. Ja, genau. Ja. Aber wir haben ja gelernt, um ein guter Ally zu sein, dann darf man, die Intention spielt keine Rolle. Naja. Wir erleben derzeit eine totale Verrohung. Ah, Gewalt in der Notaufnahme. Ja, das ist auch ein sehr, sehr trauriges Thema, dass halt gegen Rettungskräfte und Ehrenamtliche, sehr viele Ehrenamtliche, ja, muss man immer wieder betonen, im Gesundheitssektor auch, ja, mit Gewalt vorgegangen wird. Ja, sei es einfach, weil man total ausrastet. Ich hatte ja das Beispiel mal genannt mit halt Drogenabhängigen, die verschiedene Drogen im Körper haben, und dann wird die eine Droge ausgeschaltet, dann kommt die andere wieder hoch und die werden einfach gewalttätig. Oder dann gibt es halt auch das Phänomen, dass sich halt andere Angehörige oder Freunde von Patienten in die Behandlungsmethoden einmischen. Ja. In dem Artikel hier ging es um eine Studie unter Pflegepersonal. Und also es ging davon, also 79% des Pflegepersonals meinten schon, dass sie halt verbaler Gewalt von Patienten ausgesetzt waren. Wobei verbale Gewalt ist für mich immer so ein bisschen so, ich weiß nicht. Und 56% meinten, ja, dass sie schon körperlich halt angegangen worden sind. Aber auch verbale Gewalt halte ich in dem Zusammenhang halt auch nicht für richtig, weil ich gehe nicht zu jemandem hin, von dem ich was möchte und der mir sein Fachwissen zur Verfügung stellt, freundlicherweise, und ranzt den an. Das ist auch schon menschlich für einen Arsch. Wobei man halt auch sagen muss, in dem Artikel geht es halt auch darum, dass es halt Kliniken zum Teil sind, die halt Notaufnahme für psychiatrische Fälle haben. Und wenn halt jemand Wahnvorstellungen hat oder psychotisch ist, dann ist die Person halt auch, ich sag mal, eher weniger umgänglich. Also, ja. Wobei ja bei den psychisch Kranken es eher seltener zu einer krassen Verletzung kommt, sondern eher so, sagen wir mal, zu einem Tumult oder so. Also, die sind zwar dann sehr merkwürdig, schlagen auch manchmal um sich, aber die sind jetzt nicht so direkt mit der Absicht, verletzen zu wollen am Start, sondern halt eher so wie ein verwirrtes Tier halt. Weil halt ich glaube, das können gerade Leute auch, die in der Psychiatrie arbeiten, unterscheiden. Ja, also. Ich glaube, man kann auch stinkig werden, wenn das nicht funktioniert. Also, ich will da so weit noch dem Argument dabei, dass das nicht gerade besser funktioniert in letzter Zeit, in den letzten Jahren oder so. Ja, aber wir wissen ja auch, dass das Rumschreien auch nichts verbessert im Endeffekt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt in der Zivilisation irgendwie, dass wir eben nicht wieder anfangen. Man kann sich ja auch diese ganzen Polizeigeschichten anschauen, wo dann jemand festgenommen werden soll, weil der Rechtsstaat das halt so verfügt hat, und es bilden sich Trauben von Leuten drumherum, die irgendwie anderer Meinung sind. Das ist einfach, das hat in einem Rechtsstaat nichts zu suchen. Es sei denn natürlich, es handelt sich um irgendwie, ja, keine Ahnung, man ist es was wirklich Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz ist oder so. Ja, das natürlich ist was anderes, finde ich, weil im Krankenhaus, da könnte schon mal die Nerven blank liegen, wenn das ich. Ja, natürlich auch bei einer, aber ich meinte ja jetzt eher diese Polizeigeschichten, Verhaftung verhindern oder so. Ja. Das würde ich in der Türkei wäre das vielleicht eine Sache, die ich befürworten würde, hier noch nicht. Is racial equality unconstitutional? Dieses Büchlein hier wurde von dem Herrn Mark Gulub geschrieben. Und es geht hier um Critical Race Theory, Critical Legal Theory. Und in dem Buch wird argumentiert, dass die Farbenblindheit der US-Verfassung eine Form des Rassismus ist. Und das um Gleichheit hinzubekommen, man halt die Verfassung ändern muss, und die Verfassung muss halt in der Lage sein, die Menschen in Rassen zu unterscheiden können. Ansonsten wird es für die Schwarzen in den USA niemals Gerechtigkeit geben, weil halt strukturell der Rassismus bereits in der Verfassung definiert ist, weil das ist sozusagen die Farbenblindheit, die man institutionell verankert hat und auch in der Verfassung. Aber das ist eine Form von Rassismus, und man argumentiert hier halt auf 232 Seiten dafür, dass man halt endlich für Gerechtigkeit, dass man Gerechtigkeit schafft und dass halt sozusagen die Farbenblindheit nicht mehr vorliegt. Ja, die Feministinnen argumentieren ja ähnlich so, ne? Dass sie so sozusagen sagen, die gleiche Arbeit oder so ist bei Frauen aber weniger, weil die eben kleiner sind und so. Also, das ist also so ein grundsätzliches Problem im Verständnis, würde ich mal sagen, weil jemand, der Arbeit einkaufen möchte, der möchte natürlich nicht mehr Geld für eine Frauenarbeit bezahlen als für eine Männerarbeit. So sehen ist das irgendwie dann auch Quatsch, so, dass sie dann deswegen nicht funktionieren, würde ich mal sagen, ne? Und so ähnlich ist es doch da auch. Ne? Und der Professor, der ist ja, Critical Race Theory, Law and Society, Law and Humanities, Contemporary Political Theory, Critical Theory, kennen wir vielleicht auch, African American Political Thought, und er hat halt so Kurse, die er unterrichtet, wie Marxismus und Postmarxismus, Rasse in amerikanischer Politik, ja, Kultur, Wissen und Repräsentation, Legal Storytelling and the Rule of Law, und ja, ist halt wortwörtlich halt so intersektioneller Quatsch, der halt Verfassungsänderungen anstrebt, und ja, ich, keine Ahnung, Gesellschaft per se ist ungerecht. Wahlgründe. Ich meine, das Buch ist noch nicht schlecht geschrieben, ist gut argumentiert. Ich kenne nur halt andere Bücher, die halt noch ein besseres Case machen, aber halt, ja, ich weiß, ich finde es immer so genial, wenn mir die Leute sagen, ja, die SJWs, das hat doch nichts mit nichts was zu tun. Ja, hier hast du einen Professor, der genau die SJW-Scheiße lehrt und beibringt, ein Buch drüber schreibt, und es soll nichts mit den Unis zu tun haben. Ich finde es faszinierend. Ja, da ist Twitter auch irgendwie kaputt gegangen, wo Jutta Ditfort das so rausgetwittert hat. Mm. Ja, die alte Überlinke, adlige Überlinke, linker Adel quasi. Und ja, Sibel Schick, warum werden Kinder im Ruhebereich erlaubt? Die sind doch genau das Gegenteil von Ruhe. @DB, also Deutsche Bahn Presse. Ja, dann antwortet jemand, weil die mal deine Rente zahlen, und dann sagt sie wieder, so wie ich jetzt gerade deine Hartz IV zahle. Also ich meine, die Dame hat echt Stil, muss man sagen. Ja, aber das Lustige ist, das ist ja wirklich nur so der erste Moment, wo alle gedacht haben, Alter, was geht hier ab? Inception. Ja. Aber das ist ja noch viel besser geworden. Also Sibel Schick hat ja irgendwie dann gesagt, Jutta Ditfurth würde den Nazis Argumente liefern, weil sie Bücher im Kopfverlag am Laufen hat. Ja. Und Ditfurth ist auch... Also, Argumente wofür? Ja, eben. Also was soll Jutta Ditfurth Nazis für Argumente liefern? Also Gegenargumente, das würde ich irgendwie noch verstehen, aber das macht Frau Schick ja nur auch. Ich wundere mich aber auch ein bisschen über die Ditfurth, die hat das immer auch von sich aus schon erkannt, dass die Frau da aus einer Unterdrückungssituation reagiert und dann natürlich mal aggressiv ist. Ein bisschen Auge zu drücken oder so. Das ist keine gute Ally auf jeden Fall. Genau. Also die Jutta Ditfurth ist ja auch so eine richtig Hardcore-Kabinettisten und Kabal. Ich glaube, die glaubt vielleicht nicht an das Patriarchat, aber die glaubt halt doch an irgendwas, was irgendwie alles steuert. Und das sind die bösen Kapitalisten, die vernichtet werden müssen. Deswegen ist die selbst in linken Kreisen so ein bisschen ja in den Kopfverlag abgeschoben worden, sage ich mal. Die argumentiert halt immer über Querfront, ne? Mhm. Die argumentiert jetzt auch schon bei diesem Wagenknecht-Projekt wieder böse, von wegen, das sei alles... Da ist sie auch bald, dann wird das ja schon mal schön... Nein. Sie argumentiert, das sei natürlich der wieder auferstandene Nationalsozialismus. Ach so, oh Gott. Ja, aber also Sibel, also muss ich schon sagen, das ist wirklich so, so geht... Ich weiß nicht, sprechen wir noch über die Frau Jong? Sprechen wir über die noch? Ja. Chris? Ah ja. Das geht ja auch in die Richtung, und auch dass die Taz sich hinter Frau Schick stellt und Aussagen wie 50% wie war das? Nee, 50% der Menschheit sind Arschlöcher. Nee, alle Männer sind irgendwie Arschlöcher, irgend sowas. Hat sie auch wieder rausgeblasen und so. Und die Taz stellt sich dann noch hinter sie und haut so ein Team Siebel-Hashtag raus. Und ich dachte halt, ja klar, Team Siebel, Team Gina Lisa, Team Mattress Girl. Macht nur weiter. Alles Satire. Ja, der Herr Michael Kimmel, dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, ist ein... Ja, einer der so bekanntesten Männerforscher aus dem feministischen Bereich auf jeden Fall. Also so jemand, der fest davon überzeugt ist, dass halt Feminismus das Allerbeste ist und die ganzen Männer blöd und so. Und da kommt auch unter anderem in dem Film The Red Pill von der Cassie J. Kommt der unter anderem auch zu Wort. Dachte, der ernährt sich nur von Soja, ja? Das weiß ich nicht, wovon er sich ernährt, aber auf jeden Fall wurde er auch, das habe ich bei Genderama in dem Zusammenhang gelesen, wo ich auch diesen Link hier gefunden habe, kleiner Shoutout an dieser Stelle, dass der wohl auch schon in Deutschland eingeladen war von diesem Bundesforum Männer, was irgendwie den Grünen nahesteht. Und der Anisch hat immer geschrieben, dass er eine Veranstaltung mit ihm besucht hatte. Okay. Ja, jedenfalls ist das hier der Nächste, der jetzt hier ja, beschuldigt wird wegen sexuellem Fehlverhalten. Ja, als Perpetrator bezeichnet wird. Also, another one bites the feminist dust, sozusagen. So ein schlechter Ally. Ja, ganz schlecht. Müssen wir wieder die Uhr zurücksetzen? Ach, irgendwann geht die kaputt. Ja, aber man muss auch dazu wieder sagen, er ist nicht verurteilt wegen irgendwas. Er ist, glaube ich, noch nicht mal angeklagt wegen irgendwas. Aber es gibt halt Vorwürfe. Und natürlich muss ich sofort von ihm distanziert werden. Und man schreibt Medium-Artikel darüber, was das Problem ist und so weiter und so fort. Ah, this is not about you, Michael Kimmel. This is about the future of our discipline. Soziologie muss erwachsen werden, da habt ihr es. Die Gesellschaft muss nicht dein Publikum sein, Soziologie. You can't make this shit up. New Real Peer Reviews sollten alle kennen. Wer es noch nicht kennt, schaut es euch mal an. Das ist ein ganz interessanter Twitter-Account, der immer mal wieder interessante akademische Papierchen heraustwittert. Wie unter anderem hier in dem Journal für, was war's, Culture und also Tourism, Culture und Communication. Und how various representations of polar bear tourism impose hegemonic gender roles onto polar bears' bodies, which are in place within a conventionally gender landscape. Also wie der Polarbär-Tourismus hegemoniale Geschlechterrollen auf die Polarbärenkörper projiziert. Ekelhaft. Okay. Und wie halt das sich auf die Landschaft auswirkt und so. Und im Verlauf von einem Thread wird halt mehr auf die glorreiche Arbeit des Herrn, der das hier vorgelegt hat, eingegangen. Und die arbeiten tatsächlich auch in einem Team und man findet noch mehr interessante Zitate. Und das Traurige hieran war aber, dass sie halt eine Viertelmillion Dollar Forschungsgelder bekommen haben, um halt diese Kacke zu untersuchen. Und da frage ich mich halt auch, Wissenschaftler, Truth Seeker oder Grand Seeker? Also Leute, die sich um irgendwie die Wahrheit scheren oder einfach nur ein bisschen Geld abgraben wollen. Weil du kannst mir noch nicht erzählen, dass du mit so einem Unfug wirklich, also eine Viertelmillion, das war halt schon krass, fand ich. So. Und kritischer Eisbärtourismus sollte sich erschöpfen in verpisst euch von den Eisbären, reiche Leute. Nur weil ihr reich seid, müsst ihr nicht jedem auf diesem Planeten auf den Sack gehen. Verpisst euch. Ja, lasst die Eisbären in Ruhe, guckt die von Weitem an mit einem Fernglas. Was soll denn die Scheiße? Genau, geht in den Wald gerade, und dann geht in den Zoo und habt auch einen Eisbären gesehen. Nee, so. Geht nicht in den Zoo. Zoo ist deprimierend, finde ich. Und ich meine, die Leute, die haben halt $278,000 für diese Kacke bekommen. Krass, also das ist ja auch schon oft finanziert, dann gerne mal von der VW-Stiftung oder so. Die müssen echt, herhalten. Die machen sowas auch? Ja, die müssen herhalten. Also das kommt da vom Land oder so, ja. Ich habe mal gelesen, dass die auch was bezahlen mussten. Für so ein total innovatives Forschungsprojekt. Okay. Wäre mir jetzt noch nicht bekannt. Ja, die müssen, wie gesagt, da wird dann auch mit gerechnet, dass das Geld von der VW-Stiftung kommt. Krass. Hier geht es vom Pinkwashing im Valley, natürlich um das Silicon Valley und die ganzen großen Firmen, die da sitzen. Und ja, das ist ein recht langer Artikel, den kann ich auch nur so anreißen. Im Prinzip meint der Autor so nach dem Motto, dass die großen Firmen diese Sachen mit dem LGBTQ und die Social Justice Warrior Unterstützung und so, dass sie das relativ gezielt nach vorne geschoben hätten, weil sie schon geahnt hätten, dass das mal irgendwie eine Anforderung wird oder so. Und dann sind sie eben jetzt die innovativen Treiber in der Beziehung. Ja, fand ich ganz interessant den Artikel und hier auch den Schluss, irgendwie, dass sie sozusagen die Leute dann nur ausnutzen, ja, um ein Außenbild zu kreieren, das vielleicht nicht mit dem Wunsch entspricht oder auch den Möglichkeiten. Ne? Also, dass bei den LGBTQ-Leuten jetzt besonders viele Programmierer dabei sind, wäre mir irgendwas neu, weiß ich nicht genau, aber ja, der, wie hieß er nochmal? Unser Mitarbeiter von Google, den sie dann rausgeschmissen hatten, der hätte ja schon ein bisschen recht damit, dass das eben auch nicht so einfach ist, da wirklich ja, so ein diverses Mitarbeiterfeld aufzubauen und so weiter. Ja, also das, wie gesagt, scheint so ein bisschen irgendwie eine Showveranstaltung zu sein, dass LGBTQ unterstützen im Silicon Valley. Und was einem den Aluhut dann halt richtig heiß werden lässt, ist ja die Tatsache, dass wenn die vorher gesagt haben, okay, das wird mal interessant und haben da drauf gesetzt und sind aber selber halt praktisch der Motor dahinter, ja, mit Google zum Beispiel, der alle Möglichkeiten hat, seine Ideologie auch zu pushen. Nicht nur mit Geld, sondern halt auch mit Infrastruktur und Rankings und überhaupt. Ist das dann noch irgendwie Demokratie oder diktiert uns da ein großer Riese, der halt zufällig irgendwen an der Spitze hat, der dieses LGBT-Ding für sich entdeckt hat, diktiert der öffentliche Diskussion wie eine riesige russische Trollfabrik? Ja, es ist ja dann nicht nur einer, sondern so, mindestens mal die großen Firmen, die da sitzen. Mehrere. Aber ja. Offensichtlich. Also ich fände es genial, wenn irgendwer den Mainstream-Narrativ pushen könnte, dass diese ganze Feminismus- und LGBT-Sache, dass es alles nur russische Bots wären. Naja, oder amerikanische. Oder irgendjemanden, der die Medien so spinnen könnte, oh, das wäre. Oder amerikanische Milliardäre, die sind ja jetzt auch nicht besonders beliebt. Also. Stell dir vor, bei jedes Mal, wenn gesagt wird, ja, hier, das Patriarchat siegt, dass da 10 Leute kommen, ach, du bist doch eh nur ein Bot, so wie die Normis das machen. Und was würde den Feministinnen irgendwie das Kotzen kommen, wenn sie rausfinden, dass ihr ganzer toller Fortschritt der letzten 30 Jahre von weißen Google-CEOs ausgehackt worden ist? Ja, aber ich möchte jetzt mal so ein bisschen hier reingrätschen, weil ich glaube mal, das, was die Anja hier bewegt, dazu das zu schreiben, das ist eher so dieses, es ist nie genug Ding. Ne? So nach dem Motto, ja, ich finde da wieder das Haar in der Suppe und vor allen Dingen halt Kapitalismuskritik noch so ein bisschen dabei, so nach dem Motto, ja, die wollen sich ja nur verkaufen damit. Also, ja, also es gibt auf jeden Fall auch jede Menge Schwule in der IT. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar kennengelernt. Das ist jetzt nicht so, also. Ja, ich habe gedacht, das stimmt schon. Ja, die Transgender sind schon ein bisschen überdurchschnittlich da vertreten, glaube ich auch. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber Schwule gibt es auf jeden Fall mehr als Frauen, würde ich fast sagen. noch in der IT-Branche, aber ja, also dieses Ganze am Reißbrett irgendwie, welche Identitäten da irgendwie einstellen oder so, das ist auf jeden Fall was in Deutschland noch nicht so schlimm gemacht wird. Wie es in Amerika ist, kann ich nicht genau sagen. Bin ich nicht zu sehr drin. Ich weiß auf jeden Fall, als ich 2009 mal da war für 2 Wochen, da ja auch, hatte ich schon ein paar Mal erzählt, halt richtig im tiefsten Silicon Valley da gewesen mit Leuten, die bei irgendwelchen Firmen da auch arbeiten, die da in diesem Haus Mitbewohner waren von meiner Bekannten, die ich da damals besucht hatte. Also die haben auf jeden Fall damals schon erzählt, dass es halt echt irgendwelche Leute gibt, die dann halt ankommen, so nach dem Motto, ja, hier, ich bin irgendwie Journalistin und ich schreibe über Frauen in Tech und so, wie viele Frauen in Tech habt ihr dann? So nach dem Motto, ne, so und also, das ist die L-Sharpen-Methode. So Edition. Ah, schönes ja. Unternehmen habt ihr hier. Wäre eine Schande, wenn da was passieren würde. Ja, genau. Also so richtig diese Scheiße irgendwie, sowas, was halt in Deutschland sowas wie Edition F mit Sicherheit abzieht. Also könnte ich mir gut vorstellen, das war da 2009 auch schon so. Dass die Firmen da auch von profitieren praktisch. Also jetzt, ich weiß nicht, habt ihr den nicht mehr so richtig im Kopf, den Artikel, aber ich meine, dass sie davon auch finanziell profitieren, aber vor allen Dingen auch in der Form, dass sie dann eben über diese Regeln mit den diversen Leuten in der Firma oder in den Firmen einmal die Staatslinie mitbestimmen und ja auch den Staat dann mitreden lassen können, einfacher bei den Inhalten. Ne? Ja. Bei dem, was ausgewaschen wird und was nicht. Ne? Weiß ich jetzt nicht, ob das in Amerika jetzt so der Fall ist. Aber naja, die Feministinnen haben, glaube ich, überall die gleichen Bestrebungen. Ja, also, Also ich, ich glaube, dass es über Journalismus auf jeden Fall viel läuft in Amerika. Der Druck auf diesen ganzen Diversitätskram, halt eben über schlechte Coverage irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Und ja, das will keiner haben, egal gegen welcher Gruppe. Ne? Deswegen kommen halt, und sobald halt einer ankommt und sagt so, oh, ihr habt aber wenige Frauen hier, dann kommt der Nächste und sagt, oh, ihr habt aber wenig Schwarze hier. Dann kommt der Nächste und sagt, oh, ihr habt aber wenig Feministen hier oder ihr habt wenige Transgender-Leute oder ihr habt wenige Rhetorikaner oder Ureinwohner, keine Ahnung. Und wie Obelix kommt dann irgendwann einer und sagt so, und ihr habt zu wenig weiße Männer und alle lachen ihn aus und schubsen ihn. Ja, wir sollten den Bewohnern von Inselstaaten, die durch den Klimawandel bedroht sind, also Niederlande und so, die europäische Staatsbürgerschaft anbieten. Hast du die Sache mit dem Sand drin, Peter? Habe ich drin, ja. Ja, da komme ich auch dazu drauf. Auf Inseln. Ich wäre dafür, dass wir alle indischen Staatsbürger das Wahlrecht für Deutschland geben. Ist ja auch eine gute Idee. Mein Blick wird magisch von dem kleinen Mond auf dem Bild angezogen. Das ist kein Mond, das ist eine Raumstation. Ach so. Ich dachte eine Insel. Entschuldigung, weniger liebenswert, wenn du dick bist. Ups. Das ist die gleiche Dame. Von eben. Oh, geil. Geil. Ja, das habe, glaube ich, eingereicht, oder? Wenn ich mich nicht irre. Warum schreiben hier eigentlich die Leute ihre Namen klein? Ist das so eine Bell Hooks Nummer oder wie? Die Raff hat das auch gemacht. Ach so, die Bell Hooks und die Raff, ja, finde ich gut. Ja, das war klasse. Also. Ja, also natürlich, die Dame haben wir eben gesehen. Hier das Foto ist leider im Archiv nicht drin. Die Dame von den Grünen ist natürlich hat natürlich nicht so tolle Ideen und erfindet nicht nur einfach tolle Sachen wie eine europäische Staatsbürgerschaft, mal eben. Ne? Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Sondern sie wird natürlich auch wegen viral gegangener Social Media Posts gefatshamed. Ja? Wer hätte es nicht gedacht? Und sie postet dann was zu essen und kriegt dann böse Kommentare und so einen Kram. Und das wird vermischt mit ihren politischen Äußerungen. Ja, egal, wozu was ich mich äußere, Kohlekraft, Schule, Finanzpolitik, bekomme ich gerade auf Twitter und Facebook Kommentare, die sich auf meinen Körper beziehen. Das reicht von vermeintlich gut gemeinten Gesundheitsratschlägen bis zu widerlichen Beleidigungen. Und wie gehen sie damit? Überall Sparsamkeit predigt und dann praktisch selber sich nichts dran hält. Das ist wohl die Reaktion. Ja, predigt ihr das denn? Weiß ich nicht. Außerdem, was ich hier, also dieses nicht nur eine Phase, was wir hier gerade sehen, das bezieht sich, glaube ich, auf Transsexualität, wenn ich das richtig verstehe. So, ich dachte, das heißt für immer dick oder so. Nee, also jetzt an den Farben würde ich mal tippen und da haben wir ja auch schon ausgiebig zu gesprochen, dass das häufig auch so ist. Gerade ne, mit dem pubertären Bereich, dass da ja die Gender, wie heißt das Ding, Gender-Dysphorie danach dann wieder nachlässt. Und dass es auch auf der anderen Seite halt jede Menge Leute, Aktivisten gibt, die meinen irgendwie so, ja, es kann gar nicht früh genug anfangen mit dem ganzen Hormontherapie und die Leute in die richtige Richtung schubsen. Ja, dann fragt die Interviewerin weiter, wie gehen Sie damit um? Ich habe mich entschieden, offen darüber zu reden. Ich habe dafür ein bisschen gebraucht, weil ich das Gefühl hatte, gestehe bloß keine Schwäche ein und gebe den Trollen keine Aufmerksamkeit. Irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich gewinnen die, wenn ich mich zurückziehe und mich in meiner politischen Aktivität einschränke. Die Anita Sarkeesian-Verteidigung. Inwiefern gewinnen die dann? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht genau sagen. Wenn sie ja nichts postet, dann machen die Trolle ja nichts. Also. Dann sagen sie sich, ha, gewonnen. Dann können sie was schreiben und kriegen keine Antwort oder so, keine Gegenrede. Dann haben sie vielleicht gewonnen, in ihren Augen. Aber ignoriert werden ist auch kein großartiger Sieg. Dabei ist doch dieses Geschiss um Trolle und Reaktionen, die negativ sind, auch eine Form von Marketing. Also tut mir leid, du kannst mir nicht sagen, dass das dir negativ, allzu negativ aufstößt, wenn hier und da Artikel über dich erscheinen, wie schwer du doch hast, indem du deine politische Botschaft noch mal ein bisschen weiter raus trompeten kannst. Also ich, das Marketing. Sie zeigen ja dann Fotos von Heiko Maas beim Joggen im Central Park und sie sagt halt so, was wir hier stark erleben, ist Körperlichkeit als Ausdruck von Leistungsfähigkeit. Das spiegelt eine neoliberale Logik von Selbstoptimierung wider. Ich bin eine Ich-AG und muss mich selber perfektionieren für die Arbeit, für die Gesellschaft. Ja, nee, für dich selbst, im Sinne von der Ich-AG erstmal. So, oh, meine Güte, ey. Ja. Genau, wenn du Kinder kriegst, dann musst du, wenn die im Mutterleib sind, dann musst du schon mal anfangen, irgendwie Algebra zu üben oder so mit denen. Ja, das sind genau die Leute, die es halt nicht verstanden haben, dass man das eben für sich machen muss, die ganzen Sachen. Ansonsten bringt es auch nichts. Kannst du dir auch gleich, kannst du auch gleich Pulsadern aufschneiden. Weil die Gesellschaft ist das. Die Gesellschaft ist das so im Endeffekt egal. Also. Hashtag soziale Kälte. Gibt es für die Grünen beim Thema Patriotismus etwas zu gewinnen? Nein. Patriotismus ist kein Terrain, auf dem die Grünen gewinnen können. Patriotismus, genau wie der Heimatbegriff, sind ganz klar konservativ geprägte Begriffe. Ich begreife nicht, warum wir uns von der Rechten dazu drängen lassen, solche konservativen Konzepte zu verteidigen, statt ihnen neue, eigene Gegenentwürfe entgegenzusetzen. Macht ihr ja nie. Ja, eben. Ja, genau. Alles hinterfragen geht prima, aber man kann ja nichts Neues da irgendwie konstruieren. Ich meine, wie? Also ich kann das ja verstehen, dass man sagt irgendwie, ja, es ist nicht so wichtig irgendwie, in welchem Land man meinetwegen mal gelebt hat oder so, muss ja nicht im Vordergrund sein für immer oder kein Plan, aber ja. Lohnt es sich nicht, einer Umwertung historischer Orte und ihrer Werte entgegenzutreten? Republikanische Orte wie Rastatt oder die Paulskirche zu besuchen ist interessant, aber der Bedeutungsrahmen, der mit dem Motto des Glückes Unterpfand aufgemacht wird, ist falsch. Warum ist die überhaupt hier? Entschuldigung. Das Glück ist Unterpfand? Ja, da komme ich geistig nicht mit. Einigkeit und Recht und Freiheit und so. Kann man nicht essen, sind deswegen nicht wichtig. Nee, sind das Glück ist Unterpfand und so. Unterpfand sind dann wahrscheinlich sowas wie Voraussetzungen oder so. Nein, sie im Endeffekt sagt sie, es ist ja schön, die Paulskirche zu besuchen, aber dieses Gewese darum, dass da die deutsche Demokratie entstanden ist, das ist überflüssig. Deutsche Demokratie ist überflüssig. Hashtag grüne Jugend. Ich hab's verstanden. No Nations, no Borders. Kein Mensch ist illegal. Und weil freie Sexualität, aber keine freie Wirtschaft, weil Grüne. Ja, und auch keine freie Sexualität. Und abschließend möchte ich noch zu MeToo den Einblick in das Gehirn einer grünen Jugendlichen eröffnen. Die Debatte hat viele gesellschaftliche Entwicklungen, also Özil, offengelegt. Auf der einen Seite finde ich Kritik an dem Foto notwendig. Da fand ich auch Özils Statement nicht klar genug. Er posierte schließlich mit einem Autokraten. Das Problem war aber, dass die Debatte nicht geführt wurde unter dem Stichwort, ist das demokratisch oder nicht, sondern ist der deutsch oder nicht. Falsch. Einfach Punkt. Falsch. Er hat die Identitätsscheiße da reingebracht. Mesut Özil alleine hat gesagt, das war Rassismus und niemand anders, Mädchen. Also wieder eine Identitätsdebatte, bei der es in erster Linie um Ausgrenzung und die Rationalisierung rassistischer Argumentationsmuster ging. Das muss man sich mal überlegen. So ein 12-jähriges Mädchen da, die einem erklärt, wie die Gesellschaft funktioniert. Das ist fantastisch. Das verstanden. Ja, es ist wirklich fantastisch. Also so freue ich mich auf die Ökodiktatur. Bei deinem da Körper geht es darum, was die anderen wollen. Das war von Abel. Ja, es gibt doch hin und wieder mal Menschen, die behaupten, dass in den Medien die Repräsentation von Körpern dazu führt, dass man Essstörungen bekommt. Und hier in dieser wissenschaftlichen Arbeit hat man festgestellt, dass dies eben nicht der Fall ist, also nicht der Fall ist, sondern dass es ganz klar der Hauptteil genetisch verankert ist, der zweite Hauptteil Gruppeneinfluss ist und erst als drittes Medieneinfluss kommt und dass der Medieneinfluss nur sehr gering an dem Phänomen halt Mitschuld hat. Und das ist auch. Da suchen wir noch, wie viel Einfluss auf den Gruppeneinfluss das hat, ne? Ja. Und der Haupteinfluss ist aber halt Genetik. Und das wird hier ganz gern, also ganz, ganz gut erklärt. Also sollte man sich mal die Ruhe nehmen und diese 18 Seiten durchlesen. Ich meine, zum Beispiel die Jessica Valenti in ihrem Full Frontal Feminism schreibt ja auch, dass ja Essstörungen komplett nur auf die Medien zurückzuführen ist. Und nein, das ist halt nicht der Fall. Also, auf jeden Fall. Medien, Gehirnwäsche, Erziehung, Full Frontal. Ja, also. Ich meine, wären die Medien wirklich so mächtig, wie die Leute einem das immer erzählen, dann wäre Trump niemals Präsident geworden, weil er die kompletten Medien gegen. Ja, nee, doch nicht die kompletten Medien. Die sozialen Medien waren noch komplett von ihm dominiert. Er hat doch alles bezahlt, die ganzen Fake News. Hast du das dann gar nicht gehört? Ah, nee, aber weißt du, Medien haben Einfluss, Medien können Sachen kaputt machen, aber dass die Leute jetzt so gern stabil sind, dass sie nur nach den Medien halt klatschen, halte ich halt für Schwachfug. Hä? Ja, genau. Mein Gehirn ist auch gerade so im Tilt-Modus. So, was genau will mir das Ding sagen? Ja, hier haben wir einen Artikel, den habe ich im Vorbeigehen gesehen und habe mir genau das Gleiche gedacht wie ihr. So, wie soll das jetzt funktionieren? Beziehungsweise, ich habe den zuerst mit einem anderen Titel gefunden, dass vor allem Lesbians are more pregnant. Ja, weil das ist ja auch klar. Hier geht es im Endeffekt um eine Studie, die ein Institut in, ja, wo war das jetzt, Montana, glaube ich, gemacht hat. Minnesota. Das Teen-Wise-Institut Minnesota. Die Studie selber habe ich jetzt nicht gefunden, aber die anderen Sachen davon sehen ziemlich legit aus, also gehe ich mal davon aus, das ist schon eine seriöse Sache und so. Die haben jetzt das erste Mal in der Studie, die halt seit 1992 anfertigen, halt auch bestimmte andere Fragen in ihren Fragenkatalog aufgenommen, was halt, ja, und differenzieren unter anderem halt verschiedene sexuelle Kategorien. Und ja, die Ergebnisse sind halt wirklich desaströs, quer durch die Bank, sei es Drogenkonsum, schlechte Verhütung, Teen Pregnancies und auch, es wurde beispielsweise halt auch gefragt, hast du jemanden geschwängert als Mann oder bist du halt als Frau geschwängert worden? Ja, dann wie viel sexuelle Kontakte habt ihr generell? Ja, und wir reden hier halt so unter 14-Jährige oder 13- bis 15-Jährige, glaube ich. Und da, wenn man weiter runterscrollt, sieht man halt zu diesen ganzen Fragen halt die Statistiken. Ich fand es einfach krass, weil in jeder Statistik schneiden die einfach über hier Percent of sexually active adolescents, 9th and 11th grades. Ja, ich meine, die sind bei 50% und der Durchschnitt liegt bei 30%. Das ist schon signifikant anders. Die Gründe darin werden halt einerseits halt in der Abenteuerlust gesucht und dann weniger Aufklärung durch die Eltern. Einerseits, weil die Eltern sich so ein bisschen distanzieren durch das sexuell andere proklamierte Verhalten von den Leuten. Oder andererseits, wenn die Eltern ein gutes Verhältnis haben, dass sie einfach denken so, ja, meine Tochter ist eh lesbisch, da vielleicht brauche ich dir das alles nicht zu erklären. Oder die denken teilweise, ja, wenn sie sich schon über ihre sexuelle Identität Gedanken gemacht hat, was so kompliziert ist, dann brauche ich ja die einfachen Sachen mit Kondomen und Pille und so gar nicht mehr zu erklären. So, das spielt wohl auch eine Rolle, weil die Eltern halt im Endeffekt die Eltern nicht damit umgehen können, wenn Kinder halt, ja, sich so benehmen, wenn sie einfach ankommen und sagen, ja, ich bin jetzt questioning. Ne? Aber ever been... Ich fand's einfach krass, dass einfach die ganze Statistik wirklich so signifikanten Unterschied zu halt, ich will jetzt nicht sagen normalen, aber halt zu Leuten, die so ein gesellschaftskonformeres Bild haben. Sag doch das hässliche Wort, heterosexuell. Ja, das ist da halt, die haben auch sexuelle Kontakt, aber hat man ja gerade gesehen, so 20% zu 50%. Und ich will immer noch wissen, wie die Gay Lesbians das machen. Also, ich meine. Also ich will gar nicht sagen, dass es schlimm ist, nur. Nee, aber ich will einfach wissen. Im Zusammenhang mit der mangelnden Aufklärung aus den Gründen, die ich vorher genannt habe. Ja, musst du doch rausfinden. Nochmal, das ist nur in einem Staat die Studie, aber sie ist so repräsentativ, dass man es halt. Ja, man kann es auch darüber hinaus ausweiten. Es auch noch irgendwas von Wohnungslosigkeit und Drogenabhängigkeit irgendwie in diesem Text drin. Ich habe den nicht ganz gelesen gehabt, aber das kam da auch. Ja, wirklich alles. An. Drogenabhängigkeit, Drogenkonsum oder auch einfach nur Drogen ausprobieren. Alle Zahlen sind einfach signifikant höher, was halt einerseits erklärt wird durch dieses Rebellische und das Freiheitlichere und alles ausleben wollen und halt der geringere Kontakt durch den Eltern. Entweder, weil der Kontakt sich verschlechtert oder weil die Eltern halt tatsächlich denken, oh, mein Kind ist so intelligent, der brauche ich diese einfachen Sachen gar nicht zu erklären und dann fehlt da die Aufklärung. Nochmal, 13- bis 15-Jährige. Spannender Bericht des britischen Parlamentsausschusses. Die Abgeordneten fordern mehr Verantwortung und Haftung von Seiten wie Facebook für die Inhalte, die sie einem Massenpublikum einblenden. Ja, sehr schön vorgelesen. Also das ist auf jeden Fall dieses Ding, was wir letzte Woche hier hatten. Dieses, was ich schon meinte, was so ein bisschen in Richtung NetzDG für Großbritannien geht. Das hat ja dann auch der Sargon noch irgendwie in seinem This Week in Stupid verwurstet, wenn ich dann nach unserem Stream gesehen habe. Ich weiß noch nicht, ob er das so ganz verstanden hat oder ob er nicht zwei Dinge irgendwie durcheinander gebracht hat. Aber auf jeden Fall, ja, also wie man jetzt auch an diesem Wording hier sieht mit dem Verantwortung und Haftung und so, also es geht halt schon sehr in Richtung NetzDG, wo man ja quasi auch gesagt hat, ja, das kann ja nicht sein, dass einfach Facebook das hier entscheidet, obwohl wir ja hier deutsches Recht haben und das deutsche Recht muss ja entscheiden und deswegen, wenn die sich da nicht dran halten, dann müssen die ja Bußgelder bekommen und so. Und jetzt quasi gibt es so eine Idee halt eben auch in England dann, dass man da sowas Ähnliches, Vergleichbares macht. Und in diesem Fall war es dann wohl so eine Gruppe aus NGOs und Parlamentariern, sowas soll es ja geben. An dem deutschen NetzDG hat ja unter anderem die Amadeo Antunes Stiftung ideell mitgearbeitet, obwohl sie ja hinterher bei dem, was dabei rausgekommen ist, dann auch in der in dem Zusammenschluss dagegen von diversen NGOs sich mit beteiligt haben. Ja. Und das ist natürlich das Ding, wo auch wieder halt behauptet wird, dass das ja alles so einen schlimmen Einfluss hätte mit den Fake News und dem ganzen Kram. Aber ja, das haben wir ja zu NetzDG-Zeit schon ausgiebig bearbeitet, dass es da durchaus berechtigte große Zweifel daran gibt, ob das wirklich alles so einflussreich ist, wie die meinen. Und schon alleine von, selbst wenn das stimmen würde, dann noch darauf zu kommen, dass man jetzt da was tun muss oder könnte, ist dann nochmal die zweite Sache, die ich auch definitiv verneinen würde. Da hatten wir doch eine Studie, innerhalb von 2 Jahren hatten wir, glaube ich, 24 oder 36 Fake News und jedes Mal war es irgendwie wirklich so ein kleines Nischenthema, wo du halt echt denkst, wie soll das denn bitte eine Wahl beeinflussen? Meine Güte. Also, jetzt speziell auf Deutschland. Also. Ich habe aber diese Woche auch noch gelesen, dass irgendwie dass Berichte rausgekommen sind zum Overblocking und dass genau das eben passiert, dass eben mehr geblockt wird, als ja nötig wäre oder so. Also auch ja, diese. Wer hätte es gedacht, dass ein Zensurgesetz zu mehr Zensur führt? Schockschwere Not. Alter, wenn ich das schon sehe, the 100 greatest songs of the century so far, ein Foto von Bönze oder was? Oh Gott, Bönze. Ja, okay. Also hier ein Artikel aus dem Rolling Stone von Matt Taibbi. Das ist an sich ein ganz guter. Das merkt man immer daran, dass der sich im extrem linken Mainstream tummelt und immer kurz davor steht, rausgekickt zu werden. Ja, also er hat schon seinen gewissen Bias. Ich meine, er ist beim Rolling Stone. Aber er macht halt teilweise vernünftige Argumente. Im ersten Teil des Artikels redet er darüber, dass halt YouTube und Facebook bestimmte Online-Persönlichkeiten quasi die Videos zensiert haben, weil aus irgendwelchen Gründen, weil Hate Speech, Fake News, was auch immer. Und er sagt halt so, ja, der Alex Jones, so nach dem Motto, so ja, warum beschwert sich der Alex Jones darüber, dass sein YouTube-Kanal gefleckt wurde? Er sagt doch selber immer, dass die Corporations machen können, was sie wollen. Also dass Unternehmen selber entscheiden können und wenn Unternehmen Sachen löschen, sei es keine Zensur. Und daraufhin wird der Artikel vernünftig und er redet halt darüber, warum es doch halt tatsächlich nicht in Ordnung ist, wenn Unternehmen sowas machen und nur weil es nicht wirklich Zensur ist im Sinne von staatlicher Zensur, hat das halt trotzdem einen sehr zerstörerischen Effekt auf alles, was darüber abgewickelt wird, jeglichen Konsens, jegliche Diskussion, jegliche Kommunikation und also ab der Hälfte auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Die erste Hälfte könnt ihr auch lesen, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Vielleicht. Ich denke mal, also ich stehe auf dem Punkt, die Unternehmen sollen die Regeln so eindeutig machen, dass man weiß, wenn man ein Video macht, das sind die Regeln und dagegen darf ich nicht verstoßen. Wie die Regeln dann aussehen, ist, ne, ja, kann man auch wieder drüber streiten, aber die Regeln müssen vor allem klar sein. Und jetzt ist ja das Problem, dass die Regeln so schwammig definiert sind, dass keiner weiß, was gilt und was gilt nicht. Ja, das gesetzlich in also Deutschland kommt natürlich mal, auch. Im Endeffekt wird das nicht funktionieren. Also. Ja, das hat Meta Eli auch gesagt. Das ist im Endeffekt auch sein Konsens, dass die Systeme zwar kaputt sind, aber in diese kaputten Systeme jetzt noch so eine Art Filter zu versuchen einzubauen, wird nicht funktionieren, weil es halt alles kaputt macht. Ja. Da habe ich auch die Woche einen interessanten Artikel gelesen, wo eine Frau sich auf Twitter mit einem Neonazi gestritten hat, der halt davon ausging, dass halt es halt diese klassische jüdische Weltverschwörung gibt und dass er absolut zensiert wird und er meinte, ja, er wird verfolgt und dann wollte die junge Dame, das war sehr eine Jüdin, wollte halt mit ihm diskutieren und hat sich halt mehrere Abende halt in die Themen reingelesen und meinte dann, sie hat genügend Material und dann hat sie festgestellt, dass der Account, mit dem sie diskutieren wollte, halt gebannt worden ist. Und dann ist halt auch das Ding, ja super, der Typ, der ist halt jetzt weiterhin in seiner Blase und die Möglichkeit, dass ein Counterargument auf ihn hätte treffen können, wurde jetzt halt genommen. Und dann fragt man sich halt, was ist denn besser für eine Gesellschaft, dass die Leute, die komplett außen sind, dass sie nicht auch noch eine andere Meinung hören oder dass sie halt außen sind? Also, ja. Qualität, Abel. Du sollst ja Qualität haben. Wir machen dir einen Qualitätsfilter. Und der macht dich qualitativ. Also wenn, dann das immer Geile, mehr freie Rede. Also mehr freie Rede hilft immer weiter. Also. Das Geile ist, dass ja wirklich in der deutschen Benutzeroberfläche von Twitter neben dem Ding für den Qualitätsfilter steht, mit dieser Option können sie die Qualität der ihnen angezeigten Tweets verbessern. Ja, ich meine, ist doch klar, dass es so steht. Und wenn das nicht irreführende Werbung ist. Ja, sehen die das, sonst würde das Ding ja auch nicht Qualitätsfilter heißen. Ich meine, wo ist das? Ja, aber zu behaupten, die Qualität, also das ist ja schon einfach falsch, weil die angezeigten Tweets, die haben die gleiche Qualität wie vorher auch. Also das ist völliger Unsinn. Also, ja, ich meine, dass das deren Verständnis ist, dass das irgendwas mit Qualität zu tun hat, ist ja klar. Ja, 1984. So, das ja nicht so heißen. Ja, auf jeden Fall. Aktuelle Zahlen zeigen, Hate Speech wird kaum gelöscht. Oh, wie schlimm. Hass und Gewalt im Netz. Gewalt vor allen Dingen. Ne? Die ganzen Leute, die sich alle prügeln. Vor allem steht da ziemlich gut lesbar drunter, Anteil gelöschter Beiträge, die von Usern aufgrund des NetzDG gemeldet wurden und nicht Hassbeiträge. Ja, und außerdem ist halt auch noch das Teil bei diesem Ding, dass sie es hier schon 1% gemacht haben, weil wir ja auch schon seit ein paar Wochen wissen, dass überhaupt viel weniger überhaupt gemeldet wird, als das Ministerium, das Justizministerium ursprünglich davon ausgegangen ist. Die hatten ja sich Mittel geben lassen für, ich glaube, 50.000 Tweets irgendwie im Jahr. Und im Endeffekt haben sie jetzt irgendwie wie viel gehabt? 5.000 oder so? Wow. Ja, wäre interessant, mal die nackten Zahlen hinter den Prozenten zu sehen. Das wäre auf jeden Fall. Schön. Ja, ich bin mir sicher, dass sie die auch gehabt haben, aber sich das lieber in Prozenten ausgedacht haben. Ja, 12 und 24 sieht halt nicht so gut aus wie 31,5%. Die Opfer brauchen Schutz und Klagemöglichkeiten, die Opfer. Die Täter müssen häufiger zu beantworten. Das ist auch schon wieder dieses Opfer-Täter, es ist nicht irgendwie Beschuldigte oder so. Nee, es sind Opfer und Täter. Weißt du Bescheid? Ja, vor allem löscht es ja kein Täter, ne? Auch dass es natürlich für alles, was strafbewehrt ist, längst Möglichkeiten gibt, auch im Internet jemanden zu verklagen, zum Beispiel Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede etc. pp. Sollte auch Camp Act bekannt sein. Nur eine kurze Frage hier zu den Zahlen. Geht es um Sachen, die gemeldet wurden und der Prozentsatz von denen, die davon gelöscht wurden? Ja. Genau. Ja, weil damit man könnte das auch so verstehen, dass es alle, die gelöscht wurden und dass das nur die Prozentzahl von denen wäre, die aufgrund der Meldung gelöscht wurden. Nein. Okay. Ja, und den hier, den können die gar nicht leiden, die Löscher und die Blocker und die Drossler und wie sie alle heißen. Ja, ich bin ja mal gespannt, was noch aus der Sache wird, weil ich habe nämlich jetzt gestern gemerkt, dass ich auf der Facebook-Seite von der Fraktion der Freien Demokraten scheinbar geblockt bin. Also im Bundestag. Ich kann nichts kommentieren, ich kann auf nichts reagieren, ich kann die nicht abonnieren, ich kann da nichts mehr tun. Und das Lustige Mitgliedsbeitragsminderung. Ja, und das Lustige an der Sache ist vor allen Dingen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf dieser Seite noch nicht einmal irgendwas kommentiert habe. Vielleicht ein Irrtum. Vielleicht hat es da Blockwarte. Ja, der Steinhüpfel hat doch gerade ausgelobt an 10 Leute, die geblockt worden sind. Er vertritt sie vor Gericht gegen Facebook. Man muss sich nur bei ihm bewerben. Oh, guter Steinhöfe. Ja, es ist offensichtlich nicht so einfach, irgendwie die Sachen da zu löschen oder so. Also er hat doch einiges, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich glaube, etwas anderen Bericht gelesen, aber er hat doch einige wohl auch wieder also ausgeklagt, sozusagen in Recht bekommen. Also Facebook kann das dann wohl auch nicht so ohne weiteres machen. Nee, also der hat schon auf jeden Fall erfolgreiche Fälle geführt gegen Facebook-Zensur. Also. Okay. Finde ich gut, dass jemand mit dem Sachverstand und den nötigen Papieren halt auch, um solche Sachen zu machen, seine Arbeitskraft in den Dienst von Meinungsfreiheit stellt. Muss ich schon mal meinen Hut ziehen. Ja klar, wer würde schon irgendwie so tief in die Tasche greifen, nur um so einen blöden Tweet oder so irgendwie vor Gericht zu verteidigen, ne? Ehrenmann Steinhöfe. Ja. Also wird das alles auch nicht so heiß gegessen wie gekocht. Ja, wobei, was heißt nicht so heiß gegessen wie gekocht? Jetzt ist immer so eine Sache mit den neuen Regeln. Jetzt hier auch DSGVO oder so, dann kommt das raus und dann wissen alle nicht so richtig, wie es dann wirken wird. Und ja, dann merkst du nach einer Weile, es war auch nicht so schlimm oder so. Ja, also YouTube hat ja seine Algorithmen angepasst und du hast... Das weniger sichtbar, geil. Letztlich finde ich schon auch schlimmer, so ist das nicht. Und, und auf Twitter wirst du ja auch, also jetzt mit dem Qualitätsfilter gebannt. Das kommt ja alles durch den Druck mit NetzDG. Also auch, nicht nur, aber halt, wenn der Staat ankommt und sagt, dir bekommt riesengroße Strafen, hat natürlich jedes Unternehmen Grund, Meinungsäußerungen einzuschränken und präventiv Zensurmaßnahmen, zumindest mal die technische Möglichkeit zu schaffen. Und ich meine, das Ding ist ja, im generellen Netzwerkbetrieb muss es ja nicht mal mehr so durchkommen. Es reicht ja schon, wenn dann vor der Wahl die ganzen QFDler mal noch stärker halt aus dem Diskurs ausgeblendet werden für ein paar Wochen. Damit kannst du ja schon eine Wahl beeinflussen. Also, und da möchte ich auch mal persönlich sagen, weil zum Beispiel ja Frau Gümüşay rumjammert, von wegen Unsichtbarkeit etc. pp. Also ich muss sagen, ich finde das sehr demotivierend. Weil ich habe einfach früher mehr Resonanz auf meine Sachen gekriegt und ich gebe mehr Mühe bei dem Zeug, das ich auf Twitter mache normalerweise. Und ich frage mich auch, ist es das wert, dass es halt irgendwie 20 Leute lesen, da die gleiche Arbeit reinzustecken wie vorher, als es halt ein paar hundert mehr lesen konnten. Ja. Also von wegen, man blendet unerwünschte Stimmen aus, bla bla bla. Würde sich niemand trauen, die Frau Gümüşay auszublenden. Aber irgendwelche Niemande, denen kann man irgendwie, kann man die Reichweite wegnehmen, die sie sich erarbeitet haben mit Content. Ich glaube immer noch, dass es ein bisschen was mit deren Geschäftsmodell auch zu tun hat, aber. Ne, das hat ja dann super gefruchtet. Die Aktie hat den freien Fall gemacht. Ich meine, genau wie Facebook. Ich glaube, die kriegen für den ganzen Blödsinn inzwischen halt auch wirtschaftlich eine Rechnung, die sie so nicht erwartet haben. Die haben wahrscheinlich gedacht, okay, wenn wir jetzt irgendwie brav und guck mal, wir haben die Infrastruktur, um die bösen Leute zu blocken und so, dann können wir irgendwie teuer verkaufen, aber ist nicht. Ja, ich kann mich an so ein Beispiel erinnern, ich glaube, das war von dem Mark Deist, wo er bei Twitter so eine Funktion gezeigt hat, ja, die so nach dem Motto, hier kaufen Sie Reichweite. Und dann hat er eben ausprobiert, was es kosten würde, irgendwie alle seine Follower irgendwie zu erreichen, wirklich mit einem Tweet, dass das dann auch sichergestellt wäre. Und das waren horrende Summen, irgendwie bei 50.000 Followern waren das irgendwie $200.000 oder irgendwie sowas. War das nicht auf Facebook, dass standardmäßig, wenn du so ein Company-Konto hast, nur 20% angezeigt werden, angeschrieben werden und das 100%? Das ist auch auf Facebook so, ja genau, das meine ich eben mit sich Reichweite bezahlen lassen. Jetzt kommt also so man hat Follower. Aktiven User eben auch haben, deswegen glaube ich. Nur nochmal, man hat Follower und es werden nicht alle kontaktiert, sondern standardmäßig werden nur 20% kontaktiert. Und dafür, dass wirklich 100% kontaktiert werden, muss man wieder Facebook zahlen. Das war in dem Fall so. Ja, nee, so gut, ich meine, für Firmenwebseiten würde ich oder Firmenpräsenzen würde ich das ja sogar verstehen. Ja. Aber wenn da nichts mehr drüber fließt über diese Firmenwebseiten, weil du alle anderen Leute, die halt nicht irgendwie Geld damit verdienen, wegdrosselst, dann passiert da halt auch nichts mehr. Ja. Und also einerseits stimmt, und das mit dem Wegdrosseln ist auch das Problem, ja. Aber es führt ja an sich die ganze Follower-Kultur ad absurdum. Ja, wenn ich irgendwo draufklicke und sage, hier, ich folge, dann mache ich das doch aktiv, weil ich dann sehen will, was die Person macht, sonst würde ich nicht auf Folgen klicken. Und wenn ich dann jetzt weiß, okay, ich folge dem zwar, aber ich kriege das eh nur in 20% aller Fälle überhaupt bei mir angezeigt, ja, das, was habe ich denn dann noch im Grund, den Leuten zu folgen? Das haben wir ja in den letzten Wochen auch schon ein paar Mal durchgekaut, deswegen würde ich jetzt diese Diskussion an der Stelle mal. Ich wollte noch kurz dazu sagen, dass ich irgendwie in diesem anderen Artikel auch gelesen habe, dass die Netzwerke sich so ein bisschen, wie soll man sagen, den zivilen Ungehorsam üben oder so. Also die setzen das Netz zu gehen noch lange nicht so glasklar sauber um, wie der das gerne hätte oder so. Ich meine, das funktioniert ja auch nicht. Wie soll man das denn glasklar umsetzen, ist die offensichtlich rechtswidrigen Inhalte entfernen. So. Und das war ja schon immer das Problem. Also auch diese andere Anforderung von wegen diesen Ansprechpartner oder sowas hat, ich glaube so. Achso, ja, mit Ansprechpartner. Ja, das müssen sie ja nur machen. Wenn sie den Ansprechpartner nicht haben, müssen sie ja bezahlen. Das ist ja relativ eindeutig da. Ja, da schon, aber sie haben keinen Ansprechpartner, dem sie die Rechnung schicken können. Ja, auf jeden Fall. Hier in diesem Artikel von Heise geht es um so ein alles in einem Ding, was halt verschiedene Probleme zu lösen versucht. Adblocking und Browser-Hijacking und irgendwelche falschen Support-Nummern rausfiltern und so. Aber nebenbei halt eben auch einen Filter für Inhalte von fragwürdigem Wert und Fake News anbietet, wo halt nicht transparent gehandhabt ist, was jetzt diese Software dann so einschätzt. Genau, und vor allem der Unternehmensmarkt wird da angezielt, weil die meisten Fälle von Datendiebstahl bei Unternehmen, die nicht einfach nur mit absoluter Dummheit und Leaken und sowas zu tun haben, sind halt wirklich Spear-Phishing oder Phishing-Attacken. Heißt, eine bestimmte Person oder alle Personen dieser Firma bekommen eine E-Mail so hoch, da hat sich jemand versucht einzuloggen, klick hier, um dein Passwort zu ändern. Und dann klicken die Leute da drauf und dann geben die ihr altes Passwort einmal ein und dann hat der Angreifer das Passwort und kann sich die Daten holen. Das wäre eine Phishing-Attacke. Und dieses Tool sagt jetzt, das würde davor schützen. Das heißt, es würde diese URL irgendwie nicht aufrufen oder sagen, okay, diese URL leitet nicht auf die Webseite, wie es da im Text steht. Ja, da steht dann, was weiß ich, deinefirma.de/admin, aber tatsächlich geht das irgendwo nach Taiwan oder sonst irgendwo hin. Ja, also eine ganz normale Sicherheitsschulung für jede Person reicht da eigentlich, um diese standardmäßigen Sachen zu vermeiden. So nach dem Motto, du kriegst eine E-Mail, bevor du auf einen Link klickst, guck da drauf, ob der Link auch wirklich der gleiche Link ist, wie er da steht und solche Sachen. Mehr macht dieses Tool auch nicht, aber dafür trackt es dein ganzes Verhalten. Und wie der Adblocker hier drin funktioniert, das ist mir auch nicht so ganz klar. Da wird es wahrscheinlich auch Whitelisting geben, heißt, bestimmte Werbung kommt durch und nur andere Werbung wird geblockt. Das ist nur eine Spekulation. Also U-Matrix installieren oder U-Block Origin als Adblocker-Software-Browser-Extension ist vollkommen ausreichend. Oder gibt's was Neues? Was meinst du, Chris? Nee, für mich gibt's nichts Neues, nee. In dieser Studie wurden 569 Subjekte befragt und man hat festgestellt, dass die Nutzbarkeit von Nachrichten davon abhängt, ob man sozusagen seinen politischen Gegner eins auswischen kann, ob man es als Munition verwenden kann. Und es ist halt ganz interessant, dass die Leute halt die Nachrichten als wichtig einordnen, die halt ihrem politischen gegnerischen Lager schädigen. Also ich finde es halt ganz interessant, dass du direkt eine Wichtigkeit in eine Nachricht reinliest, obwohl die eventuell gar nicht wichtig sein muss. Du willst eigentlich tiefenpsychologisch an unsere ganzen Sendungen hier rangehen. Ja. Warum wir uns das raussuchen, was wir uns aussuchen, wem wir damit schaden wollen. Ja, also. Nein, aber es ist halt interessant, dass du kannst halt auch das auf die Leute ausweiten, die jetzt zum Beispiel in der Welt sich die Infos von Reuters oder von AFP angucken. Und dann weißt du halt auch jetzt, deren ihr Auswahlverhalten ist halt damit mit auch beeinflusst. Zwar lernst du das theoretisch, wenn du Journalist wirst, das weniger zu machen, aber wie man halt praktisch sieht, ist es halt nicht so weit verbreitet, wie man es denn hoffen würde. Also, ja. So kommen wir zur Musikecke, zur regelmäßigen Rubrik Neues aus der Musikwelt. Bei den Weltraumaffen. Nee. Es geht aber um Musik. Es geht um Mumford & Sons. Kennen vielleicht die meisten wahrscheinlich so Folk, Indie. Keine Ahnung, ja, ganz nett, wenn man irgendwie an einem sonnigen Tag draußen auf der Veranda sitzt vielleicht. Und eigentlich ganz beliebt bei den Progressiven. Und jetzt haben sie sich, wie man auf dem Foto hier unschwer erkennen kann, das ist kein neues Bandmitglied, sondern Jordan Peterson, haben sich mit dem getroffen, finden den wohl ganz gut und hatten Spaß und ihr könnt euch alle denken, was wird das aus Seattle, San Francisco und aus den ganzen anderen komischen Städten hat sich ein lautes kollektives erhoben und was ich an dem Artikel so lustig finde, ist, dass er die ganze Zeit Kulturmarxismus benutzt, als wäre das eher so eine positive Sache. Also das ist eine sehr merkwürdige Seite auch und so, ich habe das noch nicht so ganz gerafft, aber wenn er hier schon schreibt, Jess Monroe erzählt, warum dieses Treffen halt beweist, dass die Musikjournalisten und die Kulturmarxisten schon immer recht haben. Ey, weil die das du geschrieben auf Englisch gibst du. Ja, ich weiß. Du bist bei Blackjack Sky Sinking. Hier von Quietus. Und natürlich war schon für jeden, der ein bisschen denken konnte, war schon immer klar, dass also die Quintessenz ist, dass Nazis sind und jetzt ist es halt auch. Ja, Jordan Peterson, wo die Alt-Right über ihn sagt, dass sie sich zukotzen, weil potenzielle Supporter ihnen weglaufen, weil sie von Jordan Peterson deradikalisiert werden. Und der ist irgendwie super right-wing, weil Gründe im Gehirn von Leuten, die geistig behindert sind. Meine Fresse, Alter. Der kritische Apparat, der als Kulturmarxismus runtergemacht wird. Vielleicht ist das aber auch... Ist es eine Satire? Ich weiß es nicht. Ich find's gut. Ja, wahrscheinlich, ich meine, die heißt ja auch N Sons und nicht N Daughters. Ich meine, das ist schon total. Das muss man aber kritisch-theoretisch mal erfassen. Das ist strukturelle Gewalt. Heteronormativität. Music can pervert identity or challenge history. Channel trauma and rally the dispossessed, but Mumfords didn't consider music useful. Like Peterson, they co-opted tradition to confer authenticity, then used it as a platform to commodify nostalgia. Sie haben es gewagt, Geld zu verdienen, oh Gott. Seufz. Die Garbage Human Tweet. Der Garbage Human Tweet, sie hat ungefähr Sie hat ungefähr 30 Millionen absolut abartig rassistische Tweets von sich gegeben, diese Frau. Und ich meine wirklich abartig rassistisch gegen Weiße. Ja, und wurde nicht auch irgendeine Frau nicht eingestellt bei der Times, weil sie was mit Weave zu tun hat. Und Weave ist auch so ein Übertroll, der doch auch richtig super, also der, weiß ich, in welche Ecke du den wirklich stellen wollen würdest, aber ja, auf jeden Fall gab es auch schon mal einen Fall, wo eine Frau wegen Kontakte zu Weave halt nicht eingestellt worden ist, oder sind auf Twitter geschrieben, dass sie ihn feiert oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier die Sarah Jong. Dumbass fucking white people marking up the internet with their opinions like dogs pissing on fire hydrants. Oh man, it's kind of sick how much joy I get out from being cruel to old white man. White people genetically predisposed to burn faster in the sun, thus logically being only fit to live in the underground like groveling goblins. Cancel white people. White men are bullshit. No one cares about women. You can threaten anyone on the internet except cops. Willkommen. Sarah Jong wird Teil des Herausgeberteams der New York Times. Ja. Und was ich noch das Beste finde, ist zu beobachten, welche mentalen Kunststücke und Gymnastikvorführungen momentan von den Progressiven vorgeführt werden, um herauszustellen, dass diese Frau natürlich vollkommen unschuldig ist. Also es wird entweder geleugnet, dass sie überhaupt rassistisch sein kann, das ist ja klar, weil sie ja People of Color, Person of Color und wir alle sind Weißbrote, also kann sie uns beleidigen, wie sie will. Wir sind ja nur Kartoffeln. Oder die andere Geschichte ist halt, und da auf das Ding fährt halt auch die Times ab bisher. Ich weiß zwar nicht, ob sie das noch lange halten können, aber es war eine Performance, ihr werdet es nicht glauben. Es war eine satirische Performance, was sie gemacht hat. Ich hätte jetzt gedacht, der hohe Testosteronspiegel hat eine Rolle gespielt. Nee, es war Satire. Sie hat sich so vielen Anfeindungen im Internet auch und vor allem durch Gamergate ausgesetzt gesehen, dass sie das soziale Experiment gemacht hat, mal eine Zeit lang genauso zu twittern wie ihre Peiniger. Ja, das Dumme ist, dass inzwischen halt immer mehr Tweets auch aus Zeiten vor Gamergate und so auftauchen, wo sie die gleiche Scheiße erzählt hat. Also es muss ein sehr langlaufendes Parodie-Experiment gewesen sein, weil das macht sie dann jetzt schon seit Jahren und wie gesagt vor dem Punkt, den sie als Startpunkt ausgegeben hat. Ich weiß nicht, ob die Times das halten kann. Ich bin eigentlich dagegen, dass Leute ihren Job verlieren, weil sie dumme Sachen auf Twitter sagen. Aber diese Frau ist so hasserfüllt, da habe ich kein Mitleid, wenn es passiert. Sagen wir es mal so. Ja, er würde jetzt die Times jemanden einstellen, der dasselbe über Schwarze oder über Juden sagt? Das ist jetzt eine gute Frage. Candace Owens hat das Experiment übrigens gemacht. Ne? Also die hat einige Tweets von dieser Frau halt rausgetweetet und hat da drin das Weiß durch Schwarz oder Jüdisch ersetzt. Die ist von Twitter gebannt worden. Das ist halt das, was nicht geht. Das sind die Dinge, die nicht gehen. Es ist nicht, dass jemand nicht auf Twitter mal Scheiße reden darf, ohne dass man ihn dafür um seinen Job bringt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass das mit zweierlei Maß gemessen wird. Ihr seid alle im Ally-Test durchgefallen, muss ich euch leider sagen. Im Ally-Test durchgefallen. Ich falle immer durch. Ich mache ihn immer wieder. Ich falle immer wieder durch. Das liegt an meinen Genen als Deutscher. Ich weiß das. More social justice in medieval studies. Ich möchte bitte einen Knüppel haben. Conference organizers, however, insist that workshops like How to be a White Ally in Medieval Studies 101 and Toxic Medievalism were rejected based on standard criteria such as a lack of intellectual justification. Juhu! Endlich mal jemand Vernünftiges. Und dagegen steht eine Gruppe auf, die sich Medievalists of Color nennt. Aha. Okay, ist in Ordnung. Und ich meine, bei uns studieren doch auch ganz viele Leute Sinologie oder Anglizismus oder wie das da heißt. Und Ist auch kein Problem. Also warum müssen die Schwarzen jetzt auf einmal sich selber in die Studien von fremden Kulturen einbringen? Verstehe ich nicht. Translations, Translations of power, race, class and gender, intersectionality in the Middle Ages, one and two and more. Weißt du, das Ding ist... Fuck off, wenn da jemand war, der nicht von aus dem Ort war und der ist um die Häuser rumgestrichen, dann hat man den Tod geschlagen. Das war Rassismus. Der kam nur aus dem nächsten Ort, aber der kannte da keinen. Ich meine, wie will man denn da jetzt anfangen? Ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Was bringt uns das? Was bringt uns eine Wissenschaft, die über die Soziologie der Vergangenheit irgendwie sich einen zurechtspinnt durch Linsen? Was nutzt uns das als Gesellschaft? Nix. Ja, weißt du doch, in Orwell. Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft. Ja, und dann werden wir in Zukunft den kleinen Mädchen erzählen, dass die Wikingerköniginnen mit ihren Schiffen übers Meer gefahren sind, weil die Männer zu schwach waren. Ach Gott, ja. Mach doch nichts. Ist doch egal. Lügen wir denen doch was vor. Nicht mehr Herakles, sondern Heraklina. Ist doch egal. Erzählen wir den Leuten doch einfach Scheiße. Frau Herakles. Hier geht es in dem Artikel darum, dass ja der Escapist jetzt gesagt hat, dass sie nicht mehr politisch Content machen wollen. Und man sagt halt, dass der Escapist Recruitment Tool for the Alt-Right was. Und der Artikel wird halt darauf eingegangen. Ich sage, dieser Mann ist der Sohn einer Sexarbeiterin. Ganz einfach. Und ich bin selten so grafisch. Weil was er hier macht, ist wahrscheinlich, ich habe den Artikel nicht gelesen, der Versuch, den bisherigen Herausgeber oder früheren Herausgeber des Escapist als Alt-Right zu smieren, weil er inzwischen für Milo arbeitet. Ich vermute das nur mal. Ja, genau das steht im Artikel. Ja, war doch irgendwie klar. Und deswegen stehe ich auch zu meiner Aussage. Du bist eine armselige Wurst, die einer bankrotten Website untergeschoben worden ist. Du hast Movie Bob zurückgeholt von allen Leuten. Den Typ, der öffentlich für Euthanasie, für Todesstrafe, für Leute in Öfen tun eingetreten ist. Den hast du zurückgeholt und gibst ihm wieder Geld. Bob Chipman, there are days when my fondest wish is that eugenics hadn't be tainted as a science by racists and Nazis. You call them weekdays. Originalzitat von Bob Chipman. Ja, aber guck mal, wie er schon guckt. Der guckt, das Foto ist auf jeden Fall genial. Das ist eigentlich so, wie als würde er jetzt gerade unseren Marsaffen angucken. Also der Akon, mir fällt der Name als nicht ein, wie er richtig heißt, steht sicher im Artikel. Den habe ich ich war ja früher am Anfang von Gamergate, war ich eigentlich nur auf dem Escapist-Forum unterwegs, weil, da waren einfach Leute, die ich gut fand und gab eine gute Unterhaltung und aus vielen von den Leuten sind später halt auch so auf Twitter Gamergate-Leute geworden, wie hier der Lunar Archivist zum Beispiel, der war auch am Anfang immer im Escapist-Forum und so. Und das war ja einer der wenigen Orte, an denen man überhaupt diskutieren konnte. Und dadurch, dass das immer umstritten war, habe ich halt auch ab und zu mal mit dem Herausgeber gemailt und so. Und der war so ein guter, netter, freundlicher und lieber Mensch mit so viel, also einfach dieser Person zu unterstellen, er sei alt-right. Der ist ein Traditionalist, ja, ist ein Geschichtsbuff und ist ein Rollenspiel-Nerd und alles. Aber ihm zu unterstellen, er sei alt right, nur weil er konservativ ist, ist mal wieder. Ohne den hättest du keinen Job, du Vollidiot. Und dass du Bob wieder zurückholst, sagt alles. Wer ist hier alt right? Das hier ist ein Tweet, der zu einer Studie verlinkt, mit einer Grafik, die ganz interessant ist. Gucken wir uns nun die Grafik an. Seit 2008 zu 2017 wurden in Zeitungen relativ viele Mitarbeiter eingestampft. 45%, was eigentlich ganz schön viel ist. Also, ja. Ich find's gut. Das ist das Reality-TV, das ist leicht und schnell gedreht. Das Ding ist halt, dass das Journalismus erst seit Jahren in Qualität abnimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass es der goldene Zeit des Journalismus irgendwie vor 50 Jahren oder vor 20 Jahren gab, aber in den letzten Jahren ist halt Qualität der Medien überall runtergegangen. Gerade jetzt auch hier aus den USA. ABC hatte, was war's? Brangelina News? Was war's? Ja, die News-Seiten in den USA, die haben ein massives Problem mit zu viel Promi-Nachrichten und zu wenig richtiger Politik. Also, ja. Ja, vor allem haben die das Problem von den zentral ausgelieferten Newswires. Ja, und ich rede jetzt nicht über Reuters oder so, die sind ja schon eine Kategorie darunter. Die stellen halt gewisse Medienpakete zur Verfügung. Und da müssen die halt nur noch Ort, Zeit, Namen eintragen und können das in ein paar Minuten rausschicken, müssen nicht mehr einen ganzen Artikel machen, bekommen teilweise schon irgendwelche Videomaterialien, dass sie halt irgendwelche Einspieler damit schnell bestücken können, mitgeliefert. Und da braucht man dann halt weniger Personal vor Ort, das zu produzieren. Das schlägt sich auch sehr stark in den Zahlen nieder. Könnt ja mal PR Newswire googeln. Ja, wenn ihr dachtet, Reuters und dpa und AFP, das sind die großen, die überall die Nachrichten hinschicken, nee, die sind nur in der zweiten Reihe. Das sind schon die ersten, die es aufbereiten. Ja, dieses hier ist auf jeden Fall... Die evangelische Kirche benachteiligt konfessionslose Bauern. Ja, das ist hier aus Ostdeutschland, wo ja schon seit Jahren das große Projekt läuft von der Politik, dass man die Leute da wieder näher an den Glauben ranholt. Wo ja auch immer mehr Schulen umgeweiht werden, also dann irgendwie Konfessionsschulen werden, weil weniger Leute da wohnen und das sich dann sonst nicht mehr lohnt. Aber die Kirche, die macht das halt eben mit. Die lässt dann die Schule offen und dafür ist es dann halt eine Konfessionsschule. Und jetzt geht auch der Druck so ein bisschen an die Landwirtschaft da, wo jetzt Leute, die jahrelang irgendwelche Felder gepachtet haben, jetzt plötzlich Probleme bekommen, weil die Kirche sagt so, ja, hier, wir sind hier irgendwie diejenigen, die das kontrollieren und wenn ihr hier weiter unser Land pachten wollt, dann müsst ihr auch Mitglied bei uns sein und dann auch noch mit so Sachen so nach dem Motto, ja, wir wollen dann aber schön nochmal dran mitverdienen an dem Ertrag, den ihr dann habt, so, ja, da könnt ihr uns schön nochmal Kirchensteuer drauf bezahlen, ansonsten suchen wir uns lieber wen anders, der das dann macht. Also finde ich eine bodenlose Frechheit und ja, zum Boden, bodenlose Frechheit, aber ja, das ist auf jeden Fall was in nächster Zeit eher noch zunehmen wird als abnehmen, weil sobald die Herrschaften von der Kirche das halt machen können, solche Forderungen zu stellen, werden sie das auf jeden Fall über kurz oder lang tun. Und der einzige Grund, warum die überhaupt da sich für irgendwelche Länder interessieren und so oder irgendwo Schulen aufmachen wollen oder irgendwelche Trägerschaften übernehmen, ist halt eben im Endeffekt, weil sie dann dadurch auch einen Mitgliederzuwachs haben. Das muss man ganz klar so sagen. Ich habe 1618 schon zu Wallenstein gesagt, wenn wir die Ketzer gewähren lassen, wird das alles böse enden. Ja, ich fand es vor allen Dingen niedlich, der Bauer, den sie befragt haben, hat irgendwie gesagt, hier sind doch alle Heiden, aber es hat irgendwie nichts geholfen. Eine spannende Aktion. Na, hier unten steht jetzt irgendwie eine Korrektur, die habe ich noch gar nicht gesehen, verpachte nicht mehr an Konfession, das ist so nicht richtig. Dann wird die nicht der Kirche angehören, haben im Verfahren schlechtere Chancen. Hahaha, ha, ha, ja, gut, dann wird es dann in ein paar Jahren so sein. Wir shadowbannen nicht, wir drosseln nur die Sichtbarkeit von einzelnen Postings. So einfach ist das. Ach so, ja, wenn keiner die Mindestanforderungen erfüllt, dann kann auch noch wer anders, ja. Danach wird aber noch geguckt, ob du in einer Gliedkirche der EKD bist. Ich möchte nicht in einer Gliedkirche sein, danke. Ja. Das ist mir zu toxisch. Ja, das hier ist die Neue Zürcher Zeitung und hier geht es jetzt auch um die Schweiz, wo ich halt nicht so gut bewandert bin, was das Stadtkirchenrecht angeht. Denn dieser Beitrag hier sagt auf jeden Fall, dass wohl ein höherer Mensch innerhalb von der katholischen Kirche sich darüber beschwert hat, dass es in der Schweiz eine Verstrickung von Staat und Kirche gibt, die er lieber auflösen möchte. Und dieser Beitrag hier sagt quasi, dass das ja bedeuten würde, dass die die Demokratie, innerkirchliche Demokratie quasi, die dadurch erzwungen wird, dass es diese Staat-Kirchen-Verträge gibt, also dass irgendwelche Leute sich da selbst in der katholischen Kirche da zu irgendwelchen Wahlen dann stellen müssen, was mir in Deutschland aus der katholischen Kirche überhaupt nicht geläufig wäre. Also in der evangelischen Kirche gibt es sowas wohl auch in Deutschland, weil da gibt es ja diverse Kirchenvorstände und auch diese Synode der Kirche, der irgendwelche Politiker angehören und so. Aber jetzt von der katholischen Kirche wäre mir das jetzt nicht bekannt und dass es da irgendeinen Zwang dazu gibt, mit Sicherheit in Deutschland nach dem deutschen Recht auch nicht. Was ja eigentlich immer nur in eine Richtung geht, so nach dem Motto, ja hier, liebe Kirche, habt ihr Privilegien und Geld und wir stellen euch überhaupt gar keine Forderungen. Aber in der Schweiz scheint das wohl ein bisschen anders zu sein, zumindest wird das hier in diesem Artikel hier behauptet. Und ja, fand ich ganz interessant, dass, also ich glaube sogar, dass es da anders ist, schon allein deswegen, weil die Kirche halt sagt, wir möchten gerne, dass sich das ändert. Dass der Staat uns nicht mehr reinfuscht in unsere Angelegenheiten. Und also ich glaube, so edel wie in Deutschland ist das nirgendwo geregelt für die Kirchen. Ja, das glaube ich mal auch, ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch eher dieses, weil sich viele Leute auch immer fragen, mit Amerika, es kommt hier auch drin vor, dass es hier auch wieder heißt, ja, in Amerika führt das ja dazu, die Trennung von Staat und Kirche angeblich dazu, dass da so viele Fundamentalisten sind und so. Obwohl ich das auch in Zweifel ziehen würde. Also es ist vielleicht, es gibt vielleicht mehr als in Deutschland, aber es ist ja auch ein wesentlich größeres Land mit wesentlich mehr Einwohnern. Also ob das jetzt prozentual wirklich mehr Fundamentalisten in Amerika sind als in Europa, wage ich sehr stark zu bezweifeln. Zumal es diese ganzen, also irgendwelche Mormonen in Deutschland sowieso auch gibt, die ja hier explizit herkommen, um hier ja ihr Mormonentum halt eben. Das schreibt das ja quasi vor, dass man überall die Leute taufen soll und so. Die zum Mormonen werden ja auch gestorbene Leute werden ja noch zum Mormonen getauft. Die werden ja gar nicht gefragt zu Lebzeiten. Also die Mormonen, die gucken ja auch an die ganzen Meldesachen und so und taufen dann hinterher die Leute dann irgendwie in die Deutschen dann noch nach Mormonen glauben. Und ja, war da so ein Kram. Aber auf jeden Fall, ja, das halte ich halt für sehr sehr strittig, ob das tatsächlich so ist, dass in Amerika das so viel schlimmer ist mit dem christlichen Fundamentalismus. Und schon, aber das ist ja keine Ursache-Wirkungsfunktion. Ja, jetzt, und außerdem aber auf jeden Fall das, was sich halt die katholische Kirche jetzt davon erhofft, ist auf jeden Fall genau der Grund, warum man das in Amerika so gemacht hat, weil es da in Amerika halt eben auch so gesehen wird, dass sich der Staat vor allen Dingen aus der Kirche raushält. Und ja, das ist halt etwas, was wir in Deutschland auch eher nicht haben. Zumindest wenn man sich diese Artikel durchliest, die dann irgendwie sagen, so ja, hier die EKD ist eigentlich schon fast eine NGO, sowas wie Amnesty International und sowas, hat man, glaube ich, vor 2 Wochen so ein Meinungsartikel zu dem Thema bei uns, ja. Ja, das ist auch nochmal aus dem Deutschland-Kirchenkram. Die Internationale Lutherstiftung hat Frau Nicola Bär von der FDP in ihr Kuratorium aufgenommen. Und ja, ich halte natürlich überhaupt nichts davon, wenn Politiker irgendwas in der Kirche machen, aber sie dürfen es natürlich und von daher, ja, dürfen sie es halt. Aber ich find's komisch auf jeden Fall, dass man auch gerade, was dieses Luther-Ding angeht, dass man sich da heutzutage noch mit brüsten kann, irgendwas in der deutschen Gesellschaft zu machen, was den Namen Martin Luther trägt. Das zeigt auch mal wieder, wie geschichtsvergessen wir hier wirklich sind in so einem Land, wo man sich die ganze Zeit irgendwie einen drauf runterholt, was für eine Aufarbeitung der Geschichte man noch hat und was für eine klare Sicht auf alles man noch hier hat. Und, ne, und dann aber mit Martin Luther um die Ecke kommen und den irgendwie so zum Held der deutschen Demokratie hochstilisieren, was teilweise hier gemacht wird. Also, ja, das geht auf jeden Fall auch alles nicht zusammen, aber naja, gut. Das ist wahrscheinlich ein Fall für einen Dunning-Krüger-Effekt. Und jetzt lernen wir etwas über Grundrechte, Menschenrechte. Das ist schon ernsthaftes zum Ende. unsere Sommertour gestartet. Und wir wollen hier in Schleswig-Holstein zeigen, wie vielfältig Menschenrechte sind und in welche verschiedenen Lebensbereiche sie hineinwirken können. Tag Nummer 1 gestern, da ging es um erneuerbare Energien und Menschenrechte. Und wir haben eine Firma in Nordfriesland besucht, nämlich GP Joule, die uns gezeigt haben, wie wichtig es ist, dass man ein gesellschaftliches Ziel formuliert, nämlich das Ziel, 100% erneuerbare Energien nutzen zu können. Im Anschluss sind wir dann auf eine Windkraftanlage geklettert, bei der wir über 65 Meter über der Erde, über Null waren und direkt nach Dänemark gucken konnten, nach Nordeuropa, bei dem man keine Grenzen mehr sehen konnte. Und das ist genau das, was mich sehr fasziniert hat. Und Rainer Christiansen, der Besitzer der Windkraftanlage, hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass man nicht nur in diesem Bereich Energie von Sektorenkopplung spricht, sondern sagt, in welche Lebensbereiche es hineinwirkt, nämlich in den Bereich Mobilität, in den Bereich Wärme, in den Bereich Energie. Und das hat mir gezeigt, und das möchte ich auch gerne für die Arbeit vor Ort mitnehmen, wie viel Kraft Menschenrechte ausstrahlen können und dass jeder auch ein Recht, ein Menschenrecht auf erneuerbare Energien, auf saubere Energien hat. Oh mein Gott. Mal eine kurze Frage, haben die da aus Versehen rechts den Teleprompter-Text eingeblendet, weil da sieht es aus wie so ein Teleprompter-Text und die sagt auch nur immer ungefähr sowas und wenn sie was anderes sagt, korrigiert sie sich schnell in dem, was dann da kann steht. Kann sein, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Menschenrechte. Ich fand das auch gut, mit Wärme ausstrahlen. Wir bauen bald einen Menschenrechtreaktor, der dann nur von Menschenrechten die Leute mit Menschenrechtsenergie versorgt. Aber nur echt mit Sektorenkopplung. Hey, du tust halt das ganze Konzept der Menschenrechte ruinieren, wenn du jegliche dämliche Scheißdrecks-Tagespolitik zu einem Menschenrecht machst. Bratwurst ist ein Menschenrecht. Ja, genau, die Bratwurstfirma hat sich einfach gedacht, wir müssen ein soziales Ziel formulieren. Ein Recht auf kulturmarxistische Verunreinigungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Weißt du, meine Fresse, Alter. Ja. Das war übrigens eine FDP-Politikerin, ne? Nur noch so zu den Leuten, die mir hier vorwerfen. Ich hätte sie jetzt bei den Grünen eingeordnet, alle, ganz ehrlich. Ja, das ist die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Bundestags. Ja, ach, da sieht man auch, dass sie alles durch ihre Brille sehen. Ja, dieses hier fand ich ziemlich interessant. Hier hat hier das Statistische Bundesamt hier diese Grafik gezeigt, wo hier von Alleinerziehenden die Rede ist. Und hier drunter wird denen direkt vorgeworfen, und ich denke mal auch zu Recht, dass dieses Alleinerziehende sich halt eben auf diesen Zensus bezieht, wo man halt nur jetzt weiß, quasi, da ist eine, also wo das Kind halt eben hauptsächlich lebt. Das ist halt natürlich nicht damit gesagt, dass das wirklich alleinerziehend ist. Kann ja auch sein, dass sich die Erziehung quasi geteilt wird, aber halt eben in diesem Zensus wurde das halt nur bei einem Elternteil erfasst. Also wenn die ganzen zweiten Elternteile unterschlagen, es müssten praktisch doppelt so viele sein, ja. Ja, wie man es nimmt. Ne? Entweder, wenn man das so definieren will, Alleinerziehende, also ich würde Alleinerziehende halt so definieren, dass es da jemanden gibt, wo halt das andere Elternteil halt nichts an der Erziehung jetzt teilnimmt. Und das ja, ist ja im Prinzip richtig, aber das ist wahrscheinlich auch genau der Fehler, den die Statis macht, eben, dass ja davon ausgeht, dass die Leute, die da nicht gelistet werden, auch nicht erziehen würden oder so. Ja. Das ich nicht. Also jedes achte Elternpaar ist nicht verheiratet und jedes fünfte Kind hat nur einen Elternteil, hauptsächlich mittlerweile. Ich würde ganz gern wissen, wie da die Unterscheidung ist zwischen eher regionaler Fläche und Stadtzentren, weil mich wundert das tatsächlich, dass es nur 20% sind. Aber naja. Kita schwärzt Gesichter in Fotoalben. Das ist schon schlimmer. Ich habe das nämlich, glaube ich, von Dresden oder so gehört, waren es 30% Alleinerziehende. Kita schwärzt Gesichter in Fotoalben. Das ist einfach nur eine ganz kurze Meldung. Auch wieder hier Datenschutzgrundverordnungs, bla. Da wurde am Ende des Kita-Jahres wurde halt ein Gruppenfoto gemacht, und weil da vergessen wurde, die Einverständniserklärung einzuholen, wurden die ganzen Alben ausgegeben an die jeweiligen Eltern mit ihren Kindern nur und alle Fotos halt geschwärzt. Also es ist wohl nicht bei allen Eltern so angekommen, sondern bei 10 oder so. Und dann haben sie es gemerkt und haben sie gedacht, okay, vielleicht machen wir das auch anders. Also jetzt weiß ich nicht, welchen Witz ich jetzt machen soll. Soll ich jetzt den Witz machen, dass das Blackfacing ist? Oder soll ich jetzt darauf hinweisen, dass ein paar von denen schon geschwärzt waren? Ich weiß nicht. Besser der Erste. Aber okay. Ich finde es einfach sehr interessant, dass, Da muss jemand wirklich verzweifelt gewesen sein, weil wie kommt man auf die Idee, sowas rauszuschicken an Eltern? Aber sowas meinte ich vorhin mit Gesetze, irgendwie das dauert eine Weile, bis die sich ein bisschen warm gelaufen haben oder so. Solche Aktionen würde ich nicht machen, da würde ich irgendwie das Risiko lieber eingehen. Ja, das na gut, das sagst du jetzt so einfach. Ja, das sagst du so einfach, stimmt natürlich. Wenn du in der Verantwortung bist als Leiter von der Kita, vielleicht ist das was anderes, ja. Ja, das Lächeln einer Tierquälerin. Schwere Vorwürfe gegen Essener SPD-Politikerin. Ja, die Dame hier, ich kann gar nicht so viel zu der Geschichte sagen, außer dass ich das einfach sehr seltsam fand, den ganzen Fall. Unter anderem fand ich sie besonders seltsam, weil die wurde halt festgenommen wegen Tierquälerei, weil die halt verwahrloste Tiere hatte. Und die hatte anscheinend ein totes Pferd bei sich rumliegen. Ein totes Pferd wurde bei der Hausdurchsuchung gefunden. Weiß man, ob das Pferd Blue hieß? Das müsste man mal nachfragen. Ich meine, selbst wenn das dann irgendwann passiert, dann würde man das doch nicht einfach rumliegen lassen, sondern vielleicht irgendwie wegschaffen oder so. Naja, das hört sich für mich nach jemand an, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat, aus irgendeinem Grund. Also, wer sowas macht, muss ja schon irgendwie, weiß ich nicht, schwere Probleme haben. Also. Ja, also die Dame, die sitzt im Essener Stadtrat und wie gesagt, was da jetzt an Konsequenzen sein wird, weiß ich nicht so ganz genau. Die ist auf dem linken Ticket gewählt worden und ist halt jetzt zur SPD gewechselt. So und ansonsten scheint sie auch sonst sehr viel Stabilität in ihrem Leben zu haben, so wie das aussieht. Ja. Komischer Fall. Ich will mich jetzt nicht zu sehr über die Dame lustig machen, aber wie kann ein totes Pferd bei einem rumliegen? Ja, ich musste da direkt an das Lied denken. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Da liegt ein totes Pferd auf dem Flur. Sie hat das reingeholt, weil sie tierlieb ist und dann hat sie sich nicht mehr trennen können. Es ist gestorben und dann musste sie auch nicht irgendwo hin damit halten. Ne? Ja. Das Aufschneiden und irgendwie Sauerbraten ausmachen, ist auch nicht so ihre Art. Oder so. Dachte schon, sie wäre obwohl in Westfalen gibt es das ja schon. Aber da sagt jemand, ich möchte kurz eine warnende Bemerkung machen. Da sagt jemand im Chat, sagt, sie hat schöne Augen. Ich würde den bitten, nochmal genau hinzugucken und zu gucken, ob er Leben darin finden kann. Borderliner. Ja, da gibt es auch diesen Spruch, don't stick your irgendwas in crazy. Ja, also Vorsicht. Ehemann von VPT, Ex-AfD-Politiker Markus Prezell, wird zu hoher Geldstrafe verurteilt. Ja, und zwar hat der, wie war das denn nochmal, mit einem Mitarbeiter zu tun gehabt, mit diesem Klonowski. Der Name ist irgendwie auch ein Begriff. Ich glaube, der ist Journalist. Der sollte für ihn arbeiten. Ja, und haben sie sich aber wohl, bevor das losgegangen ist, schon in die Haare gekriegt. Und das, was er an Geldstrafe jetzt zahlen muss, ist im Prinzip eine Lohnnachzahlung. Ne? Genau, der Klonowski. Und die Frauke hat wohl auch bei dem Texte bestellt und so. Der hat halt irgendwie angeblich Reden geschrieben für die und so. Ja. Und er hat dann auch noch einen ganz fiesen Spruch gemacht, glaube ich, über den Pretzel. Dass das irgendwie ein Psychopath wäre oder sowas. Ja, nur keine Meldung. Ne? Frauke geht vor. Ja. Das ist Sexismus. Föst. Ja, so heißt ein Mensch. Okay. Und auf jeden Fall sagt er hier, also es geht um Bayern und da ist ja bald die Landtagswahl. Und jetzt wird hier gesagt, dass wohl der Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, der hat in einem Beitrag des BR sich wohl sehr stark gegen die CSU-Führung, also hier steht scharf kritisiert Und diese entsprechenden Passagen wären wohl in diesem Beitrag nicht gezeigt gewesen und oft aber in einem Online-Beitrag hat man daraus sowas gesehen, was dann aber gelöscht wurde und der BR bestreitet den Vorwurf der Zensur. Bayern, ne? Ja. Natürlich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich der Bayerische Rundfunk wäre und irgendwie das Land Bayern irgendwie mir was zu sagen hätte, dann würde ich mich so wahrscheinlich mit der CSU auch nicht verscherzen wollen. Ja, und Ja, wenn außerdem es geht es kein ja noch. vorauseilender Gehorsam ist, dann geht's ja, ne? Außerdem geht es hier noch darum, dass dieser Herr Marquardt oder Marc Wort von der ehemals Focus, glaube ich, der ist jetzt Kandidat für die FDP in Bayern. Und der hatte wohl eine Sendung auch im BR noch gehabt, die aber, also da hatten sie ursprünglich gesagt, er könnte die noch bis irgendwie, ja, bis kurz vor der Wahl irgendwie machen. Und jetzt haben sie aber gesagt, ein halbes Jahr vorher ist schon Schluss. Ja, lauter so ein Kram im BR halt. Zieht. Ich freue mich darauf, dass ich als Vater ja, Leuten aus Berlin die Kita-Gebühren zahlen kann. Weil in Kitas sind jetzt die, also in Berlin sind jetzt die Kita-Gebühren komplett weggefallen und Berlin macht die ganze Zeit miese und muss finanziert werden von anderen Bundesländern und ja, ich finde es halt lächerlich. Arm, aber sexy. Man lebt halt auf die Kosten von anderen und nach mir die Sintflut und Berlin, wie man es halt Aber die kennt. Umfragen sehen auch nicht mehr so gut aus in Berlin irgendwie für R2G-Fortsetzung. Also. Also ich wäre dafür, dass wir eine Mauer um Berlin bauen. Das brauchen wir. Also Mauer um Berlin. Hier nur ein kleiner Reminder, eine kleine Erinnerung über den Trade War. Also, ja, eine schöne Grafik. Das war's Was auch schon. sagt die? Ja, die von der US-Seite und von der chinesischen Seite, wie viel Tariffs man denn jetzt auf den Handel hat. Ist halt ganz lustig, weil halt ein Handels, ja. Weil eine Disbalance da ist in Sachen, wie viele chinesische Güter in die USA fließen. Und es halt fraglich ist, wie weit denn die USA auch wirklich vergelten kann, wenn die USA hier und da einen Tarif draufschlagen. Naja, mal gucken. Ja, ich sehe das aber nicht kritisch, weil Amerika hat ja China gerade einen sehr großen Gefallen getan. Deswegen glaube ich nicht, dass das da großartig weiter eskaliert. Obwohl es halt auf einer sehr großen Stufe ist. Ja, ich habe ja schon gesagt, die Tarife auf chinesische Importe nach Amerika in bestimmten Sektoren sind so hoch, dass es sich überhaupt gar nicht mehr lohnt, das zu tun. Und das Volumen, was da betroffen ist, ist höher als das Warenhandelsvolumen von Amerika und Europa im Vergleich. Ja, also es ist schon krass, was da passiert ist, aber Amerika will ja reindustrialisieren. Also vielleicht Ja, bleibt das es glaube auch ich so, so. wer weiß. Also ich glaube, die beschützen jetzt immer, versuchen jetzt über Zölle so ein bisschen die Wirtschaft zu beschützen für eine Weile. Das geht ja eh nur eine Weile. Und in der Zeit sollten sie sich ein bisschen erneuern, ja. Also vor allem technisch und so. Ne? Die Frage ist halt, die bauen Infrastruktur auf. Die Frage ist halt nur, ob die die rechtzeitig zum Laufen bekommen, bis die Folgen der Sanktionen quasi die Binnenwirtschaft in Amerika treffen. Weil die werden einen Inflationsschock bekommen, das ist relativ klar. Und wenn man dann nicht die Industrie aufgebaut hat und die Bevölkerung hochbezahlte Industriejobs hat, dann wird das halt eine schwere Wirtschaftskrise für Amerika sein. Das prognostizieren ja so ziemlich alle. Ja, Infrastruktur ist auf jeden Fall ein Punkt, ne? Aber ich denke, dass auch die Innovationskraft der Firmen mal wieder zunehmen müsste. Ich meine, ich hatte letztens noch ein Beispiel Harley-Davidson mitgekriegt oder so. Die haben ja wirklich Technik, die ist 100 Jahre alt und ja, wollen da richtig Geld für haben und so. Irgendwie müsste da noch was Neues kommen aus Amerika, ne? Ja, gut, aber technologiemäßig kommt ja dauernd neuer Kram aus den USA. Also, so. Ja, nur Und die was werden halt nicht Smartphones in alles. Amerika produziert, die meisten Sachen. Und das könnte sich jetzt halt ändern, wenn die die Fabriken rechtzeitig aufgebaut bekommen. Regime Change im Iran. Watch what you ask for. Der Artikel geht ein bisschen darauf ein, was denn so passieren könnte, wenn denn der Regime Change im Iran auch kommt und ob man den denn wirklich forcieren möchte, weil so die bisherige Bilanz eher scheiße ist in der Beziehung. Und der Artikel geht darauf ein. Also könnt ihr in den Quellen nachgucken. Ich hatte zum MeToo eine längere Unterhaltung mit einem Iraner, der mir vorgeworfen hat, ich als Deutscher sei schuld, dass Khomeini an die Macht gekommen ist. Top. Weil ich irgendwie vor meiner Geburt die USA unterstützt habe, nehme ich an. Ja, aus dem warmen Twitter, der unter Me Turkish World Order, verstehe ich nicht. Ja. Und hier, Indien erklärt 4 Millionen Einwanderer auf einmal illegal. Mal gucken, was da noch so kommt. Kein Mensch ist illegal, sag ich da nur. Alter Schwede. Ja. Ja, aber da hat man auch Indien, ne? Das ist auch. Ja. Es sind natürlich muslimische Einwanderer, ne? Ist klar. Weil die wir haben einen Unabhängigkeitskrieg um Bangladesch halt nach, was war es, Assam oder Nagaland gekommen sind. Das ist also nordöstlich in China, so. In der Nähe von Bhutan. Ihr wisst alle, wo Bhutan ist, oder? Ja. Genau, da aus der Region. Also mal gucken, was da noch kommt. Also. Ja, und Bangladesch hat schon gesagt, sie wollen sie eigentlich nicht haben. Und das hieße dann Staatenlosigkeit. Also so ein ähnliches Problem wie mit Rohingya Palästinensern oder sonst irgendwem. Und das wird sicher gut gehen. Ja. Tja, auf die allgemeine Trump-Craziness will ich gar nicht so stark eingehen. Aber einen Artikel von 1984 aus der New York Times wollte ich hier mal präsentieren. Kurz angeschnitten, es ist ein Porträt von Donald Trump. Es ist auch ein sehr langer Artikel, was damals halt noch eher üblich war. Also wirklich lang. Es lohnt sich aber zu lesen, weil einfach sehr viele Anekdoten und lustige Sachen drinstehen, die zur Hälfte auch nicht wirklich stimmen, aber es ist sehr entertaining. Mhm. Und es ist interessant, weil es ein etwas älterer, schon etwas boulevardesker, aber trotzdem noch so altmodischer Schreibstil ist und weil es halt Donald Trump in einem sehr guten Licht darstellt, was ja heutzutage nicht mehr so der Fall ist. Und was einfach auffällt, der hat sich einfach seitdem eigentlich gar nicht so viel verändert. Was halt immer wieder interessant ist, wenn man sich so 20, 30 Jahre alte Clips von ihm ansieht. So irgendwie ist er immer noch genauso drauf. Ein paar Punkte vielleicht. Ja, er behauptet jetzt, er ist religiös, zum Beispiel. Ja, ja eben, er behauptet das. Kann man auch einfach so behaupten. Ich meine. Ja, ich meine, so solche Sachen, wenn man über solche Sachen hinwegsehen kann, dann wird man an so einem Text auf jeden Fall Interesse haben und Spaß, weil ich aber es ist einfach viel zu lang und viel zu viel, als dass ich da mehr rauspicken kann. Auf jeden Fall Leseempfehlung später in den Shownotes. Ja. Ja, okay, dann noch mal zum Trump-Derangement-Syndrom. Und zwar, es heißt nicht Trump-Derangement-Syndrom, sondern Trump-Anxiety-Disorder. Oh, was für ein toller Name. Alter. Ja, und das sind im Endeffekt die Leute, die einfach Störungen haben zu funktionieren, zur Arbeit zu gehen, zu studieren, zu lernen, zu funktionieren, Streit anfangen in der Familie, was auch immer. Und das hat halt mittlerweile solche Ausmaße angenommen, dass halt bei den Psychologenkreisen, also die reiben sich natürlich erstmal die Hände. Und auf der anderen Seite ist halt quasi diese Trump Anxiety Disorder halt jetzt quasi so der Trend bei denen, das geflügelte Wort. Weil Trump-Derangement-Syndrom können sie ja nicht sagen, weil das ist ja, ne, da würden sie sich ja gegen ihre eigenen Patienten irgendwie richten. Die können denen ja nicht sagen, dass das alles nicht so ist. Deswegen, das ist ein sehr interessantes Phänomen. Wenn du jetzt so einen Psychologen hast, der so total gehirngewaschen ist von der ganzen Bullshit-Berichterstattung und der dich dann auch noch als Therapeut in deinen Wahnsinn weiter reinsteigert, meine Güte, was für eine Welt die Amerikaner teilweise leben, ja. Unglaublich. Ja, das Ding ist ja auch, dass der Trump ja als neuer Hitler sterilisiert worden ist und das hat man halt davon dann. Ja. Also ich will den normalen Psychiatern in Amerika nichts Böses andeuten und ich denke mal schon, dass die versuchen werden, das alles so nach dem Motto, ja, ruhig bleiben und es ist alles nicht so schlimm, aber wenn du dir vorstellst, dass die selber sowas haben, ja, oder halt auch sagen so, ja, alle Sorgen, die sie haben, sind berechtigt, aber bleiben sie trotzdem ruhig, das ist wenig hilfreich. Da gibt es bestimmt auch schon einen kleinen Trump-Hitler fürs, für die Praxis oder so, um die Patienten abzuschrecken. Ja, also in ein paar Monaten sind 2 Jahre Trump-Präsident rum. Ich kann es immer noch nicht so ganz fassen, dass Trump Präsident ist. Donald Trump ist der amerikanische Präsident. Wow. Immer wieder wow. Naja. Die älteren Semester kennen dieses Wow schon von Ronald Reagan. Yes, California. So, jetzt haben wir, das ist mittlerweile die 11. Unabhängigkeitsbestrebung, die ein Stadium erreicht hat, dass sich die Legislative damit beschäftigen muss. Diesmal geht es darum, dass die Ureinwohner von Kalifornien quasi ihren Teil des Gebietes beanspruchen wollen. Und das ist quasi Ostkalifornien und dann müsste quasi Ost- und Westkalifornien abgespalten werden. Das sieht man hier auf der Karte auf der rechten Seite vom ganz Norden bis tief in den Süden und alle Küstengebiete wären halt Kalifornien und das andere wäre die autonome Native Nation. Das andere wäre ein Shithole Country. Ja. Das ist also, doch aus dem Shadowrun-Regel. Das weiß ich nicht. Aber wir haben ja hier schon ein paar, es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen. Kalifornien ist halt ein Problem, weil es ist, jemand hat das mal bezeichnet als, es ist 3-mal Frankreich übereinander gestapelt. Also es sind im Endeffekt 3 Staaten, die einfach, es ist zu groß für sich selber. Und deswegen wird es immer wieder versucht aufzuspalten, nur sie können sich nicht einigen, wie sie es wollen. Generell will sich Kalifornien auch teilen. Also die generelle Bevölkerung hat da gar nicht so ein Problem mit. Nur sie können sich halt nicht einigen, wie sie es machen wollen. Das ist jetzt, wie gesagt, die 11. Initiative, die legislative Reife erreicht hat. Ich denke nicht, dass sie durchkommen wird. Also jetzt mal, ist zwar zynisch, aber ich würde denen die Unabhängigkeit geben. Und wenn dann das absehbare große Erdbeben kommt, kannst du das für einen Appel und ein Ei zurückkaufen. Schönste Lage, Strand. The peaceful occupation of Alcatraz. Die Indianer wollen dahin, oder was sollen die Federn oben am Rand mir sagen? Von den wahrscheinlich. Ja, also diese peaceful occupation of Alcatraz, das hat tatsächlich einen relativ tragischen historischen Hintergrund. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, aber es ging halt darum, dass halt Indianer um Bürgerrechte gekämpft haben, zu protestieren, haben die halt Alcatraz besetzt. Alcatraz war aber zu dem Zeitpunkt nicht ein Gefängnis oder irgendwie sowas, sondern die haben das einfach nur so gesagt, weil sie gesagt haben, okay, das wird nicht genutzt, das ist hier unser Land, deswegen besetzen wir das jetzt halt symbolisch als unser Land. Ich stelle das jetzt nicht historisch korrekt dar, nur so, dass man ungefähr weiß, worum es geht. Das hat, ich meine, wenn sie sich jetzt darauf berufen, ist natürlich lächerlich, aber das hatte damals gut, halt... Sie schreiben so New Collective Plan. Also New Collective Plan. Ja, aber wenn das durchkommt, muss doch der Ostküste der Arsch auf Grundeis gehen. Weil dann sind die Wahlergebnisse futsch, die sie mal hatten. So. Also dann müssen sie sich eine neue Schicht für die Demokraten züchten. Also wenn man sich die Wählerschaft anguckt, wäre der rechte Teil wäre auch mehr oder weniger republikanischer geprägt und der Westteil eher demokratisch. Also Democratic Party. Demokratisch sind die ja nicht, aber Democratic Party halt, ne? Ja. Republikaner sind ja auch nicht so. Sowieso die Frage, wie sich das in Zukunft entwickelt, halt mit den ganzen Tech-Firmen und so. Wenn sie dann alle mal die Schnauze voll haben vom Social Justice-Kram. Tja. Ich meine, über San Francisco könnte man auch wieder reden, da gibt es ja jede Woche was Neues, aber lassen wir es einfach mal. Ja, ganz interessant. Früher haben sich die Cowboys haben sich da das Land erobert mit Waffengewalt und heute holen sich die Indianer das dann mit Rechtsgewalt oder was, juristischer Gewalt zurück oder wie? Das ist halt die Bestrebung dabei, ne? Kriegen es zurückgeschenkt, wie auch immer. Und wie läuft das irgendwie anders? Ja, es gab ja auch diese Kontroverse mit einer Pipeline von Kanada nach Amerika, wo halt im Baustadium teilweise über Indianer-Territorium quasi die Pipeline gebaut wurde. Und also wenn man sich den Verlauf der Pipeline anguckt, kann man sich auch wirklich fragen, warum macht es da auf einmal einen Knick und geht darüber, anstatt einfach gerade weiter auszugehen. Aber also sehr seltsamer Fall und da gab es sehr große Proteste und das ist ja im Endeffekt jetzt damit geendet, dass die ganzen Proteste nichts gebracht haben und Donald Trump einfach gesagt hat, hier, Pipeline, number one. Ne? Ja, und der ist dann daran schuld, weil die Pipeline über den Indianerfriedhof führt, das ständig irgendwie. Ja, das war irgendwie Geister. Ein Wasserfallfriedhof und ganz, wie gesagt, also wenn man sich die Karte auch anguckt von den Bauplänen, mir war nicht so ganz klar, warum das da auf einmal so einen Knick macht. Es war auch wohl ursprünglich nicht so geplant, also sehr seltsam. Naja. Hawaii Eruption could last years. Destroy new areas. Geologists say. Ja, in Hawaii ist ja auf der großen Insel Big Island der Vulkan schon ziemlich lange am Lava rausspeien. Das hat bestimmt jeder mal so ein paar Bilder gesehen, weil das ist einfach sehr faszinierend, so ein Vulkanausbruch. Es ist ja kein kompletter Ausbruch, sondern mehr so ein, ja, Lava fließt raus. Und weil das halt so langsam geht, ja, was an sich gut ist, könnte das halt sein, dass es noch Jahre dauert, bis das aufhört. Ja, so wie, also man kann nicht wirklich berechnen, wie lange das dauert, weil das hängt halt mit sehr vielen unterirdischen Sachen zusammen, aber es kann halt zwei Jahre, vielleicht drei Jahre lang jetzt die Lava die ganze Zeit über die Insel fließen. Wer weiß, wie viele Teile der Insel dann mit Lava halt irgendwie bedeckt werden. Es fließt ja nur in die eine Richtung zum Glück. Aber da sind ja schon auch Leute gestorben und ja, kleine Städte halt vernichtet worden und teilweise neue vulkanische Asche, Vulkangesteininseln haben sich schon gebildet. Die müssen halt nur noch abkühlen. Ja, finde ich ein extremes Naturereignis und ich finde das einfach interessant, dass es noch ein paar Jahre so weitergehen kann. Also es wird auf jeden Fall noch ein paar Monate weitergehen, mindestens. Sehr bemerkenswert. Das heißt, jedes Mal, wenn die Nachrichten ja nichts zu berichten wissen, werden sie darüber Bericht erstatten. Ah, Chinese citizens are using blockchain to warn each other of unsafe vaccines. Ja, in China gibt es halt ein Problem mit gefälschten Medikamenten, so wie es überall auf der Welt damit Probleme gibt. Aber gerade in China ist das besonders schlimm und auch bei Impfmitteln macht das nicht halt. Ja, und da haben die halt besorgte Probleme, also die haben halt haben Sorgen und dass die Kinder Probleme bekommen durch die Impfmittel, weil die halt entweder nicht wirken oder was total anderes sind oder einfach nur, ja, das Kind halt schädigen. Da gab es vor zwei Wochen oder vor drei Wochen auch wieder einen Skandal, wo Tollwutimpfungen halt großflächig nicht gewirkt haben und du hast halt dafür bezahlt. Wenn ein Kind geimpft und später kommt halt raus, na, Tollwut ist halt doch nicht geimpft. Also, ja. Ja, dazu kommt ja auch, dass die Chinesen ja auch ein sehr rigoroses, sehr starkes Augenmerk darauf legen, dass alle Leute geimpft sind und dass man halt auch nur die Kindergärten benutzen kann, wenn man die ganzen Impfpässe vorlegt und so weiter. Und man kann sich halt der Impfung nicht wirklich entziehen in China, wenn man halt am gesellschaftlichen Leben mit den Kindern teilnehmen will. Und deswegen haben die sich halt so zusammengetan, verschiedene Leute, und haben halt so einen Blockchain-basiertes Netzwerk gemacht, dass es halt auch nicht so einfach weggeblockt werden kann von der chinesischen Regierung. Und ja, ich finde das einen interessanten Ansatz. Ich weiß jetzt nicht, wie das sich entwickelt hat in den letzten Tagen, Wochen, aber es wurde ursprünglich auf jeden Fall geduldet, obwohl ich in China das ja normalerweise nicht so gern gesehen wird, wenn irgendwas Schlechtes dargestellt wird. Ja, und ja, fand ich eine interessante Cyberpunk-mäßige Meldung. Ich meine, wer weiß, wie viel Bullshit dahinter steht. Ich spreche selber kein Chinesisch, aber ich frage mich halt nur, wenn jetzt zum Beispiel bei einer Impfung die Kühlkette unterbrechen tust, wie soll das die Blockchain-Kette merken? Also, aber ja. Mal gucken. In dem Artikel geht es um, das ist ein kurzes Interview von Molly Wood. Das ist eine Person, der ich gerne folge. Das ist auch einer der Gründe, warum ich den Artikel hier vorstelle. Die hat damit jetzt so eine Reihe angefangen, Kinder und Technologie. Ja, einfach mal interessant, verschiedene Aspekte da anzuschauen. Und ja, das eigentlich auch nur als Lese- und Hörempfehlung. Allgemein, wie Kinder mit Technologie umgehen, wie Eltern mit Technologie selber kaum umgehen können und wie sollen sie es dann ihren Kindern beibringen. Ich denke mal, die Thematik ist jedem bekannt. Aber Molly Wood macht sowas immer recht, also Molly Wood ist der Name von ihr, die macht das immer recht interessant, deswegen einfach mal Empfehlung ins Blinde hinein. Brain Drain. The mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. Ja, übersetzt heißt das im Endeffekt, dass ja alleine die Präsenz von Smartphones oder anderen Computern in der Nähe dazu führt, dass die kognitiven ja, Fähigkeiten eingeschränkt werden. Verstehe ich nicht. Ja, es geht im Endeffekt darum, dass man verschiedene Testreihen gemacht hat und jetzt mehr oder weniger dazu übergegangen ist, genau in dem Moment klingelt mein Handy, das passt perfekt, dass man dazu übergegangen ist, Testsituationen auszuprobieren mit Schülern in verschiedenen Stagen. Die haben ihr Gerät dabei, das Gerät ist dabei und an, das Gerät ist dabei und abgeschaltet, das Gerät ist in einem anderen Raum aber dabei und das Gerät ist zu Hause und an und das Gerät ist zu Hause und abgeschaltet. So, und man hat halt wirklich in allen verschiedenen Abstufungen gemerkt, dass halt durchschnittlich bis zu 18% bessere Leistungen erzielt werden konnte. Ja, durchschnittlich 18% bessere Testleistungen bei vergleichbaren Studien. So, und das ist schon signifikant, 18%. Ja, alleine, dass das... Ja, also wenn ihr euch vorstellt, ihr seid in einer Testsituation, 18% können da schon einen Unterschied machen, wenn ihr irgendwie eine Karte habt oder so. Aber natürlich ist da noch viel mehr Forschung notwendig, aber man merkt halt, in welche Richtung der Trend geht. Und es hat jetzt auch Nachfolgestudien gegeben und auch viele Universitäten haben da einfach Versuchsreihen mitgemacht, einfach um es auszuprobieren. Und es hat sich immer wieder bestätigt, dass es tatsächlich, ja, es ist, man kann sich besser konzentrieren. Ja, es kann bis jetzt nur gemutmaßt werden, warum das so ist. Es hat halt wahrscheinlich was damit zu tun, dass man halt vielleicht darauf achtet, ob es klingelt oder noch an die letzte Konversation denkt, die man hatte, weil man es noch vor einer Minute in der Hand hatte oder solche Sachen. Aber das ist alles Spekulation. Man kann bis jetzt nur den Effekt nachweisen, aber das an sich als kleiner Verbrauchertipp. Wenn ihr einen Test schreibt, lasst das Handy mal zu Hause und guckt, ob ihr vielleicht nicht besser drauf seid. Wenn ihr noch den Weg findet ohne GPS. Ach, das ist alles so auf dem Smartphone. Wie groß war denn die Teilnehmeranzahl? Also wie gesagt, es sind mehrere Testreihen gemacht worden. Die genaue Teilnehmerzahl weiß ich nicht. Und abseits von diesem Paper sind halt jetzt gerade im letzten Jahr so viele Versuchsreihen gelaufen, dass da man halt, wie gesagt, man kann sagen, durchschnittlich 8% bis 18%, ich glaube 12-18% war das maximale durchschnittliche Dingenskirchen, was da ermittelt wurde. Ach. Ja, ist schon ein paar Wochen her, dass ich mir das durchgelesen habe. Jetzt hat es endlich in die Sendung geschafft, weil ich fand das sehr bemerkenswert, wirklich. 18% ist schon nicht schlecht. Hier in diesem Papier geht es um eine Studie, also die widerlegt worden ist durch noch weitere Studien. Und man hat gedacht, dass man gegen das maßgeblich die Sprache beeinflusst hat. Und wer hat mal gemerkt, dass das Mumpitz war und das geht schon durch die Medien und generell jedes Mal, wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse hat, bitte immer dran denken, dass halt der finale Weisheit noch nicht gesprochen worden ist. Also. Und ja. Das ist halt immer da. Bisschen Roboter, halt. Magst du das nochmal wiederholen? Ja, oh Gott, Roboter. Ja, in dieser Studie geht es darum, dass eine andere Studie, die halt auch durch die Medien durchgegangen ist, dass die halt Mumpitz erzählt hat und an sich wollte ich gar nicht direkt auf die Ergebnisse der Studie selber eingehen, was ein Gen war, was man für Sprachentwicklung im Menschen erkannt oder misserkannt hat. Und ich wollte damit einfach nur hinweisen, weil wir ja öfters mal Studien halt vortragen, hier auch bei den Weltraumaffen, dass man immer daran denken soll, dass halt Wissenschaft ja, sich auch manchmal irrt und dass man ja das im Auge behalten soll, dass es nicht jedes Mal das Weisheitsletzter Schluss ist, nur weil man einmal was sehr wissenschaftlich dargestellt gesehen hat irgendwo. Und gerade in bestimmten Gebieten gibt es halt öfters mal Fehlschlüsse und weil wir ja auch viel psychologische Studien haben, wie zum Beispiel diese hier. In dieser Studie hat man herausgefunden, dass Menschen, die für Bullshit eher ja, empfänglich sind, wie Menschen, die halt weniger auf Bullshit anspringen, dass diese Menschen öfters prosoziales Verhalten an den Tag legen. Empathie oder was, ne? Wenn ich merke, dass Bullshit, dass einer Bullshit erzählt, dann habe ich schon eine soziale Fähigkeit bewiesen, ne? Ja, also es... Oder wie auch immer jetzt. Also ja, wenn ich das merke, dass das Bullshit ist sozusagen, dann habe ich mich ja schon in den so reinversetzt, ja, dass das irgendwie nicht passt oder so. Ich glaube, ist das doch irgendwie... Also wenn du anfälliger bist für Bullshit, hast du weniger viel prosoziales. Also da habe ich das nicht verstanden. Ich habe das so verstanden, dass man einfach Bullshit besser erkennt als Sensitivität. Geht es nicht um bestimmte Formulierungs- und Relativierungsmuster hier? Genau. Also, du hattest zwei verschiedene Statements. Your movement transforms universal observations. Und a genuinely profound sentence. The person who never made a mistake never tried something new. Und man hat halt den Menschen zwei verschiedene halt Statements gegeben, mal Bullshit, mal weniger Bullshit. Und man ist halt am Ende zu dem Schluss gekommen, dass die Menschen, die halt öfters dem Bullshit zuhören, was wir ja auch oft aus den Gender Studies kennen, wenn die schreiben, Heteronormativity was surpassed by the excellence of the gender non-conforming group Y, dass diese Menschen halt in der Regel weniger prosozial sich verhalten. Also, ja. Inwiefern prosozial? Dass sie nicht direkt allen Leuten Geld spenden, die mit irgendwas ankommen? Oder was halt das bedeutet? Geld spenden. Also Geld spenden, darauf hat man es reduziert. Also. Ja. Ich erinnere mich da an ein Buch, was eine Zeit lang recht populär war. Das kann ich auch empfehlen, das ist ein ganz kleines Buch. 100 Seiten oder so, von Harry Frankfurt mit dem schönen Titel Bullshit. Und da geht es auch im Endeffekt um bestimmte Formulierungen aus dem Marketing, Vertriebs- und anderen Bereich. Da, aus der Ecke kommt das her. Mhm. Harry Frankfurt, Bullshit. Ah, eine NDR-Sendereihe über Fake Science. Hier wurde im Endeffekt ein also der Peer-Review-Prozess hat ja bestimmte Kriterien im wissenschaftlichen Bereich. Unter anderem geht es darum, dass man Sachen vorstellt auf Konferenzen, dass Peer-Reviews geschrieben werden von anderen Leuten, die bestimmten Fakultäten halt angehören oder bestimmten Disziplinen angehören. Halt Leute, die der gleichen Disziplin angehören, die prüfen deine Arbeiten und ja, geben halt ihr Feedback dazu. Und das wird dadurch dann halt auch immer wieder verfeinert. Das ist halt der wissenschaftliche Prozess, dass alle halt auf Fehler hinweisen sollen, damit halt am Ende was Gutes bei rauskommt. Und hier gibt es eine kleine Sendereihe vom NDR, die man sich gerne anhören kann. Das sind jeweils 10 Minuten oder so Folgen, vielleicht 20. Da haben die sich quasi selber undercover als Wissenschaftler ausgegeben und haben bei so einer Agentur, wo es halt geht, Reputation aufzubauen im wissenschaftlichen Betrieb, die man beispielsweise bekommt, in der man halt auf Konferenzen auftritt, in Konferenzen eingeladen wird oder Sachen in gewissen Magazinen veröffentlicht werden. Und da wird einfach dieser ganze Prozess dargestellt, wie halt beispielsweise Leute zu Scheinkonferenzen eingeladen werden und die halten dann zwar Vorträge da, aber nicht vor Fachpublikum, sondern vor Leuten, die alle aus unterschiedlichen Disziplinen kommen und das dann natürlich alles beklatschen und gut finden, aber an sich gar nicht beurteilen können, ob das wirklich ordentlich ist oder nicht. Und andere Prozesse im Magazinbereich, die ich jetzt nicht alle wieder rezitieren kann. Einfach mal so eine kleine Undercover-Story auch. Richtiger Journalismus. Finde ich gut. Begehrt wie Gold, der Erde geht der Sand aus. Ja, das ist ein ziemlich mondänes Thema. Da denkt man direkt an den Sack Reis in China. Aber hier geht es tatsächlich um Tonnen und Tonnen und Tonnen Sand aus aller Welt, die einfach abgegraben werden und in alle Welt verschifft werden. Beispielsweise die Länder, die größten Sandexporte weltweit haben, sind Australien, Indien, Neuseeland, Sierra Leone, Amerika und China. Allerdings importieren die teilweise auch Sand, weil nicht jeder Sand ist gleich geeignet für industrielle Prozesse oder sowas wie Bauwerke oder Fundamente für Bauwerke. Saudi-Arabien hat ja beispielsweise sehr viel Sand importiert, um war Saudi-Arabien? Oder war es nicht Dubai? Dubai hat, glaube ich, ganz viel Sand auch importiert, um die Palme zu bauen und diese Weltfigur. Ja, das kam halt auch alles aus dem Ausland, weil den Sand, den die da haben, der ist teilweise zu fein gewesen, um den als Fundament zu benutzen. Und der Sand, den die da haben, ist teilweise auch zu fein, um als Fundament für diese riesigen Wolkenkratzer genutzt zu werden oder um als Beton für diese Wolkenkratzer genutzt zu werden. Und deswegen musste dieser Sand beispielsweise auch komplett importiert werden. Ja, da gab es schon 2008 extreme Probleme auf den Malediven. Ich meine, wenn man an die Malediven denkt, dann denkt man so, Moment mal, der Meeresspiegel steigt und die Inseln verschwinden. Ja, und dazu kam dann halt auch noch, dass die halt da extrem viel Sand abgebaut haben und exportiert haben und die Inseln dadurch nicht nur einfach schneller versunken sind, weil sie einfach abtransportiert wurden, sondern da haben dann halt auch die ganzen Seewälle gefehlt als Tsunami-Schutz, was halt dann ja beim nächsten Tsunami Auswirkungen hatte oder beim nächsten Monsun oder wie das da genannt wird. Und ja, generell ist Sand ein riesiges Problem auf der ganzen Welt, weil überall, wo Sand abgebaut werden kann, wird Sand abgebaut. Und das führt wirklich zu Brückenschäden in Amerika teilweise, weil da einfach ja, der Boden sich verschiebt, weil da einfach Sand fehlt und Sand in so einem riesigen Maßstab abgebaut wird und verschifft wird. Und ja, Sand ist ein sehr begehrter Rohstoff. Es gibt auch so lustige Geschichten wie, dass in Griechenland über Nacht irgendwie 2 Kilometer weißer Sandstrand geklaut wurde. Da sind einfach irgendwie hunderte Lastwagen angekommen, haben den weißen Sand weggekarrt und keiner hat es gemerkt. Also am nächsten Tag haben sie es gemerkt. Das finde ich alles sehr interessant. Ja, da gab es schon im Jahr 2013 eine Dokumentation mit dem reißerischen Titel Sand Wars, nicht mit Star Wars zu vergleichen. Eine sehr gute Dokumentation, kann ich jedem empfehlen. Ist schon ein bisschen veraltet, aber das Problem hat sich nur noch weiter ausgeweitet. Wie gerade ist das auf denn, den Malediven, ja, also. Kann ich Beton oder Zement, kann ich das schreddern und wiederverwenden? Weiß ich gar nicht. Also ich weiß nicht, wie das genau läuft mit den Baumaterialien. Ich finde es auch etwas seltsam. Ich würde mir da eher vorstellen, dass man dann vielleicht irgendwie tiefer, egal in welchem Land man ist, einfach tiefer ins Gestein. Ja, oder vielleicht auch einfach mal drüber nachdenken. Das kann doch nicht weniger effizient sein, als wirklich Sand von den Malediven, Sand auf riesige Schiffe zu laden und einmal quer um den Globus nach Saudi-Arabien, Katar, Verzeihung, Dubai, jetzt ist richtig, zu schippern. Das kann auch nicht angehen. Wenn wir Äpfel aus Neuseeland holen, warum dann nicht auch Sand von den Malediven? Also gleiches Recht für alle Güter. Nee, aber was ich mich wundere, ist, warum, es gibt doch ganz viele Alternativen, denke ich, auch zu Beton. Und Beton ist auch nicht so schön und nachwachsende Rohstoffe oder so. Das war jedenfalls mal der Werbespruch von der Betonmafia. Ja, Beton, das hatten wir bei uns in der Schule hängen als Poster. Beton, es kommt drauf an, was man draus macht. Ja. So einen Brutalismus bauen, weißt du, mit 5 Meter hohen Betonhallen, durch die du da gelaufen bist. Super. Aber ich finde sowas schön, so richtig brutalistische Architektur. Da weiß der Mensch noch, dass er klein ist, wenn er durch die große Halle spaziert und ist sich seiner insignanten Kleinhaftigkeit bewusst und steht davor und denkt sich, ikonische Sachen, aber die passen halt immer noch besser dahin, wo sie hingehören, nämlich zum Beispiel dieser riesige Wohnkomplex, den sie in Total Recall benutzt haben, ja, der eigentlich in Neu-Mexiko steht oder so. Für so als Drehort für eine dystopische Geschichte finde ich die Dinger super. Alles andere beleidigt mich. Ich würde mich dort heimisch fühlen. Apropos, ich finde so Architektur. Dann finde ich es auch schade, dass du dir gerade ein neues Haus gekauft hast, Abel, oder Wohnung, wie auch immer. Weil ansonsten hätte ich gesagt, E-Mail-Zentrum in Hannover. Die Wohnungen sollen sogar relativ günstig sein. Das ist auf jeden Fall auch so ein Bauwerk aus dem Brutalismus. Was viele Leute ganz furchtbar finden, aber was durchaus seinen Charme hat. Also ich kenne ein paar Leute, die da drin wohnen und die Wohnungen sind teilweise echt hübsch. Von draußen ist es furchtbar, aber von drinnen ist es echt hübsch. Ja, weißt du, brutalistisches Gebäude und dann innen drin nur schöne Kunstwerke aus dem Surrealismus an die Wand hängen. Ja, also ich möchte nochmal sagen, es ist noch viel krasser, als man denkt. Ja, ihr macht jetzt schon Witze drüber, aber es ist alles, also man kann sich noch viel mehr drüber lustig machen. Denk mal an dieses Megabauprojekt, was die jetzt in Saudi-Arabien machen wollen, diese Stadt, die an die Wüste bauen müssen. Wie viel Sand brauchen sie dafür? Extrem viel. Und also der Verbrauch ist so massiv krass, man kann sich das nicht vorstellen. Das wird dann später so wie bei Command & Conquer. Ein Beispiel gemacht, mit dem jährlichen Verbrauch könnte man eine 220? Eine 27 Meter hohe und 27 Meter breite Mauer einmal um die ganze Welt rumbauen. Das ist der jährliche Verbrauch, der irgendwo rausgeschippt wird und irgendwo verbaut wird. So, ja, und ihr müsst auch denken, Fundamente, Abwasserkanäle, ja, und dann nochmal fast genauso viel für Aufspaltung, für chemische Prozesse, Silizium und solche Sachen. Irgendwann läuft das so wie bei Command & Conquer, da tauchen verfeindete Mächte dann mit so einem Militärverband vor der Küste des Gegners auf. Dann kommen die Grabschiffe und sammeln alles ein und wer sich wehrt, auf den wird geschossen. Aber natürlich cool, wenn man aus so einem alten brutalistischen Gebäude da den Sand wieder raus extrahieren könnte oder so. Ne? Ja, also Betonrecycling, weiß ich nicht, wie das geht. Vielleicht das hat der nicht. Elon Musk da ja was. Vielleicht ist das ja der Flammenwerfer. Ja, der behauptet sicherlich, er hätte was. Aber könnte man nicht so eine große Reibe bauen und den Mond langsam immer so rauf? Also, ich meine, der Elon Musk lässt sich ja feiern für diese Methodik, dass er bei seinen Tunnelbauen so einen Prozess sich ausgedacht hat, in Anführungszeichen, dass halt der aus dem Abraum direkt quasi so Beton-Ziegelsteine pressen kann vor Ort, um damit den Tunnel auszugestalten, was man in Europa seit Jahrzehnten macht. Ja, der Elon ist echt gut. Die einzige Gefahr ist, dass ihm irgendwann die Ideen anderer Leute ausgehen. Ja. Allerdings, okay. Man muss sagen, es war halt in Amerika nicht praktikabel, deswegen hat man es nicht gemacht. Also es ist... Zu doof war die. Was hat der Kachelmann gesagt, Chris? Kein Sommermärchen. Diese Kolumne vom Jörg Kachelmann ist sehr lesenswert. Er schmeißt da mit Polemik links und rechts um sich und unterstellt den Deutschen, dass wir eine Klasse von Idioten haben, die man in der Politik nicht verscheuchen will. Und es ist ein Schmaus, diese Kolumne zu lesen. Bitte guckt in die Quellen. Kein Sommermärchen, eine Kolumne von Jörg Kachelmann. Fußball-WM, nee. Das war von Mamann. Ja, das habe ich nochmal eingereicht. Ja, die ARD bzw. die Tagesschau hat mal den jährlichen Stand in puncto Klima-Alarmismus zusammengefasst. Und ja, da war jetzt eigentlich nur relativ besonders drin, dass sie den El Niño jetzt regelmäßig erwähnen. Oder die El Niños, die immer so kommen. Jemand wohl auch zum starken Einfluss auf diese Entwicklung. Und der wurde vorher immer weggelassen. Ich habe mir in letzter Zeit ein paar Sachen dazu angeguckt, zu diesem Klima-Dings, und ich wundere mich ein bisschen da, dass es da so wenig Überzeugendes zu gibt. Das am überzeugendsten, sozusagen das stärkste Argument, das wir haben, ist, dass angeblich 95% der Wissenschaftler irgendwie das meinen oder so. Also mit Experimenten, die irgendwie so einen Effekt nachstellen, ist schwierig. Ja, wie auch immer, die Tagesschau bietet das aber weiter runter und das wird wohl so weitergehen. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit ein paar Sachen angeguckt und muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich da so skeptisch sein muss. Ja, naja, ist halt auch sowieso schwer von zu Hause aus da jetzt irgendwas sich zusammenzureimen. Ja, es gibt also Entwicklungen, die ein bisschen komisch sind. Das heißt, wenn zum Beispiel die Messzahlen angepasst werden in der Vergangenheit, die früher waren, die nach unten gerechnet werden oder die neueren Zahlen eben nach oben gerechnet werden. Oder wenn zum Beispiel gesagt wird, der Treibhauseffekt, der existiert, und zwar eben ist es so, dass diese Treibhausgase, die wenn die nicht vorhanden wären, wäre die Erde eben minus 18 Grad kalt. Und da sie vorhanden sind, ist die Erde halt im besten Zustand bei 15 Grad. Wir haben ja keine 15 Grad, wir haben nur 14,5, 14,8 oder sowas. Also wir kommen da gar nicht dran, sozusagen. Und bevor wir dann irgendwie noch 2 Grad höher sind, ja, müsste sicher noch einiges passieren und das ist irgendwie gar nicht absehbar, solche Dinge. Da hat man dann zum Beispiel, aber ist man dazu übergegangen, dass man jetzt irgendwie neue Publikationen dann einfach 14 Grad angibt und aus den 38 Grad, sorry, aus den 33 Grad Treibhauseffekt, der eben zwischen minus 18 und plus 15 existiert, da hat man einfach dann 32 Grad gemacht. Schon komisch, ne? Solche Entwicklungen kann man dann da beobachten. Ja, und eine gute Quelle dafür ist unter anderem der Corbett Report, würde ich empfehlen. Ja, weiß nicht, dann empfehle ich jetzt auch mal den Kanal von Potholer. Von wem? Der Potholer, ich glaube 54 oder so heißt der. Ja. Das ist ein amerikanischer, oder ich glaube, der kommt aus Australien. Der macht auch so Videos, wo er so Sachen debunkt, die irgendwelche Leute da irgendwie meinen über Klimawandel und so. Ich musste vorhin bei der Meldung von der einen Dame, der Tweet, ich weiß es nicht mehr genau, musste ich auch, die hat ja auch gesagt, hier Klimawandel und Malediven und so. Und da gab es halt das Phänomen, dass halt die Malediven immer so als Vorzeigeprojekt und die Katastrophen, die da sind und das Verschwinden der Inseln und so immer so als Vorzeigeprojekt gehandelt wurde. Und das ist auch nicht so, nur wurde halt beispielsweise dieser Effekt der Bodenerosion vom Sand einfach nie ordentlich eingeschätzt. Und das war natürlich für sehr viele Leute dann ein gefundenes Fressen, da hämisch drüber nachzufallen und zu sagen, so, ja, nee, ihr verschwindet nur, weil ihr den Sand verkauft. Das ist nicht die Wahrheit. Ja, also das ist Teil der Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit. Und das fand ich halt lustig. Das ist mir als erstes eingefallen, wo ich den Tweet dieser Dame von vorhin gesehen habe. Ich weiß nicht, was? Eine Politikerin? Oder? Ja, das war die Dame von der Grünen Jugend, ja. Okay. Okay, hier, das ist mal wieder einer von diesen Fällen, dass man umgestiegen ist auf Linux in der Behörde. In diesem Fall geht es um die niedersächsischen Finanzämter, die wohl auch, was ich gar nicht wusste, diesen Umzug schon gemacht haben, bevor also schon fertig waren damit, als München erst damit angefangen hat, sich dafür zu entscheiden. Die sind ja jetzt mittlerweile auch schon wieder zurückgewechselt auf Windows. Und hier bei dieser Sache ist es sogar noch merkwürdiger, weil es irgendwie niemand jetzt richtig beantworten kann, ob jetzt wirklich diese Linux, also wie teuer das jetzt überhaupt ist, dass sie das betrieben haben, weil ja natürlich das Betriebssystem jetzt keine Lizenzkosten macht, aber sich ja trotzdem die ganzen Netzwerke und die ganzen Rechner und so auch nicht von alleine verwalten, sondern da muss man ja schon irgendwie ein bisschen was für tun und eventuell auch mal ein paar Tools irgendwie programmieren oder so. Weil mit irgendwas muss man ja auch arbeiten, das ist ja nicht alles nur Open Source Software. Und ja, also es weiß halt keiner so richtig, aber die bilden sich irgendwie ein, dass es günstiger wäre, wenn man es mit Windows macht, was ich sehr stark bezweifeln würde, aber die Politik ist scheinbar der Meinung und deswegen will man jetzt in Niedersachsen auch gar nicht mehr groß lange fackeln, sondern einfach wieder zu Windows umswitchen. Und was ja auch in diesem Artikel von Heise drin steht, ist, dass eigentlich im Koalitionsvertrag jetzt von der Großen Koalition in Niedersachsen eigentlich nur drin stand, dass sie das prüfen wollten, ob wie viel Geld das jetzt kostet und dann wechseln wollten eventuell, aber daraus ist jetzt wohl schon ein, ach ist doch egal, lass mal wieder Microsoft Knete in den Hals stecken geworden. Ja, so läuft's. Und dass eine große Koalition ist, wird es sicherlich auch kommen. Cool. Hi, my name is Maya Miwushova. I'd like to start with a short introduction about myself. I'm a woman in IT, obviously. I'm a CEO of a quite profitable IT company. I'm a mother as well, so you would say I went through quite a lot in the IT industry. So I have the experience and authority to talk about this topic. Now, what I want to say is that the whole talk about women in IT is usually a bad thing for us. Because basically what it says is, well, it's okay to have lower income, it's okay to do worse than boys in the IT industry, because, well, there's a world conspiracy against you, you know, people hate you, that's why. So that's why I'm against the whole talk. Also, I did some recruiting, because I have a company. And also, I went to a school that had like 8 girls and 100 boys. So, you know, I'm quite used to being around a lot of boys. The whole thing is, girls are usually quite lazy. They're just not that good programmers. Sorry, but that's true, honestly. They just don't want to get their hands dirty to do the job. And when I tried to do some recruiting, I intentionally wanted to recruit women. And at the end, I failed to do so. Do you want to know why? Because most of those girls were usually just cheating, and they were just not good programmers. At the end, I had to recruit boys. And that's why I think the whole talk about let's recruit more women is bad, because at the end, you're recruiting worse programmers. At the end, your company is going to suffer. You're gonna lose some money. I know it's trendy to talk about women in IT, but I think women should just start studying more and getting the job done. And I honestly don't see girls staying up until late at their office and working that often. No, it's usually the boys staying there. Why? I don't know. So that's what I want to say. I think the whole lecture should be removed, and I think it's just bullshit. Bravo. Shoutout hier an Danish. Ich habe den Ausschnitt bei Danish gesehen. Ich habe versucht herauszufinden, von wo der Ausschnitt herkommt. Es ist mir leider nicht gelungen, aber ich habe es ziemlich gefeiert, dass halt eine Unternehmerin sagt, schaut mal, ihr habt hier einen Diversity Woman in Tech Vortrag und ihr habt keine Ahnung von der Realität und Wirklichkeit in der Wirtschaft selber. So. Am besten hat mir das Gesicht von dem Bärtigen rechts gefallen, wie er sich irgendwann zufrieden zurückgelehnt hat und gegrinst hat dabei, als er gemerkt hat, in welche Richtung die Fahrt geht. Das war ich. Ja. Ah, das Mädchen weiß, wovon sie spricht. Da kann ich gemütlich mich lang machen. Ja. Super, die Frau. Super. So Frauen, genau solche Frauen brauchen wir. Haufenweise. In der Politik, in der Wirtschaft, überall solche Frauen, realistische Frauen. Eben nicht Püppis, die ankommen und sagen, aber ich habe eine Mumu und deswegen kannst du von mir nicht erwarten, dass ich jetzt alles hier mache, was mein Kollege auch macht. Ach, ja. Ja, also ich kann es auch sagen, außer IT-Arbeit, Programmieren mit weiblichen Kollegen, also von den Fähigkeiten kann ich mich jetzt nicht beschweren, aber es ist natürlich schon so, wenn die Leute Familie haben und zumindest in der Firma, wo ich arbeite, haben die weiblichen Mitarbeiter, Programmierer alle eine Familie, da möchte man dann gerne irgendwie nur Teilzeit machen am besten oder auf jeden Fall pünktlich Feierabend machen und das ist ja auch okay, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Aber ja, wenn es dann halt eben darum geht, um Aufsteigen, um mehr Geld und so, was sie ja halt auch meint, ne? Zieht ja allgemein die Produktivität auch runter, ne? Dann haut das Arbeit rein. Mhm. Ja, aber ich meine, gut, die Leute sind ja immer noch auch produktiv, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie alles vermiesen würde oder so. Aber dann darf man sich natürlich auch nicht hinstellen und sagen, wir kriegen weniger Geld oder so, weil das ist dann ja im Endeffekt halt eben natürlich logisch, dass man da weniger Geld kriegt. Vor allem mit dem jetzt, Argument, wir kriegen weniger Geld, weil wir Frauen sind. Wegen der bösen Verschwörung, ja. Das Ding ist ja auch, dass du gerade dann am meisten Geld verdienst, wenn du deine Normarbeitszeit abgearbeitet hast und es gerade einen höheren Kundenbestand gibt, der abgearbeitet werden soll. Und wenn du dann zu deinem Chef sagst, ja, ich habe jetzt zwar schon meine 40 Stunden, aber ich hing da nochmal 8 oder 10 Stunden hinten dran, dass du für diese 8 bis 10 Stunden am meisten Geld verdienst. So. Und das verstehen die Leute halt oft nicht, dass du halt, wenn du deinen Chef unter die Arme greifst, dass die Firma läuft und du halt auch ein bisschen die Sicht vom Chef mitverstehst, dass du halt damit, ja, halt das meiste Geld verdienst. Also, ja. Ja, ist auch eine Frage von Wollen und von Können halt eben natürlich auch, ne? Also, ist ja dann auch nicht vollkommen frei, wenn man eine Familie hat und so. Ja. Aber genau, ich wohnt ja meistens in der Wildenstraße, ne? Hat der Strombeck noch gesagt. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine super. Ist halt unterschiedlich, ne? Unterschiedliche Leute und was sie meinen mit die betrügen oder so, das kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. Aber ja, ich denke mal, sicherlich irgendwie, weiß ich nicht, wenn es da irgendwelche Leute gibt, die meinen, nur das wäre fancy oder so. Keine Ahnung, sind mir noch nicht begegnet, solche Leute. Ja, mich erinnert dann das an den einen Fall, den wir hier auch mal hatten mit dieser indischen 16-Jährigen, die dieses Bitcoin irgendwas Crypto Cash Wallet programmiert hat, wo dann hinterher rauskam, dass sie es eigentlich mehr oder weniger von jemandem geschenkt bekommen hat, der programmieren konnte. Ja, sicher, in solchen Bereichen schon, aber das ist ja jetzt auch nicht irgendwie der 0815-Programmierer in irgendeiner Firma, der Auftragsarbeit macht, ist ja jetzt nicht so eine Person. Also, ja. Das sind meistens Inder oder Russen, Also, ich bin kein Inder oder Russe. ne? Die auch das Arbeit programmieren, die keine Ahnung, was du machen musst, aber. Hier, ein Mein Gott. Sexshop-Kollektiv öffnet ein Sexshop in Berlin. Und wichtig ist festzustellen, dass Sex auch immer politisch ist. Top. Aber Ja. also, wenn du mich von Sex abschrecken wolltest, könntest du mir die drei auch hinstellen. Antifaschismus, das ist auch ganz Die sind ein wichtig. guter, also ich meine, gut, die sind wahrscheinlich ein gutes Verkaufsargument für ihre Masturbationshilfe. Weil die Leute das lieber daheim dann allein ausleben. Vielleicht kennen sie Als sich damit auch besser aus. Alter, der Blick von Okay, der Tussi da links, der macht mir also. Angst. Ja, erinnert mich irgendwie an Richard Bateman, so, um ganz ehrlich Oh zu weia, sein. jetzt seid ihr aber gemein. Ey, nee, komm, diese Ja, komm, Frisur aber das ist so ein und dazu hüllloses, dieses. leeres Gegrinse ins Nichts, so mit tiefen Augen, die so, Ja, weiß ich ah. nicht. Keine Ahnung. Doch, Also, weiß weiß ich. Ich habe den ich. Artikel Das ist aber ein gelesen. bisschen lästern, Da meine ist Güte. tiefe Dunkle. Nein. Und was Nein, der gibt's da Artikel. dann? Kondome mit Che Guevara drauf, oder was? Nee, zum Beispiel auch spezielles Sexspielzeug für Transmenschen, was es in normalen Sexshops scheinbar nicht gibt. Okay. Das ist Und ja total auch politisch, ja. ist es so, dass in anderen Sexshops die Leute nicht genügend reden und dass es sie peinlich berührt und dass man hier jetzt endlich redet und man auch irgendwelche Workshops anbietet und dass man Kaffee miteinander trinkt und dass man Jawohl. sich freuen würde, wenn man viel Geld verdient. Und ich glaube, die haben einfach Na nicht genügend gut. Geld und Eier, einen eigenen Laden aufzumachen und wollen irgendwelches Geld von irgendeiner NGO abkapern, weil sie sagen, wir machen ja auch Aufklärung. Weißt du, das habe ich Ja. das Gefühl. Ja, Bieten Sie besten auch eine Jugend. Therapie nach Dr. Spitzvogel an, frage ich mich. Besten Ja. Jugendbildungsgeld oder sowas. Keine Ahnung, ey. Also so kam es mir vor, so ich weiß nicht, so ich Ja, ich bin mal gefühlt gespannt, so wann der war. Laden geschlossen wird, weil irgendwer sich wegen Belästigung beschwert. Ja. Nee, lass Das ist dich, halt wir das. probieren den hier gleich aus. Beug dich vor. Nee, nee, mach, komm, das geht hier. Wir sind ein freier Laden. Ist Trip on. Okay. Auf jeden Fall bildet Blasen, macht sie platt. Ein bisschen blasen. Aber die Blasen nur bilden, wenn Che Guevara außen drauf ist. Der wird dann auch immer Die größer. Blasen bilden sich von alleine, wenn man richtig arbeitet. Apropos Blasen, was ich neulich gehört habe, was ich aber leider nicht verifizieren konnte als Information selber, war, dass diese Tendenz von diesen Richtern, diese Perücken, diese weißen zu tragen, dass sie aus der Zeit kommt, wo Syphilis sehr weit verbreitet war. Und wenn sich die Leute angesteckt haben, dann sind ihnen auch die Haare ausgegangen. Und weil halt so viele Leute betroffen waren, gab es dann diese Perücken. Aber ich weiß nicht, ob das nur eine Urban Legend ist oder ob das tatsächlich historischen Wert hat als Information. Aber das finde ich Ja. ganz interessant. Wir haben eigentlich noch ein Thema, das ich kurz gern ansprechen würde. Und alle, die nichts von Gamergate hören wollen, die können jetzt auch schon mal nach Hause gehen, geht in den Wald, lasst euch nicht gendern. Die anderen, die noch da bleiben, weiß nicht, wer es mitgeschnitten hat, aber es gab in dieser Woche auf dem GenCon oder am Rande des GenCons, das ist eine der größten Rollenspielveranstaltungen der Welt, eigentlich auch so eins der Herzstücke, also eine der ersten, weil Gary Gygax damals, der Erfinder von D&D, das Ding auch ins Leben gerufen hat. Und da gab es den Angriff auf einen der Besucher in einer Bar nachts, also nicht während die Convention offen hatte. Sowohl der Angegriffene, der wohl einfach angesprungen wurde und dann mit Schlägen auf den Hinterkopf traktiert wurde, als auch der Angreifer sind Gäste oder Teilnehmer dieser Rollenspiel-Convention. Der Angegriffene hat einen Kanal, der The Quartering heißt, oder was, Magic the Gathering, The Quartering, irgend sowas in der Richtung. Auf jeden Fall macht er viel über Magic oder hat viel über Magic gemacht, bevor sie ihn da gebannt haben, wegen seiner politischen Ansichten. Er vertritt so ziemlich die Linie, die auch Gamergate vertreten würde. Wenn naja, was heißt politische Ansichten? Der hat aufgedeckt, dass da bei den Spielrichtern mehrere Pädophile darunter waren. Oh ja, stimmt, das muss man auch dazu teilweise sagen. Veranstaltungen mit Minderjährigen betreut haben und die Leute mussten dann halt auch gehen, weil da halt so einige waren und von Anfang an wurde halt genau von den Leuten mit ihrer administrativen Befähigung halt gegen den geschossen. Der wurde halt aus der Magic the Gathering Kartenspielliga ausgeschlossen, aus der offiziellen, oder wurde von allen Conventions gebannt, irgendwie sowas. Aber es hat sich halt hinterher herausgestellt, er hat absolut recht gehabt, das waren alles Pädophile. Und, ja, aber hatten sie nicht ausgeschlossen, weil er sich über diese eine Cosplayerin beschwert hat? Ja, das war dann als Anlass genommen. Genau. Ja, das war das Fake Because, weil sie dann gesagt haben, okay, jetzt können wir den loswerden. Ja, aber vorher und hinterher hat er dann noch intensiver, ist er da eingestiegen. Das hat denen dann halt auch eine gewisse Genugtuung verschafft, dass halt die Leute dann auch, polizeilich in Gewahrsam genommen wurden teilweise. Aber es wurde halt von Anfang an medial gegen ihn geschossen und er hat halt diesen Ruf auch weg, ja, auch immer noch, dass er halt so ein extremer Alt-Right, was auch immer, feindlicher wäre. Und völliger Blödsinn. Ja, da wurde er halt angegriffen und direkt ging der Shitstorm los in die andere Richtung. Hier läuft so ein Nazi rum draußen. Ja, das Problem ist angegriffen, sondern genau das Gegenteil. Das Problem ist auch, dass dass der GenCon, also dass die Organisation, die haben ja einen Code of Conduct und diesen ganzen Blödsinn, wie es diese ganzen Veranstaltungen haben, die haben nicht nur den Typen nicht rausgeschmissen, die haben, obwohl beide weiterhin diese Convention besuchen wollten, also das Opfer und der Täter, der Typ ist auch noch ein Aussteller da und er hat auch noch ein eigenes Panel gekriegt, das ganz normal gelaufen ist. Es wird hier also mal ganz exemplarisch gezeigt, wenn du die richtige Einstellung hast, dann wirst du geschützt, egal was du machst, ob wir da jetzt hier diese Frau Young von der New York Times sehen oder hier im Kleinen jemand, der Opfer eines tätlichen Angriffs wird, weil Meinungsverschiedenheiten darüber bestehen, in welche Richtung die Hobbyszene gehen sollte, in der beide Menschen aktiv sind. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist genau das, was die Kritiker von Gamergate immer wieder vorgeworfen haben. Irgendwann würde es zu Tätlichkeiten kommen, wenn man irgendwie Feministinnen kritisiert, dann schlägt man sie irgendwann auch. Und solch dieser ganze Scheißdreck. Und wer geht hin und macht den Präzedenzfall? Jemand von der Gegenseite. Und wird es ignoriert von der Presse? Ja, es wird vollkommen ignoriert. Inzwischen sind über 10.000 Dollar gesammelt worden, damit er den Typen verklagen kann. Der Jeremy Hambly, den Angreifer. Und das ist niemandem auch nur einen Federstrich wert in Deutschland. Diesen ganzen Gamergate-Hassern, ich habe denen auch die Materialien natürlich, freundlich wie ich bin, habe ich denen das Zeug zugeschickt. Herr Kogel, Herr Siegel, GameStar, Herr Graf und wie sie alle heißen, PC Games. Und von niemandem ist eine Antwort darauf gekommen. Ist aber auch klar, weil man müsste ja die eigene Qualitätsfilter. Oder Qualitätsfilter, aber dass sich das so bewahrheitet, was wir sagen, ja, dass wir immer sagen, nee, eben nicht, Gamergate Hassgruppe, Blödsinn, Gamergate gefährlich, Blödsinn. Und was passiert? Sie servieren uns den Beweis auf einem Silbertablett. Fantastisch. Wirklich. Sorry für den Rant, aber ich habe mich so geärgert die Woche darüber, dass das kein Schwein interessiert, was da passiert. Dass da die Lügengebäude von Anti-Gamergate tatkräftig eingerissen werden und trotzdem interessiert es immer noch keinen. Und die ganzen Sextäter haben auch noch nicht gereicht. Was muss denn eigentlich noch alles passieren, bis wir endlich unser Denkmal und die Rehabilitation kriegen? Tja, vielleicht ein positiver Punkt zum Ende. Der Tommy Robinson ist ja freigekommen. Das oberste englische Gericht hat gesagt, da gab es Verfahrensfehler, der ist sofort freizulassen und mal gucken, was da jetzt noch bei rumkommt. Da wird wohl noch eine Verhandlung geben. Da gab es ja auch einige Nachrichten. Da äußere ich mich jetzt mal nicht zu, aber das ist doch schon mal gut, dass der nicht mehr im Gefängnis sitzt, nur weil er vor außerhalb von einem Gerichtsgebäude gefilmt hat und halt deswegen eine Regel verletzt hat. Ja. Zwei Jahre und kein bisschen Weiße, zwei Jahre Affen wie du und ich, zwei Jahre. Haut rein, Leute. Wo war das jetzt her? Das erfahren wir dann in den Kommentaren wahrscheinlich. Wieder mit dem Kulturmarxismus. Politische Schöne Woche. Seite. Nein, Quatsch. Tschüss. Schöne Haut rein, Leute. Woche. Ja, geht in den Wald. Im Wald ist kalt. Richtig gender. Nicht, dass sich das Klima ändert. Wald ist schön kühl, ja. Mach's gut.